Hallo und herzlich willkommen zum Jahresabschlusscast von Kaboom! Junge, holy fuck, was ein Jahr! Was ein unglaubliches Jahr! Also das Jahr im Allgemeinen war so, Für uns irgendwie war das so, Oder auch für manche war es so, man kann auch von 2020 immer noch weitergehen, müssen wir noch lassen. Aber spieletechnisch war es eigentlich ein relativ gutes Jahr. Es war auch ein sehr verrücktes Jahr, weil der gute Markus und ich haben es geschafft, von Februar an bis jetzt jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen. Und ich kann euch sagen, das war ganz schön anstrengend. Aber da ich diesen letzten Podcast auch dieses Jahr nicht alleine machen möchte, habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal den guten Markus. Hallo. Mein Gott, hallo. Wie motiviert er wirkt. Und einmal den sagen und wobenden Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo. Siehst du, Markus, so geht das. Jürgen, stell dich vor. Was du jetzt in welcher Reihenfolge vorhast. Jürgen, stell dich vor, warum bist du hier? Ich mag Videospiele, sehr gern sogar. So gern, dass ich seit 11 Jahren sie auch verkaufe. Ein professioneller Ebay, ja? Nein, Quatsch, er arbeitet bei... genau das. Er arbeitet bei einem Spieleladen eures Vertrauens, sagen wir es mal so. Er fängt mit Stopp an und hört genau. Mit Game auf. Bei Stopp Game bin ich, genau. Richtig. Und Jürgen ist ein Hörer gewesen des Podcasts, eigentlich davor. Als ich hier damals gesagt habe, ich mag einen Podcast, hast du mich sehr seltsam von der Seite angeguckt und sagst so, ja. Und mittlerweile hört er ihn selber gern. Und ja, immer beim FIFA-Spielen, weil ich den Ton nicht brauche. Hervorragend. Und da habe ich mir gedacht, ich hole den Jürgen einfach mal dazu, denn ich habe einige Sachen noch zum Ankündigen heute, aber dazu kommen wir später. Ich habe mir dann gedacht, also wir machen den Jahresend-Podcast einfach mal zu dritt. Jeder von uns hat eine Liste erstellt an Spielen, die er gut und die er schlecht findet, richtig? Ja. Hervorragend, ich genauso. Habt ihr genauso 10 auf beiden Seiten oder ist es bei euch weniger? 10 plus Honorable Mentions. Okay, und bei dir, Jürgen? Nicht ganz, weil ich von Spielen, die in diesem Jahr rausgekommen sind, nicht ganz so viele habe. Aber es sind genug, um drüber reden zu können. Das ist doch schon mal gut. Habt ihr eine Liste erstellt mit Games, die ihr durchgespielt habt? Weil aus irgendeinem Grund ist dieses Jahr das Jahr gewesen, wo ich angefangen habe, mich hinzusetzen und Spiele durchzuspielen wie doof. Wo ich euch vermutlich auch ziemlich mit angesteckt habe, ist mir dann aufgefallen im Nachhinein. Ja, da hast du bei mir ganz schön den Ehrgeiz geweckt, muss ich gestehen. Als dann die eine Nachricht nach der anderen kam, hey, ich hab das durch, hey, ich hab das durch, hey, ich hab das durch, hey, ich hab das durch. Ich glaube, da habe ich euch so... Wo ihr dann irgendwann bei mir hochkam, jetzt erst recht, ja. Ja, richtig, so ging es mir dann auch. Wobei ich euch dann, glaube ich... Und die Liste habe ich genauso erstellt, wie um auf einen anderen Podcast von uns drei hinzuweisen, der bald kommen wird, eine Minute bevor dieser Cast gestartet hat. Hervorragend. Weil ich es nicht wusste. Sehr gut. Es geht nicht zur Vorbereitung. Ich liebe es. Also die Hälfte habe ich sicher vergessen, die ich dank dir durchgespielt habe. Weil irgendwann war es genau, wie Jürgen gesagt hat. Es kommt eine Nachricht nach der anderen. Ich habe das durch, ich habe das durch. Boah, nee, ich kann nicht so hinterherhängen. Jetzt muss ich auch mal raushauen. Es braucht immer so einen Ansprung irgendwie, damit man sofort anfängt. Ja. Da wurden dann auf einmal Spiele durchgespielt, die man seit 2 Jahren so angefangen hatte. Ja, die einfach so im Regal standen. Konsolen brauchen. Ja, die einfach so im Regal standen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, fuck it, ich spiele das jetzt durch, ist mir egal. Ich habe dieses Jahr insgesamt 38 Games durchgespielt, das ist für mich ein Haufen. Das ist viele so, was, nur? Für mich ist das ganz schön viel, weil ich bin eigentlich bekannt dafür, dass ich Spiele anspiele und sie dann nie wieder spiele. Ja, deine berühmten Podcast-Aussagen, ja, ich habe es nicht durchgespielt, aber ich finde es gut. Ja, genau, richtig, ja, genau. Das kann ich nicht abstreiten, das ist leider so. Ja, dieses Jahr kannst du das wenigstens nicht sagen. Richtig. Ich habe tatsächlich 38 Games durchgespielt, darauf bin ich persönlich gesagt sehr stolz. Angefangen hat das Ganze bei mir mit My Friend Pedro. Falls das jemand von euch kennt, das ist so ein abgedrehtes, völlig abgespacedes, bescheuertes... Matrix auf Koks. Ja, Matrix auf Koks mit einer Banane. Es ist komplett bescheuert. Dann war das The Dungeons of Nahalbeck. Das war ich glaube, es war vom letzten Jahr, ein Taktik-Game mit D&D-Charakteren, die auch lustig gemacht sind. Ist sehr gut, kann ich jedem empfehlen, ist wirklich super. Dann habe ich Psychonauts 1 durchgespielt, das von der PlayStation 2 damals. Auf der PS4, das war eine echt nicht gute Version. Aber es war Psychonauts 1, es hat echt Spaß gemacht. Das ist immer noch großartig auf Deutsch übersetzt, ist immer noch ein sehr guter Jumper. Der Jürgen und ich hatten beide Dark Alliance gespielt. Wir haben es beide aufgehört, weil der Netcode einfach absolute Scheiße war. Und weil das Spiel an sich auch nicht gut war, außer die Zwischensequenzen. Ja, also die hätten echt tauschen sollen. Die Leute, die Zwischensequenzen gemacht hätten, hätten das Spiel machen sollen. Die Leute, die das Spiel machen sollen, die Spiel gemacht haben, hätten die Zwischensequenzen machen sollen. Dann wäre es vielleicht ein gutes Spiel gewesen. Zumindest gameplay-technisch, ja. Aber dann wären uns ein paar echte Banger im Soundtrack verloren gegangen. Stimmt, ja. Dark Alliance habe ich dann durchgespielt, also ich habe es dann beendet. Es hört einfach auf, es hat kein Ende. Es ist immer nur so, dann. So, huh, okay. Ja, lies einfach jetzt die Romane weiter. Also, yeah, jetzt könnte ich weiter grinden. Nein, danke. Ich habe es dann gelassen. Nachdem ich dann gehört habe, dass Elex 2 dieses Jahr rauskommt, habe ich Elex 1 endlich mal durchgespielt. und nachdem, das war so gut. Ich habe Elex 1 gespielt, ne? Ich habe es angefangen gehabt, habe mich daran erinnert, dieses Spiel ist schwer. Ich spiele es echt bockschwer. Also habe ich mir meinen eigenen Schwierigkeitsgrad erstellt. Den kannst du dir da selber erstellen. Ne? So. Und habe dann dieses Spiel aus Versehen bis zum Schluss gespielt im Hardcore-Modus. Weil ich den Schwierigkeitsgrad auf... Hoppla! Weil du die Einstellung dir einfach falsch eingestellt hast. Ja. Jürgen, du musst dir das so vorstellen. Er hat es auch nur gemerkt, weil er sich die ganze Zeit wie mir ausgekotzt hat. Das kann doch nicht sein. Boah, ich habe das auf einfach gestellt und die sterben einfach nicht am Ende. Da habe ich ihm meine Taktik verraten, wie ich das auf eigenem Schwierigkeitsgrad ein bisschen über normal gemacht habe. Und ja, habe ich gemacht. Die sterben einfach nicht. Ich brauche 20 Granaten, um die zu töten. Dann sind wir die Einstellungen durchgegangen. Und Stefan hat alles auf einfach gestellt, bis auf die Gegner. Ich habe die Gegner. Natürlich hat er das. Ich habe die Gegner auf komplett stark gestellt und mich auf komplett schwach. Weißt du, also hast du dir die Dark Souls Challenge gegeben? Also habe ich mir die Dark Souls Challenge gegeben. Bis zum fucking Finale. Also hast du Elden Ring gespielt, bevor Elden Ring rauskam? Ja. Ja. Ja, so meine Fresse, es kann doch nicht wahr sein, dass das Spiel so schwer ist. Und dann hab ich es dann richtig eingestellt und ich bin durch das Spiel durchgeflogen sozusagen. Elex 1 ist ein super Game. Es ist halt für Leute, die Gothic mögen, spielt Elex 1. Es ist großartig. Dann habe ich durchgespielt Psychonauts 2. Wenn ich letztes Jahr nicht ein anderes Spiel auf Platz 1 gesetzt hätte und Psychonauts 2 früher gespielt hätte, das war mein Spiel des Jahres gewesen. Psychonauts 2 ist so verdammt gut, das ist für mich eins meiner absoluten Lieblingsgames überhaupt geworden. Es ist fantastisch. Storytechnisch großartig, Jump'n'Run-mäßig fantastisch. Mechaniken sind super, Soundtrack großartig, Sprecher sind fantastisch. Gibt's halt nur die englischen Sprecher, aber die sind absolut großartig. Psychonauts 2 ist ein Spiel, was ich wirklich jedem empfehlen kann, weil es wirklich, wirklich verdammt gut ist. Und ich habe selber nicht damit gerechnet, dass es so gut geworden ist. Aber da saß ich echt dran und habe stundenlang nur dieses Spiel gespielt, weil es so gut war. Und konnte nicht genug kriegen, weil es so richtig gut war. Aber der zweite Teil hat dann keine deutsche Sprachausgabe mehr gehabt. Nur eigentlich war es ein Kickstarter-Projekt. Also Psychonauts 2 ursprünglich ein Kickstarter-Projekt, dann wurde ja die Firma auch gekauft, ich glaube von Microsoft, die das Spiel dann endlich gesagt haben, so Leute, jetzt macht das Spiel nicht mehr fertig. Und als es dann rauskam, es war so, es gibt glaube ich keine physische Version, wird es glaube ich auch nie geben. Gibt es nur als digital, aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, der Psychonauts mag oder so. Oder ja, ich weiß nicht, jetzt ist nach zig Jahren auch von Cuphead noch eine physische rausgekommen, man weiß nie. Man weiß nie, ja, aber ich finde es, ich fand es so gut. Glaub mir, es ist echt eins der besten Spiele, die ich hier gespielt habe in meinem Leben. Kann ich absolut nur empfehlen. Dann habe ich durchgespielt, weil ich gehört habe, dass der zweite Teil kommt. Da habe ich Dying Light 1 doch mal durchgerockt. Dying Light ist halt dieses typische, es ist halt Zombie-Parcours-Game. Es macht immer noch Fun. Ich fand es großartig. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, hey, ich habe Red Dead Redemption lang nicht mehr durchgespielt. Also ich habe Red Dead Redemption 1 doch mal durchgespielt. Random. Einfach so. Ein ganz kurzes Spiel, um es mal kurz durchzuspielen. Ganz kurz. Ja. Es ist kürzer, als ich dachte. Es ist echt kurz. Ja, es ist nicht der zweite Teil, das stimmt allerdings. Es ist echt kurz. Weil ich war überrascht. So, Moment mal, bin ich jetzt schon am Finale? Jetzt stehe ich vor. Ich stehe jetzt schon vor. Du musst doch trotzdem um die 20 Stunden sein, ja, oder nicht? 20, 30 Stunden. Ich stehe jetzt schon vor dem Boss. Hä? What? Das ging aber schnell. Und dann habe ich mich ja. Ja, stimmt, ja. Teil 2 braucht ja ungefähr 190 Stunden. dennoch. Es ist Red Dead Redemption, es ist immer noch verdammt gut. Dann habe ich zum allerersten Mal KOTOR 1 durchgespielt. Also Knights of the Old Republic. Zum allerersten Mal. Yay, mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Yay, das Ende war wirklich... What? Warum hört das Spiel auf einmal ja, es auf? Es hört einfach auf. Ja, ja. Ich habe es auf gut... Wir haben es ja beide gleichzeitig gespielt. Du hast ja dann auf böse gespielt, ja, ja. Auf gut. Und ja, das ganze letzte Level ist halt ein bisschen... Das ganze letzte Level ist sehr weird auf jeden Fall. Und der Endkampf ist ja, komisch. Ja, und in der Switch-Version nur begrenzt gut umgesetzt, ja. Ja, ja, ich hab das war die Switch-Version, die ich gespielt habe. Und dann so, oh, das Ding war irgendwie komisch, und dann habe ich es durchgespielt. Und dann so, warum hört das Spiel auf einmal auf? Weird. Ja, das war halt meh. Irgendwie das Ende. Ja, aber der Rest vom Spiel ist einfach. Der Rest vom Spiel ist großartig, aber das Ende war so meh. Dann haben wir beide, glaube ich, die Story beendet von Monster Hunter Rise. Jo. Ja, es war so. Ja, storytechnisch waren die Games nie gut. Rise war auch wieder so Mittelmaß. Das war einfach so random. Ihr habt jetzt zwei Monster. Ja. Und das andere verwandelt sich dann, wenn du eins besiegt hast, in noch größeres Monster. Richtig. Und das hat viel zu viel Leben, wie immer am Schluss vom Monster. Ja, und dann sitzt du da und denkst dir viel Spaß. Da habe ich durchgespielt. Aber die Abschlusssequenz war zumindest niedlich. Ja, das stimmt. Da habe ich durchgespielt. Saints Row 3 Remaster, weil wir in dem Discord, also ich in einem anderen Discord bin mit so Streamern, die haben alle geredet über das neue Saints Row und dann haben alle geredet, wie gut Saints Row 3 war. Dann habe ich kurz dann Saints Row 3 durchgespielt. Ja, es war gut. Dann habe ich eines der beklopptesten Spiele des Jahres gespielt. Turnip Boy Commits Tax Evasion. Du bist ein... Ist, glaube ich, gerade sogar im Angebot im Switch-Store, glaube ich. Ja, ja, das ist ein großartiges Spiel. Du bist eine kleine Zwiebel und du musst Taxes, also halt Steuern zahlen. Und ja, und du würdest ja keine Steuern zahlen. Welche Zwiebel muss das nicht? Ja, und eine der Hauptfunktionen dieses Spiels ist, alles, was du finden kannst, was du lesen kannst, zerreißt du. Hey, du musst Steuern zahlen. Und läuft weiter. Es ist so bescheuert. Es ist komplett bekloppte Referenzen. Es hat zwei Enden. Es ist großartig. Ich kann es jedem empfehlen. Super. Dann habe ich Knights of the Republic 2 durchgespielt in der wohl beschissensten Version der Welt. In der Switch-Version. Die Switch-Version von KOTOR 2 ist grauenhaft. Alter Gott, was ein furchtbarer Port. Ein absolut furchtbarer Port. Ja. Komplett furchtbarer Port. Also das, wo du das Cheat-Menü öffnen musst, um mit der Story weiterzukommen, weil du dich weiter teleportieren musst, weil das Spiel sich immer aufhängt. Das habe ich nicht mal gemacht. Ich habe es echt so durchgeschafft. Das war fast unmöglich. Da merkst du erst, also du merkst, in diesem Spiel merkst du selber, der zweite ist nicht so gut. Vor allem nicht ohne diesen Content-Patch, der uns versprochen wurde und der nie kam. Und jetzt ist S-Bayer einfach weg. Ja, und es ist Katastrophe. Also das Spiel ist echt, boah, bah, es ist unglaublich beschissen gewesen. Dann habe ich angefangen, alle Arkham Games durchzuspielen. Origins, Asylum, City und Night hintereinander. Das ging auch irgendwie gefühlt in Lichtgeschwindigkeit. Irgendwie habe ich gefühlt jede Woche so, hey, ich habe jetzt noch ein Batman durchgespielt. Hey, ich habe jetzt noch ein Batman durchgespielt. Das war echt so. Also ich habe angefangen mit Origins auf der PS3. War aber das schlecht. Dann habe ich gespielt Asylum. Es war besser, aber irgendwie schlechter, als ich in Erinnerung hatte. Dann kam City. Ja, City war jetzt besser als Asylum und Origins, aber auch nicht mehr so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Und dann kam Night. Oh, Night war geil. Night ist für mich von den Batman-Games, die ich gespielt habe, das ist für mich das Spaßigste tatsächlich. Also hatte ich am meisten Spaß mit. Ich habe auch gegrindet, dass ich das extra Ende kriege. Ich fand super. Dann habe ich. Schwierig. Ich finde einfach, der Untertitel sollte eigentlich Batman und sein Batmobil retten die Stadt heißen. Ja, weil schon. Du sitzt nur in diesem Auto gefühlt. Das ist so aufgezwungen, dieses Feature. Und deshalb fand ich das leider schlechter als City. Fand ich aber die offene Welt besser. Weil die halt so schön groß ist, weil der wirklich komplett Gotham ist. Das war ja halt. Ja, sie war auch grafisch, glaube ich, mit am schönsten. Obwohl bei Origins der Schneefall auch sehr schön war. Ja, das stimmt. Ja, für ein PS3-Game sah es nicht schlecht aus. Aber es ist halt. Wenn Origins erfolgreich gehabt hätte, das ist das Witzige. Ich habe ja Origins vorher nie durchgespielt Dann hatte ich es durchgespielt und dann hast du am Ende einen Teaser für ein Suicide Squad Game. Und ich denke so, oh Gott sei Dank ist das nichts geworden. Ist es jetzt nicht angekündigt worden für nächstes Jahr? Ja, ja, aber das sieht gut aus. Da freue ich mich tatsächlich. In Kevin Conroys letzter Rolle. Ja. Oh, ich vermisse. Ich habe es natürlich alle auf Englisch gespielt, weil Kevin Conroy. da hat er noch gelebt zu dem Zeitpunkt. Ich habe es auf Deutsch gespielt wegen David Nathan. Ja, ich habe es auf Englisch gespielt wegen erstens Kevin Conroy und zweitens wegen Mark Hamill als Joker. Da kann man nichts dagegen tun. Das ist ja großartig gewesen. Dann habe ich für ganz wenig Geld entdeckt, hey, man kann Metal Gear Solid Peace Walker auf der Xbox spielen. Da habe ich Metal Gear Solid Peace Walker durchgespielt. Aber in was in dem Tempo? Und du hast nicht mal gesagt, dass du angefangen hast. Du warst einfach auf einmal durch. Ja. Aber auch mit dem Extra-Ende, was mich noch so 20 Stunden extra Grinding gekostet hat. Natürlich. Dann hatte ich irgendwie Bock auf Metal Gear und dann habe ich Metal Gear Ground Zero gespielt. Also diese Teil, bevor Teil 5 rauskam, diese Demo sozusagen. Und dann habe ich gedacht... Die halbe Stunde. Ja, genau, die halbe Stunde. Habe ich jedes Level durchgespielt, jede Challenge gemacht. Und dann dachte ich mir so, wenn ich diese... Dann habe ich diese Retro-Challenge gemacht, wo sie im Prinzip so nachmachen, so als ob du Teil 1 wärst. Und dann habe ich gesagt, warum habe ich eigentlich noch nie Teil 1 durchgespielt? Also habe ich Metal Gear Solid 1 zum allerersten Mal in meinem Leben durchgespielt. Mit der legendären deutschen Synchro. Mit der furchtbaren, absolut grauenhaften deutschen Synchro, die das Spiel halb ruiniert. Weil es so beschissen übersetzt ist. Wie kommst du darauf? Katastrophe. danach war mein Fazit, also ich habe es durchgespielt zum ersten Mal. Ich war glücklich, dass ich es durchgespielt habe zum ersten Mal. Würde ich es nochmal spielen? Nein. Auf gar keinen Fall. Warum auch? Auf gar keinen Fall. Weil das Spiel ist zwar ein absoluter Klassiker, aber leck mich am Arsch, ist das beschissen gealtert. Ja, es sind aber die meisten PS1-Games aus der Zeit. Ja, es ist halt so, also storytechnisch, gameplay-technisch, steuerungstechnisch, grafisch ist es beeindruckend für die PlayStation 1, das gebe ich zu. Es war eins der Starttitel, glaube ich, fast sogar für das Ding. Zumindest die Cinematografie, wenn das ein richtiges Wort ist, war auf jeden Fall beeindruckend. Richtig, ja. Und da hat Hideo Kojima wirklich gezeigt, was er kann. Das stimmt, ja. Und das ist halt so, nur das Problem ist halt, die Story gibt so keinen Sinn. Das ist kompletter Bullshit. Der Endkampf war einfach nur arschig. Ich glaube, ich habe 14 Versuche gebraucht, bis ich den Endkampf in den Krieg treppe in Liquid. Fuck you. Leck mich am Arsch. Ja, weil der Nahkampf in dem Spiel kein echter Nahkampf ist. Weil der Nahkampf Bullshit ist. Aber ich habe es durchgespielt. Ich bin froh, dass ich es durch habe. Nochmal durchspielen würde ich es vermutlich nicht. Wenn dann vielleicht irgendwann mal, wenn sie vielleicht das Remake, dieses bekloppte, bescheuerte Remake, wenn sie das nochmal bringen, dann hätte ich nichts dagegen. Aber der beste Satz in dem Game auf Deutsch war immer noch, genau wie meine Japan-Animation. Oh Gott. Fuck you, Game. das ist ja genau wie bei meinen Japan-Animationen. Wenn man das übersetzt hat, fürchterlich. Habe ich durchgespielt an. Nee, mein Lieblings-Cue aus dem Spiel ist, keine Sorge, die werden gleich Rattengift sprühen. Die werden gleich Rattengift sprühen. Oh. Anno Mutation habe ich durchgespielt. Das war ein sehr, sehr gutes Indie-Game. Gesundheit. Genau, richtig. Wenn man, also das war das Cyberpunk-Spiel, was ich gern gehabt hätte, was ich dann auch damit gekriegt habe. Stimmungsvolle Welt, sehr gute Grafik, das ist so 2D, 3D, wie sich mit Sprites gemacht. Fantastischer Soundtrack, sehr gutes Kampfsystem, sehr interessante Story, kann ich nur empfehlen, großartiges Game. Die Ascent habe ich danach durchgespielt, genauso Cyberpunk-mäßig, richtig schöner, dreckiger Cyberpunk, mit dystopisches, alles ist dreckig, jeder ist mit irgendwelchen Maschinenparts ausgestattet und du läufst da rum und ballerst im Prinzip alles kaputt, bis dir entgegenkommt. War ein super Game. Kann man auch zum März spielen, ich habe es alleine durchgespielt, das war echt klasse. Track to Yomi habe ich danach gespielt, absolute Enttäuschung. Stiltechnisch dieser 3D-Stil, also dieser Schwarz-Weiß-Stil war ja ganz nett. Das Spiel selber war, ne. Dann habe ich endlich Xenoblade Chronicles 2 durchgespielt, plus dem Add-on des Sona DLC, wo du mir geschrieben hast, hast du eine Zeitmaschine oder besser bist du das schon durch? Ja. Wo ich gesagt habe, nee, ich war im Café. Wo du den DeLorean stehen hast, habe ich, glaube ich, geschrieben. Ja, genau. Ja. Nee, ich habe es, glaube ich, ab der Hälfte oder so war ich, glaube ich, durch und dann habe ich gesagt, komm, ich beende es jetzt, damit ich es endlich durch habe. das Spiel war grauenhaft. Also ich fand's nicht gut. Ich fand's nicht gut. Ich habe echt lange drüber nachgedacht. Nee, ich fand's nicht gut. Ja, an sich sind die Spiele ja eigentlich richtig hervorragend, aber ich werde mit dem Kampfsystem bei allen drei Teilen irgendwie nicht warm. Ich finde den ersten besser. Ich finde den ersten so viel besser. Aber gut, dazu kommen wir noch. Das Sonder DLC war super. Das war echt gut. Nur wer auch immer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, hey, um weiterzukommen, musst du grinden, indem du Quests machst für Dorfbewohner, damit ich die Dorfbewohner lieben solle, der Hölle schmoren. Weil das war unglaublich nervig. Das ist Tiny Tina's Wonderland, eins der besten Borderlands-Teile, nach Sepp, großartig. Cult of the Lamb, was ein geniales, geiles Indie-Game mit dem Kult, mit dem Schaf, das war so gut gemacht, die haben mich kaputt gelacht, das war klasse. Saints Row 2022 ist besser, als die Leute sagen, weil es ist vollkommen okay. Es ist absolutes Mittelmaß, das Game. Das neue Saints Row. Es ist ja, aber Mittelmaß ist heutzutage das neue Schlecht. Ja, das habe ich auch zumindest gesehen, laut ja. Internet. Wenn es keine 9 von 10 oder 10 von 10 ist, ist es schlecht. Das habe ich schon immer so gewesen. Dann habe ich das 13 Remake durchgespielt, nachdem es endlich gepatcht wurde und endlich spielbar war. Weil ich habe mir gedacht, dann hey, ich komme mit dem 13 Remake. Das kostet nicht viel. 10 Euro in der Version, die ich habe. Kein Stress. Habe es gespielt und habe dann festgestellt, holy fuck, ist das schlecht. Das ist selbst für mich zu schlecht. Damn! Dann kam ein Patch raus und dann war es im Prinzip das Spiel der Shooter 13. Nur halt. Hättest du auch gleich den alten spielen können. Ja, bei mir dann auch gedacht. Dann habe ich durchgespielt Dying Light 2. Nachdem ich den ersten am Anfang des Jahres durchgespielt habe, habe ich den zweiten so gegen Ende des Jahres durchgespielt. Der war gut, aber nicht so gut wie der erste, gebe ich tatsächlich zu. Er war okay. Das soll der Soundtrack brachial sein. Soundtrack brachial. Trotzdem habe ich im Spiel abartig lang verbracht. Weil ich mir da hauptsächlich das gemacht habe, was ich eigentlich nicht machen sollte, Nebenmissionen. Aber wenn die Nebenmissionen interessanter und besser waren, ist die Hauptstory. Das macht so ein bisschen Probleme. Weil die Hauptstory. Also das Schicksal eines Gamers. Ich gucke erstmal woanders. Ja, richtig. Nur nicht bei der Hauptstory. Das ist halt bei Dying Light 2 war es echt das Problem. Die Story war zu vorhersehbar. Dann habe ich gespielt Lego Star Wars The Skywalker Saga. Das habe ich durchgespielt. Bestes Lego Game, sagt man mal so. Großartig, fantastisch, super. Dann kam das neue Gotham Knights, da habe ich Gotham Knights durchgespielt. Auch viele Leute mögen dieses Spiel nicht. Ich verstehe nicht warum, es ist auch wieder völlig okay. Es ist genau wie. Es ist besser als Saints Row. Aber es ist genau wie wieder dieses. Ich weiß nicht, ob das trotzdem Maßstab sein sollte. Es ist besser als Saints Row 2022. So, als würdest du sagen, es ist besser als Cyberpunk. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gotham Knights fand ich völlig okay. Du hast 4 verschiedene Charaktere, die du spielen kannst. Du merkst, dieses Spiel hatte Service Live Game, was gegen Ende des Spiels rausgerissen wurde. Das merkst du so stark. Aber dann hat es Spaß gemacht. Es war völlig okay. Dann habe ich hintereinander God of War durchgespielt 2018 und God of War Ragnarök. God of War 2018 war super. God of War Ragnarök, dazu kommen wir noch. Dann habe ich random durchgespielt, hinten im Absolution. Also an einem Tag. Das war das Schöne, wo ich... Ist ja auch das kürzeste Hitman, das es gibt. Es ist auch das schlechteste Hitman, was es gibt, wenn man ehrlich ist. Aber immer noch kein schlechtes Spiel. Aber immer noch kein schlechtes Spiel, richtig. Es macht immer noch Fun. Selbst das schlechteste Hitman ist immer noch ein gutes Spiel. Ja, deswegen hätte ich es auch nicht... Moment. Damals, als es auf PC rauskam, habe ich es gekauft und durchgespielt. Dann habe ich mir die PlayStation 3-Version gekauft, habe es gekauft und durchgespielt. Dann hatte ich mir die Xbox 360-Version gekauft und durchgespielt. Und dann habe ich es im Game Pass gefunden, gekauft, also Game Pass durchgespielt, also runterladen und durchgespielt. Und jetzt habe ich es mir für die PS4 gekauft und durchgespielt. Also 5-mal habe ich es durch bis jetzt. Warum tue ich sowas? Ich habe keine Ahnung. Da fehlen mir gerade auch ein wenig die Worte, muss ich gestehen. Dann habe ich Diablo 3 nochmal durchgespielt. Random. Weil ich das Addon nie durch hatte, was ich übrigens immer noch nicht angefangen habe, aber dafür bin ich durch Diablo 3 nochmal durchgegangen. Ich habe festgestellt, es ist immer noch ein gutes Diablo. Ich habe immer noch Spaß damit gehabt. Absolut kein Thema. Problem war, egal wie schwer ich es gestellt habe, weil mir wurde immer wieder vorgeschlagen, spiel schwer, ich gehe Schwierigkeitsgrad, mach schwerer. Ich bin irgendwann nur noch durchgerannt zu den Bossen und habe die Bosse gelegt und bin weitergelatscht. Ich habe mich mal mehr um die Ads gekümmert. Es war irgendwann doch zu leicht. Dann Destroy All Humans 1 Remake habe ich durchgespielt. Spiel war völlig okay. Der Boss war aber Bullshit. Und Golf Club Wasteland, was ein sehr, sehr schönes Indie-Game war, wo man am Ende einen QR-Code für den Soundtrack bekommt, wenn man es durchspielt, als Belohnung. Das war... Ganz schön random. Ja. Das waren meine Games, die ich dieses Jahr durchgespielt habe. Wie schaut's bei euch aus? Ich weiß nicht, ob Markus noch lebt, deshalb sollte er vielleicht seine Liste erstmal vortragen. Ich lebe noch, aber das wird auch eine gute Liste. Ja, hau raus. Aber dann fange ich doch direkt genau damit an. Erstens unkoordiniert, weil eine Minute vorm Cast. Zweitens nicht vollständig. Unter Garantie. Ach, hau raus. Marit, los jetzt. Und ich fange erstmal mit dem an, mit dem es gestartet hat, dieser Marathon, mit dem du mich dann auch dazu angefixt hattest, als du geschrieben hast, ich habe Xenoblade 2 durch. Habe ich mich erstmal hingesetzt und Xenoblade 1 durchgespielt. Yay! Gott, war das gut. Ich habe alles gemacht, was man in diesem Spiel machen kann. Es ist so Gott. Gut. Ich sitze da auch gerade dran, es ist so gut. Glaub mir, du wirst immer süchtiger und am Ende denkst du dir irgendwann, kann es nicht noch mehr Nebenmissionen geben? Es werden irgendwie immer weniger. Ich habe in Maps tatsächlich schon gesucht, ob ich nicht irgendwo was vergessen habe, weil ich nur 4 Quests hatte. Ich war natürlich am Ende heillos überlevelt und der Bossfight war nicht mehr anspruchsvoll, aber ja, Wayne, das egal. Spiel war geil. Das Spiel ist trotzdem geil. Ich liebe den ersten. Für den Anspruch muss man nur den Storypfad verlassen. Das stimmt. Weil da gibt es Gegner, die heftiger sind. Oh ja, da gibt es so Level 99 Gegner oder so, die random irgendwo rumstehen. Oh ja, und da gibt's hinter denen immer die geilsten Schätze. Du musst dich an denen richtig vorbeischleichen. Ja, das stimmt. Ja, das haben aber nur noch diese Oldschool-RPGs, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, schon. Richtig. Und wer versucht in solchen Hardcore-RPGs nicht den 5 Level größeren Rare-Mob einfach mal zu erlegen, um zu sehen, was er lootet? Ich dachte, jetzt in der Lage sein, ihn nun zu besiegen. Ja. Ich war einer von denen, die 100 Mal gegen die Midgar-Solom angetreten sind. Hallo? Manchmal musst du den, Stefan, den Tipp möchte ich dir noch mitgeben auf Xeno 1, manchmal musst du einfach nur die Strategie wechseln. Dann kannst du den gerade noch so doch platt hauen. Ja, wie sehr ich Ricky auch hasse, ist der beste Tank. Und direkt darauf folgend habe ich dann, weil ich es ja schon ewig besitze in der Collector's Edition, das Spiel durchgespielt, das mich gelehrt hat, bitte fang niemals ein Gacha-Gamer. Das habe ich ihm gesagt danach. Ein Spiel, ja, das du mir gesagt hast, mit dem ich tatsächlich, ich habe nachgeguckt, bei 149 Stunden bin. Boah, abartig. Um es durchgespielt zu haben und ich habe alle Klingen bis auf die DLC-Klingen. Er redet also von Xenoblade Chronicles 2. 6 Klingen. Richtig, Xenoblade Chronicles 2. Ein Spiel, das ich nur für die Story spielen wollte und ständig, immer abgebogen bin zur Nebenquest. Und mich geärgert habe, wenn ich sie noch nicht machen konnte. Nach jedem Story-Abschnitt bin ich rumgerannt, welche kann ich jetzt erledigen? Bin heillos überlevelt gewesen irgendwann, was sich einfach dadurch dann aushebeln ließ, dass ich eine neue Klingenpaarung genommen habe. Ich habe die Nebenquest gehasst, mich waren die Klingen scheißegal, ich mochte die Hälfte der Charaktere nicht. Oh, da gab es so gute Klingen. Gott, ich wollte immer bessere Klingen haben. Und nachdem ich endlich raus hatte, wie man es kriegt, da konnte ich sogar aus dem, was die ganzen YouTuber, die dir da Farming-Tipps geben, die Grauen soll man nicht mehr öffnen, weil es dauert zu lang. Bullshit, aus denen habe ich die meisten meiner legendären Klingen rausgezogen. Mit einem Glückswert von 500. Man muss sich vorstellen, dass mit den Klingen, was er meint, ist im Gacha-System ist das so, du bekommst eine bestimmte Anzahl an Sachen, die du dann einlösen kannst, wie zum Beispiel für einen Charakter. Um einen Charakter zu kriegen, musst du halt Glück haben. Du brauchst im richtigen Gacha ist das so, zum Beispiel in Genshin, du hast 70 Versuche auf diesen Charakter zu ziehen. Und nach 70 Versuchen kriegst du mit 100%iger Wahrscheinlichkeit einen 5-Sterne-Charakter. Meistens ist es der Banner, der auf dem Banner ist, den du gerade ziehst, der Charakter, den du auch kriegen möchtest. Oder es ist irgendein random 5-Sterne-Charakter, den du auch schon nur haben kannst. Das kann auch passieren. Bei Xenoblade Chronicles ist das so, du kannst Sachen sammeln, das sind sogenannte Kristalle. Es gibt normale, legendäre, epische und so weiter. Und wenn du die öffnest, kriegst du halt entweder einen wirklich guten Charakter, der auch seine eigene Hintergrundstory hat, die du auch freischalten kannst. Oder du kriegst einen Billigcharakter, der dir im Prinzip dann zerkleinert. Der dir aber auch was bringt. Der dir auch, ja, weil du ihn zerkleinern und als Smoothie benutzt kannst, um die anderen Leute aufzuwerten. Nein, du darfst nicht alle zerkleinern. Weil manche musst du einfach wegen ihren Skills, die sie dabei haben, die Skills hochleveln, um an besondere Orte zu kommen, um besondere Kisten freizuschalten. Das ging mir oder auch Missionen absolvieren zu können. Das ging mir in der Story so im Sack. Es hat mich 10 Stunden gekostet, weil ich die falsche Klinge, diese Crap-Mob-Klinge, die nichts kann, außer Level 4 auf allen Skills zu haben, also weggeschmolzen habe. In diese Orbs zerstört habe. Weil ich keinen Platz mehr hatte. Boah, saß ich fluchend dran und habe die nächsten 10 Stunden damit verbracht, mir diese Stats wiederzuholen. Also mich hat das genervt, dass du manche Sachen echt als Gatekeeper hattest, die zum Beispiel, hey, du musst da langlaufen. Erstens, wo muss ich hin? Die Wegfindung ist so für den Arsch in diesem Game. Ich habe so oft gegoogelt, weil ich nicht wusste, wohin. Du musstest googeln? Ich musste so oft. Ich kannte die Maps irgendwann auswendig. Ich musste so oft googeln, weil ich keine Ahnung hatte, wie zur Hölle ich von A nach B kommen sollte. Und danach hieß es für eine Stunde, ja, du brauchst so einen bestimmten Skill, um sowas zu öffnen. Was? Bitte, was? Das heißt, ich musste erstmal diesen beschissenen Skill freischalten. Die Wolken, die du noch beeinflussen kannst. Ja. Die Wolkenebene hoch und runter fahren macht auch Unterschiede, um an andere Gegenstände zu kommen. Oh, fuck, also, ich hab's wirklich ausgereizt, dieses Spiel. Merkt es gibt selten ein Spiel, das ich so lange gespielt habe. Merkt man absolut nicht, dass du Spaß damit hast. Ja, aber ich darf definitiv solche Spiele niemals anfangen. Habe ich ihm dann gesagt, spang auf gar keinen Fall Gacha an. Alter, ich habe irgendwann nur Schluss gemacht, weil ich keinen Bock hatte, das Minigame von diesem dicken Tonpa da zu zocken. Und das auch nur, weil ich nach jedem Try einen Ladebildschirm ertragen muss, um rauszukommen aus dem Minigame und dann wieder um reinzukommen in das Minigame. Ja, du wirst ja nicht ins Hauptmenü des Games geworfen beim Tauchen, bei diesem Videospiel tauchen, ja, sondern immer wieder ins Main Game zurückgemacht. Ja, ja, das, ich weiß. Und das der Ladebildschirm auf der Switch ist im Allgemeinen etwas länger. Und der Ladebildschirm von da ist halt geführte 30 Minuten, aber es sind gerade mal, ich glaube, 10 oder 15 Sekunden oder so. Ja, und dann musst du da auch noch das höchste Level freispielen und dann hätte ich auch noch die höchsten Bauteile rausfischen müssen, mich dann an die richtigen Bergungstrupps begeben, um dort die legendären Items rauszufischen, um dann die nächsten Mecha-Klingen zu bekommen. Dann wollte ich es doch durchspielen. Was hast du noch durchgespielt? Das waren so die ersten zwei. Dann tatsächlich eins, an dem unser Cast schuld ist. Kirby. Was ich im Cast gekauft habe und ja, richtig, Kirby, das neue Kirby. Und ich habe es instant durchgespielt, an einem Stück durchgezogen, weil es so lang her war. Es war wirklich eine Mischung aus Nostalgie. Boah, das konnte ich früher auch immer. Und diese neuen Elemente, wie zum Beispiel Autofahren mit Kirby. Das war ziemlich weird, aber geil. Cool. Total geil. Und dann vor allem, weil du so einen Anime-Intro-Song bekommst, wenn du das erste Mal ja! mit Kirby diesen Highway fährst. Oh, gut. Total mega. Oh, das habe ich verschlungen, dieses Spiel. Es ist so abwechslungsreich, dieses Game. Kein Level ist wie das andere. Es ist ein Traum, dieses Ding. Es ist echt gut, ja. Ja. Das stimmt, das ist ein sehr, sehr gutes Game. Was noch? Kommen wir zu so Klassikern. Ich habe vom letzten Jahr es tatsächlich geschafft, in Vorbereitung auf die Pokémon-Spiele dieses Jahr, Pokémon Strahlender Diamant durchzuspielen. Ah, oh, das habe ich hier. Ich habe es, glaube ich, eine Stunde gespielt. Die Story durchzuspielen. Das hat mir nämlich so viel besser gefallen als manche andere Ableger davor. Dazu kommen wir noch. Und dann, um gleich beim Thema zu bleiben, ein Spiel, das ich ebenfalls genauso durchgezogen habe wie Kirby, Pokémon Karmesin. Ich habe es nicht mehr weggelegt, bis ich alle story-relevanten Elemente dort drin erledigt hatte. Ich habe zwei, inklusive des zweiten Runs der Pokémon-Arena. Ich habe 2 Orden und laufe immer nur durch die Gegend und sammle Pokémon ein. Wenn dieses Spiel jetzt noch technisch gut wäre, wäre es tatsächlich ein Kandidat für ein Spiel des Jahres. Aber das ist es nicht, auf gar keinen Fall. Ach, die Technik, die habe ich ausgeblendet. Es ist kann ich nicht. Tut mir leid, das konnte ich. Ich habe es zwar auch durchgespielt, weil es ja tatsächlich viel Spaß gemacht hat, aber meine Fresse. Ich muss tatsächlich sagen, alter Schwede. Obwohl ich der Bugkönig bin. Ich habe mir tatsächlich Let's Plays von Gamern angeguckt, weil alle um mich rum motzen, wie verbuggt dieses Game ist. Ich liebe es nur deswegen, weil mir kein einziger Bug begegnet ist, außer eins meiner Pokémon war mit einem Fuß mal im Erdboden gesteckt. Das ja, war der einzige Bug, den ich im Game hatte. Du findest auch noch Bugs bei Spielen, die fertig sind. Ja, oder Spiele, die schon seit 10.000 Jahren beendet sind und nicht mehr gepatcht werden. Also, bugtechnische Spiele, eine absolute Katastrophe. Ich habe bestimmte Pokémon im Boden, versinkende Pokémon. Ich falle durch den Boden. Ich sehe aus wie Slenderman, wenn ich auf dem Ding sitze. Hatte ich gar nicht. Die Performance chuckt ins Unermessliche nach unten, nach zack. wenn ich gegen irgendwas kämpfe, was auf der Hauptwelt ist. Es ist technisch ist es eine absolute Katastrophe. Spielerisch ist es sehr abwechslungsreich, was ich echt nicht gedacht hätte für ein Pokémon. Spielerisch ist es gut, technisch gesehen absolute Katastrophe. Ja, technisch kann ich tatsächlich nur wegen den Bugs nichts sagen, weil es kommt selten vor, dass ein Spiel so verbuggt sein soll und ich wirklich nichts habe. Außer diesen einen Mini-Bug, wo ich gesagt habe, ich erinnere mich noch, wie ich zu meiner Frau gesagt habe, Schatz, guck mal, ich habe den ersten Bug im Spiel nach 40 Stunden. Wenn das alles ist, damit kann ich leben. Okay, aber ich hatte keine Performance-Probleme, nichts. Was gab's noch? Was gab's noch? Tiny Tina's Wonderland, hast du auch schon genannt. Ja, großartiges Game. Gekauft, direkt durchgespielt, großartig. Macht Bock auf Pen and Paper. Oh ja. Auch ein Spiel, das du schon genannt hast, Cult of the Lamb. Das habe ich sogar vor dir durch, ja. Obwohl ich es doch deine Empfehlung gekauft habe. Ja, ich habe mir gedacht... Und ich wollte es unbedingt vorm ersten Patch durchhaben. Ich habe mir gedacht, das kann dir einfach nur gefallen und ich hatte recht. Ich habe es um einen Tag verpasst, das vor dem ersten Patch durchzuspielen. Um einen fucking Tag. Hat mich das geärgert, dass ich nicht durchgemacht habe. Dann, was habe ich noch durchgespielt? Live Alive habe ich tatsächlich noch durchgespielt. Schönes Spiel. Tatsächlich super großartig. Mit den ganzen Epochen, die du da in Einzelstories spielst. Und das Geilste ist, wenn sie am Ende noch zusammengefügt werden. Du hast quasi 5 einzelne Geschichten, die du in 3-4 Stunden erlebst und die am Ende nochmal episch zusammengeführt werden. Und du es dir richtig verkacken kannst, weil du hast dann verschiedene Endings, je nachdem, wie du dich davor auch noch angestellt hast und wie du dich im letzten Kapitel für manche Sachen entscheidest. Nichtsdestotrotz, das Geilste, was ich jedem empfehlen kann. Und für mich ist auf jeden Fall der Soundtrack des Jahres. Ja. Soundtrack des Jahres. Definitiv. Und das Steinzeit-Level, in dem du das ganze Ding, die Story erlebst, ohne einen Buchstaben. Da werden nur Emojis verwendet. Und du erlebst das, du fühlst es, du bist da richtig drin. Und wirklich Geräusche gemacht. Also die grunzen halt nur oder machen dann, Oh, total geil. Ich hab's geliebt. Ich hab's mir deswegen auch bis zuletzt aufgehoben, weil ich da am meisten erwartet habe und ich bin nicht enttäuscht worden. Ich habe tatsächlich damit angefangen gehabt, weil ich einfach von der Vergangenheit immer weiter in die Zukunft gegangen bin. Nice. Ich habe es tatsächlich nach Erwartungshaltung gerankt. Drum war es das Letzte. Dann machen wir weiter. Triangle Strategy. Es ist durch. Ja, natürlich. Ja. Hallo? Ich musste es durchspielen, bevor Diofield kommt. Diofield musste ich durchspielen, bevor Tactics Ogre kam. Also, ich hab's durchgezogen. Ich habe jedes Spiel in der Reihenfolge durchgespielt. Wie fandest du's? Fandest du's gut? Also ich könnte jeden, der eine Kritik an diesem Spiel äußert, in der Luft zerreißen. Weil jede Kritik, die ich nicht gelesen habe, finde ich irgendeinen nicht wahren Kern dran. Ich sag nur, Stefan, ich glaube, das Erste, was ich dir berichtet habe, Spielezeitschriften, die behaupten, dieses Spiel hat zu wenig Kampfmissionen. Ja, man kann da gerade mal 20 Mal kämpfen. Und ich irgendwie nach 4 Kapiteln zu dir, also ich bin schon bei 30 Kämpfen. Und die Grinds und die Waffenverbesserungen und was du alles da machen musst und kannst und Strategien, ich habe mir ja auch das auch noch hoch auf schwer gestellt. Dann war es mir zu leicht und dann habe ich mich auch noch entschieden, die Hilfsmittel, die mir in manchen schweren Missionen das Spiel anbietet, nicht zu nutzen, ohne dass ich ein Achievement dafür kriege. Du Psychopath. Aber ich wollte einfach nicht mein eigenes Dorf anzünden. Also habe ich mich geweigert, den Hardcore-Endboss mit dieser Taktik zu bekämpfen und habe ihn einfach nach klassischer Manier in die Kesselzange nehmen und ihm auf die Fresse hauen. Wow. Gott, war das anstrengend. Das war ein Grind von 5 Stunden vorher notwendig, dass ich 2 Level über Missionslevel bin. Ja, der gute Markus spielt solche Taktik-Games gerne im Hardcore-Modus oder besser gesagt im Dark Souls-Modus. Wenn es sowas schwer, gibt, so ein. Schwer. Erst schwer, weil der zweite Run ist dann Dark Souls-Modus. Ja, wenn es so ein Dark Souls für solche Games geben täte, er täte es locker durchspielen, 3-4 Mal. Und die einzige Kritik, die ich vielleicht angebracht hätte, wenn man schon so viele Charaktere kriegt, dann sollten sie auch permanent sterben können. Warum? Um es noch schwerer zu machen. Kranke Schweine. Stell dir mal vor, wie taktisch du da dran sitzt und dir das Hirn zerbrennst, will ich den jetzt wirklich opfern, nur um die in die Falle zu locken. Lol. Also gerade für so ein Spiel, in dem es so ein bisschen auch um Krieg geht, da gehört sowas rein. Aber ich bin auch Fire Emblem geschädigt. Ja, okay, gut. Du meinst das klassische Fire Emblem, wo man das noch nicht abschalten konnte. Ja. Richtig. Ich bin auch zufrieden, wenn man es abschalten kann. Für alle, die es ohne spielen wollen, aber bitte bringt sowas doch für mich rein. Ich verstehe auch nicht, warum man den Modus nicht zumindest aktivieren kann, ja. Ja, also ich bin dafür, dass man ihn immer deaktivieren kann, weil ich liebe die Charaktere und will sie ungern sterben. Nee, ich bin da nur auf Markus' Seite, wenn er sagt, dass er zumindest die Möglichkeit haben möchte. Ach so, es okay. Bringt dich in wirklich ganz andere emotionale Nöte, wenn du sagst, mein Lieblingscharakter, boah, der hängt da aber jetzt hinten drin. Ich muss jemanden opfern oder die letzten 4 Stunden nochmal spielen. Es gibt die Leute, die sagen, die letzten 4 Stunden nochmal, aber es gibt Leute wie mich, die sagen, ich fange die Mission an und ich mache einen Run. Ich will mindestens einen Run. Oh, Telefon, Entschuldigung. Ich will mindestens einen Run haben, in dem ich jede Mission nacheinander durchspiele, ohne sie zu retryen. Und das führt in Fire Emblem oft zu Toten. Verstehe. Also in den alten. Und da musst du dich entscheiden, wen opfer ich und wen will ich wirklich behalten. Ja. Und manchmal geht's in Missionen nicht anders. Ja, du musst irgendein Opfer bringen. Nee, man kann es doch auf normal spielen und nicht Leute sterben lassen. Ja. Das ist dann bei Fire Emblem bei mir immer der Moment, wo die Pegasus-Reiter dann bei mir draufgehen, weil ich die als Rettungshelikopter missbrauche. Was gab's noch? Dann, es gab noch einen Try, an dem du mit Schuld bist, dass ich den nochmal gespielt habe. Und zwar Persona 5 Royal. Weil du mir immer mit vor der Nase rumgewedelt hast, habe ich gedacht, gut, dann spiele ich es halt nochmal durch. Es ist so gut. Aber ich habe tatsächlich wirklich Neues Spiel Plus da mal ausprobiert und war nicht so spannend. Da kann man sich voll auf seine Beziehungen konzentrieren, das finde ich sehr gut. Man muss den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Das auch, ja. Aber dennoch, man kann sich davor auf die Beziehungsdinger konzentrieren. Aber immer noch beim zweiten Run geil und jetzt habe ich zumindest schon mal 2 gedatet. Oh, date alle, das ist eine der besten Szenen im Game. Ich hab's vor. Okay, was noch? Dann, womit machen wir weiter? Nochmal mit einem Retry. Valkyria Chronicles 4. Ah, um mich zu überzeugen, ob ich die DLCs wirklich brauche. Oh Gott, ja, ich brauchte sie. Jetzt hab ich sie. Ja, brauchst du nicht. Jetzt kann ich dir als nächstes durchspielen. Was noch? Ich weiß immer noch nicht, warum sie nicht auch dort sagen, Squad 7, move out. Nur weil sie Squad E sind. Hier geht da lang, ich gehe in meinen Panzer. Ich mache gleich mit Retries weiter, für die du mitverantwortlich bist. Mass Effect. Yes! Aber nur den ersten. Nur den ersten. Ich habe ihm die Legacy Collection zu Geburtstag geschenkt. Ja, auch wenn du mir die Collection geschenkt hast, aber ich habe nur den ersten. Da ist auch vom reinen Roleplaying her der beste Teil, wenn man mich fragt. Vom reinen Roleplaying her, ja, spielerisch tatsächlich oder auch allgemein storytechnisch finde ich den zweiten immer noch am geilsten. Der dritte ist am emotionalsten. Richtig, das kannst du nicht abstreiten. Also von den spielerisch ist der zweite der beste, emotional ist der dritte der beste und im Allgemeinen ist der erste einfach gut. Ja. Kann man eigentlich nur so sagen. Kann man nichts anderes sagen. Was noch? Elex 1 in Vorbereitung auf Elex 2. Nein. Einfach, dass meine Frau die Story von Elex 1 auch kennt, wenn ich den zweiten dann schon spiele. Das Praktische ist bei Markus, es ist, glaube ich, genauso wie bei dir, Jürgen, er hat immer jemand, der daneben sitzt oder der dann zuguckt, wenn er was spielt. So, ja, und gerade wenn es deutsch vertont ist, macht das halt dann auch noch richtig Spaß. Richtig, ja. So kriegt halt die bessere Hälfte auch immer mit, was man so zockt. Ja, deshalb ist meine bessere Hälfte auch ein größerer Fan von Mass Effect inzwischen als ich. Sehr gut. Weil sie nur zuguckt. Gut. Nee, wir haben es ja so gemacht, dass sie den Charakter erstellt, ich spiele und sie alle Entscheidungen trifft. Oh, das ist cool. Auch nett. Das ist auch sehr cool. Ja. Oh, das kann ich auch mal probieren. Mit dem zweiten dann. So, bleiben wir bei Freue dich schon mal darauf, Garrosh zu daten. Ich freue mich drauf. Spellforce 3 mit allen Erweiterungen. Nice. Da habe ich gehört, das soll okay sein. Also als Spellforce-Fan, es ist um Welten besser als der zweite. Okay. Aber kommt nicht an den ersten ran. Alles klar. Leider. Aber es macht Spaß und vor allem das neueste Add-on, wo du mal als Ork spielen kannst und da quasi der Hero als Ork bist, der hat richtig Laune gemacht. Das hat mal so einen ganz anderen Perspektive geworfen als du bist der Menschenritter oder der Drachenritter oder whatever, immer von den Lichtvölkern, aber niemals von den dunklen Völkern. Das war recht ein geiler Twist. Gern mehr davon. Dann ein weiterer, mein jährlicher Replay, Final Fantasy VII, die Pixel Edition. Das ist wirklich die Final Fantasy VII. Also das braucht Gute, man, glaube ich, nichts dazu sagen. Das ist einfach... Das Gute, ich verstehe, alles klar. Jedes Jahr das Gleiche wieder. Dasselbe Fazit wie immer, spielt es einfach. Spielt es einfach. Es lohnt sich um so vieles mehr als alles andere. Dann ein PS Plus-Titel, den ich durchgespielt habe und der mir nicht gefallen hat. Auch wenn du drauf schwörst, dass der gut ist, Control. Das ist so gut! Bin mit diesem Spiel, auch wenn ich es durch habe, die ganze Zeit nicht warm geworden. Das Spiel ist weird, die Story ist bescheuert, der Gameplay ist unglaublich bekloppt. Das Gameplay ist aber nichts spaßig. Hängt zusammen. Oh, Gameplay ist so entweder gut. Zu schwer oder zu einfach. Es gibt kein Mittelding. Es ist und so die gut. Bosskämpfe sind manchmal wesentlich leichter als irgendein Raum, durch den du durchlaufen musst. Und da hast du noch nicht mal eine zusammenhängende Story. Ich fand das so interessant, wie verwirrend bescheuert es war. Oh, ja, das hat mir nicht getaugt. Vielleicht habe ich auch die Story nur nicht verstanden, weil sie zu konfus für mich war. Das kann auch sein. Dann hast du das ein Spiel, das ich... Nein. Aber ich bin auch kein Shooter-Guy. Na, alles gut. Ah, noch ein Nicht-Shooter-Spieler. Dann ein anderes Spiel, das ich dieses Jahr noch durchgespielt habe, war Grow Song of Everthree. What? Du bist ein Typ, der den Everthree quasi wieder beleben will und dafür musst du Samen sammeln und Städte aufbauen. Das klingt wie ein Harvest Moon-Klon oder wie ein Stardew Valley-Klon. Ja, aber ein ganz interessanter. Okay. Weil du quasi wirklich so Weltinseln dir selbst zusammenstellen kannst und die dann immer abfarmen, abernten, die ganze Verseuchung von dort entfernen, nur um dann noch mehr Ressourcen zu bekommen. Hm. Und dann Stadtbewohner einziehen zu lassen, die Stadtbewohner dann auch noch zu leveln und richtig zu justieren, auf die richtigen Läden zu verteilen, damit sie Happiness kriegen. Okay. Hat Laune gemacht, die 20 Stunden, die Story gedauert hat. Gut. Klingt gar etwas, was ich mir mal aufschreiben muss. Wie war nochmal der Titel? Grow Song of Everthree. Grow Song of Everthree, okay. Ist notiert. Dann ein Spiel, das ich auch nochmal gespielt habe, um mich davon zu überzeugen, ob es wirklich so mies war, wie ich es in Erinnerung hatte. Und ja, das war's dann irgendwie, weil es nur ein Film zum Mitspielen war. Und zwar ein schlechter. Man of Medan. Von der Dark Pictures. Der erste. Anthologie. Der erste. Den ersten habe ich nochmal gespielt. Der erste ist ziemliche Scheiße. Ist das auf diesem Geisterschiff gewesen? Ja, ne? Ja, der ist komplette Scheiße. Der ist komplett. Und da gibt es halt so viele bessere Story-Spiele, wo du einen Film spielst. Das Problem ist an dem Ding ist, der ist so komplett konfus geschnitten, weil manche Sachen, obwohl du bestimmte Sachen, die dir halt gegeben werden, die Antwortmöglichkeiten, obwohl du die Antwortmöglichkeit gibst, macht das Spiel was komplett anderes. Das ist so weird. Es ist komplett konfus, es ist komplett strange, es ist schlecht geschnitten, schlecht zusammengebastelt, also ich fand's kacke. Es war auch umsonst auf PS Plus, ich hab's mir angeguckt, also ich fand's nicht gut. Ja, hat auch immer so dazu verleitet, sich lange zu denken, ich muss es nicht weiterspielen. Ja, was ich mir da gedacht habe, können wir nochmal Until Dawn spielen, das hat mir Spaß gemacht. Ja, richtig. Genau, dann habe ich noch ein halbfertiges Spiel durchgespielt. Ein halbfertiges? Dailand. Das ist ein ehemaliger Kickstarter und gefühlt, es fühlt sich an, wenn du es durchgespielt hast, als hätten sie nach der Hälfte nicht mehr genug Geld bekommen. Weil du hängst mitten in der Story, du ist es gerade erst aufgekommen, was du alles bist und was du alles kannst und... Nein, ich kann jetzt nicht. Entschuldigt nochmal. Jetzt. Stumm. So. Ja, es fühlt sich einfach nur deswegen halbfertig an, weil wenn alles rausgekommen ist, was dein Charakter ist, der ganze Amnesie vorbei, was deine Aufgabe ist, warum alle hinter dir her sind, dann endet das Spiel einfach. Abspann, fertig, ab, bereit für nächstes Spiel. Okay. Und ich kann es nicht mal empfehlen als Farming Simulator. Was genau ist das? Das ist bockelangweilig. Du bist auf einem Mini-Planet, auf dem du Bäume, Pflanzen anpflanzen sollst, um dort Ressourcen zu generieren, um dann neue Sachen freizuschalten, um Missionen zu erfüllen, um dann rauszufinden, warum irgendwelche Space Pirates, Space Monster und Space Leute hinter dir her sind. Weird. Klingt sehr strange auf jeden Fall. Ja, noch was? Ja. Und zwar Fire Emblem Three Houses Run Nummer 3. Wow. Ich habe nicht mal den ersten Run durch. Nee, das ist tatsächlich der dritte, bevor jetzt dann auch nochmal Fire Emblem nächstes Jahr rauskommt. Stimmt, im Januar direkt, mein Gott. In drei Wochen schon, ja. Da wollte ich aber eigentlich den vierten Run auch noch durchhaben. Damn. Schaffe ich nicht. Hast du jetzt alle drei Häuser gemacht oder hast du das? Ich habe alle zwei Häuser gemacht. Ah, weil du kannst ja hier Edelgards Haus musst du ja zweimal spielen, glaube ich. Richtig. Hildegard? Also Edelgard? Ich habe nur die blauen Löwen, hießen sie ja, glaube ich, mit Dimitri habe ich gemacht. Das war ziemlich cool. Man spielt nur die Hirsche, weil das die coolsten Charaktere sind. Dann. Man ich habe einfach die Leute aus dem Haus geholt. Ich auch. Und zwar nur die Frauen. Die Männer habe ich da gelassen. was noch? Dann habe ich es geschafft, Dragon's Dogma im New Game Plus nochmal zu beenden. Ah, so ein gutes Game. Es ist, macht beim New Game Plus tatsächlich sogar, ist es einfacher. Sehr, sehr unterschätztes Spiel. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich, weil gerade der Einstieg in Dragon's Dogma ist gar nicht mal so leicht. Oh ja, das stimmt. Richtig. Hey, du da, ja. Neuer Abenteuer, ja. Level 1 Typ, ja. Typ, der kennt nichts kann, ja. Guck mal in den Brunnen, da sind irgendwelche Echsen. Okay. Ah! Das sind irgendwie Level 8 Krokodile, viel Spaß. Ja, genau. Have fun. Aber im zweiten Walkthrough, da hast du schon ein bisschen mehr drauf. Richtig, das stimmt. Ja, da kannst du wenigstens zaubern oder hast wenigstens einen starken Bogen oder sowas, um die Viecher abzuknallen. Oder hast ein dickes Zweihandschwert, richtig. Genau. Oder du kannst dir halt deinen Gefährten auch snacken vom Vorgame. Richtig, genau. Der dann schon full equipped ist. Ja, wenn die Server online sind, kannst du einfach irgendeinen Level 28 Typ nehmen und dann deinen Klappstuhl da hinstellen und den machen lassen. Das geht auch. It's weak to fire, Arisen. Ja, mach nur, ist okay. Ja, ich lese inzwischen hier mein Buch. Hier, bist du immer noch nicht fertig? Wir müssen zurück in die Hauptstadt langsam. Ach, super. Was noch? Dann Lashes Youth Larry, Wet Dreams. Der zweite Teil war das, ne? Der erste. Ich habe den ersten geschafft, durchzuspielen. Wet Dreams Don't Dry. Den zweiten habe ich mir noch nicht gekauft, aber nicht in der Edition, wo das Happy Ending Edition. Also die habe ich nicht durchgespielt. Ich habe noch die ganz klassische physische Chip-Variante, als sie damals rauskam. Ja, weil die Switch-Variante kriegt das Happy Ending nicht. Das ist ein extra Patch. War aber an sich ein ganz sympathisches Spiel. Es war besser, ich hätte gerne ein Happy Ending gehabt. Es war besser, als ich dachte. Was ich am witzigsten fand, war die neue deutsche Stimme von Larry, die deutsche Stimme von Barney ist, das auch mit Your Mother perfektes Casting. Ja, das ist absolut großartig. Einen besseren Sprecher hättest du dir da nicht raussuchen können, das stimmt. Ohne Scheiß, das war richtig gut gemacht. Also ich hatte auch Spaß damit, das war sehr gut. Dann noch ein Spiel, das ich lange als Ausrede benutzt habe, um mir Desperados 3 nicht kaufen zu müssen. Shadow Tactics. Shadow Tactics ist so ein gutes Game. Ja, ich war so im Taktikrausch. Dann habe ich das einfach auch mal wieder. Ist das nicht einfach Commandos mit Ninjas? Ja, und es ist so gut. Weil das sind tatsächlich Leute, die haben das tatsächlich gemacht, die Ahnung von den Games haben, die Bock auf die Games haben. Die heißen Mimimi Productions. Das ist halt so. also die haben auch so ein kleines weinendes Kind als Logo. Die Jungs sind großartig, die machen so geile Games. Die haben Akiko's Choice gemacht. Das ist das Vorgänger von dem Teil. Gibt es halt leider nur für PC, weil die Konsole so lohnt sich nicht. Dafür haben sie gesagt, ist verständlich, also nur ein kurzes Game. Täte auch zu viel Arbeit machen und zu viel Geld. War ja auch gar nicht abwertend von mir gemeint. Es ist eigentlich Ritterschlag, wenn man es mit Commandos vergleicht, finde ich. Es ist, glaubt mir alle, es ist so fantastisch. Ich hätte nichts dagegen, wenn die neues Commandos machen täten. Nochmal genauso, weil die haben ja auch Desperados 3 gemacht. Aber ist von Commandos jetzt nicht wenigstens die HD Collection rausgekommen? Leider ja, das kommen wir später. Oh, ja, da spoilert sich gerade schon ein bisschen was weg. So, zwei Games habe ich noch auf meiner Liste, die ich durchgespielt habe. Jawohl, was? Das sind wieder dicke Prügler. Einmal Rune Factory 4. Das ich wie wir in dem Harvest Moon Podcast festgestellt haben, ich habe kein einziges Rune Factory gespielt. Also ich habe keine Ahnung, was ich sagen kann. Du hast es nicht durchgespielt, wenn du den ersten Abspann siehst, sondern wenn du den dritten oder vierten Abspann siehst. Ah, wieder mit dieses typische Heiraten. Weil mit jedem Abspann, Heiraten ist nicht das Ziel. Du hast eine wirkliche Rollenspiel-Story mit fettem Endgegner, der die Welt vernichten will und allem. Okay. Aber das ist halt in Arcs aufgeteilt. Ah, und erst nach dem letzten Arc hast du es dann durchgespielt und dann gehst du ins Endlosspiel über und dort kannst du dann auch heiraten. Okay. Kannst du auch vorher, je nachdem wie lange du schon spielst, bis du die Story durch hast. Nur bin ich immer ein Storyhunter am Anfang. Also nach 100 Stunden fange ich an, die Story zu beenden. Ja, verstehe. Und dem schließt sich auch gleich Rune Factory 5 an. Wow. Bei dem ich es aber noch nicht geschafft habe zu heiraten, ich habe nur die Story beendet. Nicht schlecht. Respekt. Ich liebe diese Spiele. Ich liebe das ist auch eine ganz schöne Liste, Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Respekt, ja. Ja, und das sind die mir halt auf die Schnelle in einer Minute eingefallen sind. Ich finde es halt super, wie ich das losgetreten habe, nämlich angefangen habe, einfach mich hinzusetzen, die Games tatsächlich auch mal durchzuspielen. Ja, es wären bei mir am Ende des Jahres wahrscheinlich nur 8 Spiele rausgekommen oder so, wenn du mich nicht so angespornt hättest, ja. Ja, du hattest auch dieses Depri-Loch, dieses typische Gamer-Depri-Loch. Ich habe tatsächlich dieses Jahr sowieso mit leichten Depressionen zu kämpfen gehabt. Das hat sich leider auch auf meinen Spielen ausgewirkt. Und da hast du mich irgendwie ein bisschen rausgezogen, muss ich gestehen. Muss ich dir nachher noch ein bisschen für danken, ja. Kein Problem, sehr gerne. Also ich glaube auch, dass meine Liste nicht so lang wäre, wenn du nicht ständig irgendwie im Wochentakt schreibst, ich habe ein Spiel durch. Ja, da fühlt man sich selber als Gamer dann irgendwie so schwach. Dieses, habt euch so, jetzt muss ich auch was schaffen, sonst fühle ich mich irgendwie schlecht. Richtig. Man muss sich das vorstellen, man kriegt diese Nachricht auf dem Handy, guckt einmal nach links auf seinen Pile of Shame und denkt sich, boah, jetzt muss ich auch ran. Das ging bei mir so weit, dass ich auf How Long to Beat geguckt habe, um zu gucken, was kann ich schaffen und was nicht. Sehr gut. Wie schaut es mit deiner Liste aus, Jürgen? Und zwar fing es bei mir im Januar tatsächlich mit Katana Zero an. Ein unglaublich gutes Indie-Spiel. Oh, geiler Soundtrack. Ich liebe es, wie der Samurai gleich am Anfang seinen Walkman aufsetzt und dann die Musik einsetzt. Es ist so fantastisch. Es ist einfach so fantastisch. Ich habe mich wieder geärgert, dass das Spiel so lang vor mir hergeschoben hat, weil es ist ja, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt, das Ding. Ja, ja. Aber es ist ja noch sehr, sehr geil. Macht das Spiel ja nicht schlechter. Nur weil es älter ist, ist es ja nicht schlecht. Dann habe ich im Januar Monster Hunter Stories 2 beendet gehabt, was ich im Dezember schon angefangen hatte. Für mich das beste Pokémon-Spiel, was halt kein Pokémon-Spiel ist. Auch wenn es sich ab der Hälfte sehr zieht, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ganze letzte Spieldrittel besteht eigentlich nur noch aus Grinden für das beste Team und so. Die Story verliert sich auch ein bisschen, wenn man mich fragt. Ändert aber nichts daran, dass das Kampfsystem an sich unglaublich viel Spaß macht und egal wie lange man dieses Spiel spielt, es wird nicht langweilig. Glaube ich, auch an der Inszenierung liegt, weil es ist einfach so, wenn die Attacken so wuchtig geil inszeniert sind, das macht einfach Bock. Ja, ich meine, das ist dann haben wir ein ganz kleines Spiel, von dem wahrscheinlich nie jemand dieses Jahr gehört hat oder berichtet hat, nämlich Elden Ring. Wie nochmal bitte? Ich habe nicht verstanden, was ist? Elden Ring, das ist von so einer ganz kleinen Spieleschmiede namens From Software. Ah ja, stimmt, ja, davon habe ich gehört. Ja, das war so ein Kickstarter-Projekt. Ja, genau. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite für mich als Dark Souls-Fanatiker. Ich habe ja, glaube ich, auf kein Spiel so lange gewartet wie auf das. Glaube ich dir, glaube ich. Und Gott, habe ich in dieses Spiel reingesuchtet. Oh, ich liebe dieses Ding. Das ist so eine Open World, wie ich sie liebe. Das ist so Skyrim nur in gut. Dazu kommen. Ja, ich hab's gesagt. Dann habe ich gespielt Sifu, wo das ich aber gut. auch, was ein wirklich, wirklich gutes Spiel ist, wo ich das aber gestehen muss, dass ich es nur im einfachen Modus durchgespielt habe. Ja. Im normalen Modus habe ich es bisher immer nur so knapp ins letzte Spieldrittel geschafft bisher. Ich schaff's gerade mal bis ins zweite Level, da hab ich tot. Nee, ich habe so den Gärtner da oder was es ist, der in diesem Dschungel-Drache-Garten-Level oder was weiß ich, den habe ich eigentlich inzwischen relativ gut im Griff, auch auf normal. Aber danach habe ich halt kaum noch Jahre übrig. Markus, du musst dir vorstellen, bei Sifu ist das so, du kannst dich am Anfang entscheiden, bist du eine männliche Person oder eine weibliche Person und du kämpfst. Du bist sozusagen erinnerst du dich noch an diese typischen japanisch-koreanischen Filme, wo dein Ziehvater umgebracht wird, also wo der Ziehvater umgebracht wird, die Hauptfigur sieht es und dann trainiert sie und kommt zurück und kämpft gegen die ganzen Bösewichte? Das ist Sifu. Das ist Sifu. Ja, genau, das ist Sifu. Nur wenn du halt stirbst, verlierst du ein Leben. Das heißt, also du wirst dann immer ein Jahr älter. Ja. Du wirst immer ein Jahr älter, oder je nachdem, wie älter du wirst, wirst du, glaube ich, 10 Jahre älter, 15 Jahre älter, 20 Jahre älter. Und irgendwann kann es halt passieren, dass du wirst zwar älter und stärker, dafür hältst du weniger aus. Ja, genau. Es soll eine Verfilmung geben übrigens, soll kommen. Ja, das ist ja überhaupt nicht wie all die Hongkong-Filme aus den 70ern. Nein, überhaupt nicht, absolut. Aber es ist super, das kann ich auch jedem empfehlen, das ist richtig gut. Auf jeden Fall, gutes Ding. Ja, dann habe ich durchgespielt Slaps and Beans, das ist dieses Side-Scroll-Beat'em-up mit Bud Spencer und Terence Hill. Ah, das war mit der Original-Filmmusik, was für ein schönes Ding, ich liebe es. Das ist ein sehr, sehr schönes Indie-Game, ja. Ja, das Einzige, was mich stört, ist, dass da aus irgendeinem Grund in diesem Klopper ein Stealth-Level mit drin ist. Was unglaublich schlecht umgesetzt ist. Warum auch nicht? Ja, weil Baum irgendwie. Es musste halt drin sein, um drin zu sein. Weil Baum. War aber an sich unglaublich lustig. Vor allem, wenn du dann wirklich dann durch die Filme durchgehst und dann hast du die Musik dabei. Großartig. Dann am Stück hintereinander KOTOR 1 und KOTOR 2 auf der Switch. Nice. Ja, liegt bestimmt nicht daran, dass ich die Spiele einfach nur liebe, auch wenn KOTOR 2 ein unglaublich hingerotzter Port ist. Ja. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen, muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ich habe es trotzdem irgendwie genossen, es nochmal durchzuspielen, weil ich habe KOTOR, glaube ich, in meinem Leben schon 20, 30 Mal durchgespielt, den zweiten Teil aber nur 3-4 Mal oder so. Ich habe ja den zweiten Teil auch böse durchgespielt. Ich glaube, der böse Part ist einmal nicht fertig. Der gute Part ist, glaube ich, fertig. Nein, ist, glaub ich, das Ende ist einfach, das Ende unterscheidet sich bei gut eigentlich gar nicht. Oh je, meine. Es ist beinahe gleich, glaub's mir, ich weiß es. Katastrophe, okay. Ja, du sprichst es aus. Dann Pokémon Arceus. Pokémon Legenden Arceus, Entschuldigung. Drecksgame. Dazu kommen. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Drecksgame. Live Alive, gerade schon drüber gesprochen, was für ein Überraschungshit es dieses Jahr war. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mir so viel Spaß machen würde. Und wie gesagt, für mich ganz klar der Soundtrack des Jahres. Dann haben wir Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. Kackgame. Fängt schwach an, wird aber immer stärker mit der Zeit. Ich habe mit Stefan die ersten paar Level gespielt und wir waren beide ziemlich gelangweilt von dem Ding. Ja. Aber ich habe es halt dann alleine dann weitergespielt und ich weiß nicht, alleine macht es irgendwie mehr Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Spiel so dermaßen schnell unübersichtlich werden kann. Ja, es ist halt, keine Ahnung, das ist so dafür, dass du es zu fünft eigentlich sogar spielen kannst, verlierst du schon zu zweit die Übersicht, aber alleine macht das Spiel unglaublich viel Spaß. Also vor allem, je länger du spielst, wie gesagt, in den hinteren Level macht es richtig Bock. Ja. Dann habe ich noch durchgespielt Monster Hunter Rise Sunbreak, die Erweiterung. Also zumindest die Story davon, den ganzen Endgame-Content, da komme ich irgendwie nicht so richtig hinterher. Weil mein Jagdkollege irgendwie in letzter Zeit zu müde dafür ist. Und dann habe ich in Anführungsstrichen durchgespielt, weil Mario Tennis 64, das sehe ich als durchgespielt, weil ich mit allen Charakteren alle Cups durchgespielt habe. Wie langweilig war der da? Nein, ich liebe das Spiel einfach nur, weil es einfach ein Teil meiner Jugend ist, tatsächlich. Nee, das triggert bei mir Kindheitserinnerungen, weil ich war damals bei meiner Oma und dann bin ich immer, wenn ich das Wochenende bei ihr war, dann immer zum Real gerannt. Und da gab es auch diese Spielstationen, wo man spielen konnte. Oh Gott, und das heißt, ich bin immer zu meiner Oma nach Düsseldorf gefahren, dann die halbe Stunde. Ich habe früher in Krefeld gewohnt und bin einfach nur, damit ich da Mario Tennis spielen kann. Nice. Weil ich mein Nintendo 64 zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Cool. Dann habe ich durchgespielt Tales of Iron, ein 2D handgezeichnetes Dark Souls mit Ratte als Hauptcharakter. Sehr schönes Spiel, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und das Coole ist, dass der Offsprecher, der Erzähler einfach der englische Geralt von Riva ist. Großartig. Ja, es ist einfach, als würde Geralt dir einfach eine Geschichte über den Mäusekönig erzählen, der vom Krötenkönig seines Reichs entrissen wird und sich zurückkämpft. Einfach nur großartig. Das ist a fucking Maus. Ja, so ähnlich. Dann The Diofield Chronicles. Ein Spiel, das unglaublich stark anfängt und dann, sagen wir mal, schwieriges Ende hat. Dann. You thought it's a good game, but it's me, Dio! Da direkt einschalten, das hatte ich vorher auf meiner Liste vergessen. Nee, du hast es nebenbei erwähnt, als du die ganzen Taktikspiele durchgespielt hast. Du hast es erwähnt. Ah, gut, weil ich habe es auf meiner Liste nicht stehen gehabt. Ja, du hast aber gesagt, ja, ich musste das spielen, bevor ich Dio 4 durchgespielt habe. Und da muss ich das durchspielen, bevor das rausgekommen ist. Ah, gut, erwähnt habe ich es. Also du hattest es erwähnt, alles gut. Dann, that was a good game, but it was me, Dio. Das ist gut, der ist sehr gut, der gefällt mir. Dann habe ich dann tatsächlich, als ich Dio 4 durchgespielt habe, am selben Tag noch komplett noch Ratchet & Clank Rift Apart durchgespielt. Gutes Game, sehr, sehr gutes Game. Wenn man eine PS5 hat, holt euch Rift Apart. Ja. Fantastisches Game. Ist für mich absolut auch bis heute das einzige wirkliche PS5-Spiel. Das einzige wirklich gute Ratchet & Clank. Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Dann habe ich tatsächlich nachgeholt Metroid Dread. Unglaublich guter Metroid-Teil. Da hockt der Markus gerade dran, ja. Mein erstes richtiges 2D-Metroid. Und meine Fresse, habe ich da Spaß mit gehabt. Ich habe es nur ganz kurz angespielt, aber in der Zeit, wo ich angespielt habe, habe ich echt gesagt, wow, das erinnert mich sehr stark an Metroid, an Super Metroid für Super Nintendo. Das war mein erstes Metroid. Ich so, ja, ist schon geil. Ja, und ist ja nicht unbedingt die schlechteste Messlatte, um mit gemessen zu werden, nicht wahr? Nee, absolut nicht. So, gefolgt von Guardians of the Galaxy The Game. Unglaublich starkes Spiel, unglaublich gute Dialoge. Saugutes Game, wirklich gutes Spiel. Und das Ende ist aus irgendeinem Grund abartig gerusht. Ja, aber trotzdem der Humor. Ich habe selten ein Videospiel gehabt, in dem ich mich ständig so kaputt gelacht habe, weil sich die Guardians gegenseitig so auf die Schippe nehmen. Ich hatte so viel Angst vor dem Game Boy. Ich hatte das Avengers-Game davor gespielt, was so eine gute Story hatte, aber Gameplay, das war einfach für den Arsch. Und da hatte ich so Angst vor dem Game, wie das funktioniert. Der Trailer war fürchterlich. Im Trailer sind dir die alle so auf den Sack gegangen, nach nur 2 Minuten. Und der Trailer ging halt ungefähr 10 Minuten lang oder so. Und dann kam das Spiel raus, ich hab's gespielt, ich hab's gekauft. Eines der besten Spiele, die ich hier gespielt habe. Storytechnisch. Grandios. Absolut genial. Ja, auf jeden Fall. Selbst auf Deutsch hervorragend vertont, das muss man auch mal dazu erwähnen. Ja. Gameplay-technisch, aber Storytechnisch und so weiter, großartiges Spiel. Die war auf jeden Fall eine gute Weiterentwicklung zum Avengers-Game, was das Kampfsystem angeht. Das stimmt. War aber auch kein hoher Maßstab, da muss man auch wieder dazu sagen. Das stimmt. Dann haben wir God of War Ragnarok. Yo, das was mich noch emotional extrem hart erwischt hat. Also ich habe mehr als einmal mir eine Träne von der Wange wischen müssen. Gutes Ding. Dann habe ich noch durchgespielt RPG Time, The Legend of Wright. Ein 2D-Adventure eigentlich, was komplett in dem Notizbuch stattfindet. Was so aus Bleistiftzeichnungen besteht. Und es lässt sich schwer beschreiben, aber es ist mit so viel Herzblut gemacht. Es macht halt wirklich Spaß. Es ist so ein Spiel, das muss man einfach mal selbst ausprobiert haben. Weil im Endeffekt bist du ein Schüler, der auf seinem, der einfach jetzt Pause gerade hat in der Schule und dein Sitznachbar hat halt ein Abenteuer gezeichnet und macht halt sein Notizbuch auf und dann gehst du immer von Seite zu Seite und erlebst halt die Abenteuer. Ist echt süß gemacht. Kann ich nur jedem empfehlen, es sich mal anzuschauen. Klingt sehr niedlich auf jeden Fall. Ja, es spielt sich teilweise ein bisschen langsam und dafür, dass es nur 6 bis 8 Stunden geht, je nachdem, wie gut man vorankommt, zieht es sich tatsächlich sogar teilweise ein bisschen. Aber da ist so viel Herzblut drin, dass ich es einfach trotzdem sehr gefeiert habe, muss ich sagen. Es hat richtig Spaß gemacht. Das einzige Manko ist halt, also nicht für mich, aber kann halt sein, dass es halt komplett auf Englisch ist. Ja, macht ja nichts. Ja, mich stört es nicht, aber es ist halt so, wenn man sich's anschaut, es ist halt auf Englisch. Ja. Und das letzte Spiel, das ich dieses Jahr durchgespielt habe, war halt Pokémon Purpur. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen. Genau. Ja, unsere Listen sind schon, also wir haben schon einiges durchgespielt in diesem Jahr. In diesem Jahr kam aber auch sehr viel Gutes raus. Auch wenn wir Spiele von älteren Jahren durchgespielt haben, das ist wieder das. Ja, aber das gehört für mich auch dazu. Also es ja, ist so, du spielst sich nur mit Spielen von dem Jahr zu beschäftigen, ist doch Unsinn, ganz ehrlich. Das ist ein kompletter Blödsinn. Ja, sonst sammelt man die Dinge nicht umsonst. Das ist ja Schwachsinn. Das kann ich meine Sammlung ja auch gleich auf eBay feilbieten. Ja. Ich habe dann zum Beispiel auch endlich mal ein paar ältere Sachen nachgeholt, die ich noch nie gespielt habe. Der will. Das ist ja unser Hobby. Wir lieben halt Videogames. Das ist halt einfach so. Kommen wir aber zu dem wichtigsten Teil dieses Podcasts, und zwar die Spiele des Jahres Liste. Und da würde ich sagen, Wir machen das folgendermaßen. Jeder von uns sagt seinen 10, sagt seinen 9, sagt seinen 8 und so weiter und so fort. Und am besten fangen wir mit an mit den Top. Was ist das Top 10, sagen wir mal das Nummer 10 Top Game des Jahres für dich, Jürgen? Ich habe keinen 10. Platz, das fängt bei mir erst bei 8 an. Hervorragend. Was ist es bei Markus? Tatsächlich nur auf Platz 10, weil ich es für seine Technik doch ein bisschen abstrafen wollte, Pokémon Karmesin. Ehrlich? Oh, aber okay. Da ich keine Bugs hatte und es mir so erfrischend von der Hand gespielt hat, ich hatte, glaube ich, seit Pokémon Rot kein Pokémon mehr, das ich nicht aus der Hand legen konnte. Bis ich alles durch hatte, was an Story da drin steckte. Und das hat mich so positiv überrascht, dass es gerade noch so auf der Top-List gelandet ist. Bestimmt von einem der anderen Spiele, die ich noch nicht so viel gespielt habe, hätte es ablaufen können. Aber ich wollte es dann zumindest noch erwähnen, weil es mich wirklich top überrascht hat, was an Erscheinungen dieses Jahr war. Kann ich gut nachverstehen, ja. Also ich habe Karmesin, ich habe es auch gespielt, aber ich habe es weder bei gut und bei schlecht drin, weil es für mich komplett aus der Reihe fällt, ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Brauchte noch ein 10. Game. Und Xeno 3 habe ich noch nicht lange genug gespielt, um es bewerten zu können. Bei Karmesin ist es bei mir so, ich habe 2 Orden drin, die ganz häufig Gegner fangen Pokémon, es macht Spaß, ja. In dem Sinne, technisch gesehen ist das Spiel eine absolute Katastrophe und darf eigentlich nicht belohnt werden. Absolut nicht. Die Faulheit, die Pokémon Company damit gezeigt hat, oder auch die Entwickler im Allgemeinen gezeigt haben, ist einfach nur absolutes unterstes Niveau und sollte meiner Meinung nach nicht belohnt werden. Absolut. Also im Endeffekt musst du sagen, belohnt habe ich es in dem Fall nicht, weil hätte ich quasi Xeno 3 noch ein bisschen gespielt, wäre es bestimmt auf Platz 10 gelandet anstelle von. Und ansonsten hätte ich eine Top 10 gehabt, die nur 9 Plätze hat. Ja, also okay. Mehr oder minder drin gelandet aus Mangel von Spielen in 22, die mich so positiv überrascht haben, dass sie eine Top verdient haben. Okay, was sagst du zu Karmesin, Jürgen? Da rede ich später noch drüber. Da redest du später noch drüber, alles klar. Auf der anderen Seite. Ganz genau. Das oder wir können jetzt drüber reden und dann, wenn ich bei meiner Flop-Liste da bin, dann sage ich es einfach nur, wir machen weiter, wie ihr wollt. Machen wir, wenn wir bei Flops sind. Machen wir, wenn wir bei dem Tyson Blut wissen. Okay, Schmoki. Bei mir auf Platz Nummer 10 ist God of War Ragnarök. Oh, ist überraschend weit unten. Ich habe lange über dieses Spiel nachgedacht. Nachdem ich es durchgespielt hatte, hatte ich echt lange darüber nachgedacht. Am Anfang, du bist ja geflasht von den ganzen Games, die du durchspielst. Du siehst so, hey, das war super, das war so und so, das und so, das ist richtig geil, das war sowieso, das war so gut und so. Und dann habe ich echt mich hingesetzt und habe über dieses Spiel nachgedacht. Mir persönlich war es zu lang in vielerlei Hinsicht. Viele Abschnitte in diesem Spiel waren unnötig dröge. Die Story fand ich ehrlich gesagt nicht so gut wie die im ersten Teil. Und ich mag das Ende nicht. Egal wie oft ich drüber nachdenke, egal wie oft ich es reminisce oder wie oft ich es mir nochmal zu Gemüte führe, ich mag das Ende einfach nicht. Für mich ist das Ende viel zu schnell. Es war einfach viel zu schnell. Spoilern wir hier eigentlich? Oder wir ist das Spiel spoilern zu frisch wie die Hölle. Hier? Scheißegal, wir spoilern wie die Hölle. Wenn du am Anfang, also wenn du halt die ganzen Leute in diesem Raum, die da so sitzen und die sich halt zusammengefunden haben, machen die ganze Zeit über nichts. Die sitzen nur dran und meckern und labern und meckern. Im Prinzip sind sie die deutsche Regierung. Sie sind nur am Labern und es passiert nichts. Es ist Katastrophe. Sie sind nur am Labern und es diskutieren und es passiert nichts. Bis eine Katastrophe passiert. Und dann fangen die an, urplötzlich ihren Plan durchzuführen. Das ging mir auf den... Ich habe den Twist nicht gesehen, das war cool. Das war sehr, sehr gut gemacht. Ich habe den Twist nicht gesehen, der im Spiel passiert. Aber das ging mir auf den Sack. Dass das dann erst was passiert ist, dass dann erst was gemacht wird, das ist Schwachsinn. Also das hat mich tierisch genervt. Das Ende, wie das Spiel aufgelöst wurde... Das ist dieses typische, ja, wir lassen es offen, weil wir wollen ja sicherlich noch mehr machen, weil das Spiel macht sowieso ein paar Millionen. Das geht mir gegen den Strich. Ganz ehrlich. Du kannst das Spiel auch komplett abschließen. Aber für mich fühlt sich dieses Spiel nicht fertig an. Für mich fühlt sich dieses Spiel an, so nach dem, also das Ende fühlt sich an, so nach dem Motto, Kapitel 1 ist fertig. Wartet auf das DLC. Oder war das noch Kapitel 2? Und das stört mich. Das stört mich extrem. Da fand ich den ersten Teil besser, weil der war in sich abgeschlossen. Das ist meine Platz Nummer 10. Was sagt ihr dazu? Ich glaube, Markus hat kein God of War gespielt. Das weiß God ich, of War habe ich sehen. Nicht gespielt. Für mich war es eigentlich eine recht emotionale Reise, muss ich sagen. Mir hat Spaß gemacht eigentlich, dass man mal alle Realms besuchen konnte. Endlich. Auch wenn ich Asgard überraschend wenig dekadent fand, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ich fand es ja Skyrim-ig. Das hat mich sehr verwundert irgendwie. Ja, dass Odin einfach nur in so einer großen Jarlhütte wohnt, fand ich ganz lustig eigentlich. ich weiß nicht, ich mochte die Charakterisierung eigentlich von allen. Die du hassen solltest, hast du auch gehasst. Ich habe bei Brock und Sindri habe ich halt wirklich, wirklich geweint. Ich habe nicht einfach nur eine Träne mir weggewischt, ich habe geweint. Mich hat das ganz schön mitgenommen und ich fand das Ende eigentlich, bis auf die Tatsache, dass die Charaktere eigentlich einfach nur an dem Punkt stehen gelassen werden und du nicht wirklich weißt, was mir jetzt mit denen passiert, ja, fand ich ganz gut. Das war auch eins der, die mich halt. Ja, ich verstehe ja, was du meinst. Es ist so, ja, Ragnarök ist jetzt vorbei. Ja, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Ja. Da hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr gewünscht, aber alles in allem, was hättest du da jetzt Problem. Auch als großen emotionalen Höhepunkt packen sollen? Kannst du den ganzen Nebenscheiß noch einsammeln, da kriegst du noch ein paar extra rein. Ja, aber ich will nicht mit Freya durch die Gegend rennen, weil der Charakter mir auf den Sack geht. Ich mag Freya nicht. Alle Leute so, oh, ich hasse den kleinen Jungen. Ich so, ich mag Freya nicht. Gott, hasse ich Freya. Außerdem hat mir das Spiel den größten Lacher des Jahres gebracht, wo Atreus, wenn du ihn spielen kannst, auf die Kiste schlägt. Ich bin fast draufgegangen. Nein, der beste Lacher für mich tatsächlich war, als die Fenrir gekriegt haben, diesen Riesenhund, Kratos guckt ihn an und so, sit. Und er setzt sich hin. Das war mein Highlight in dem kompletten Game. Ich sag nicht, dass das Game schlecht ist. Ich sag nur, dass es mich nein, das ist so, das kann ich jetzt keine. Es ist so, es reicht ja, dass es auf deiner Liste gelandet ist. Um Gottes Willen, ich will auch gar nicht kritisieren, wo du es hingetan hast. Es ist nur, ich habe da nur eine andere Meinung. Das ist alles. Absolut, ja. Mich wird's halt sozusagen so enttäuscht. Ja, ist ja auch in Ordnung. Da hast du ja auch ausgeführt, warum. Kann ich akzeptieren. Kommen wir zu Platz Nummer 10 der schlechtesten Games des Jahres. Was ist bei euch auf Platz Nummer 10 der schlechtesten Games des Jahres? Markus. Tatsächlich ein Spiel, das ich auch vor kurzem erst gekauft habe, einfach weil ich viel mehr erwartet habe. Also die ersten drei liegen hauptsächlich an der Erwartungshaltung, warum es schlecht ist. Es ist per se kein schlechtes Spiel, aber hat absolut an meiner Erwartungshaltung vorbeigeschossen. Und zwar ein kleines Indie, Potion Permit. Ja, kann ich verstehen. Potion Permit ist ein Spiel, da spielst du quasi einen alchemistischen Heiler und du sollst eine Art Krankenhaus betreiben, nach der Manie, die man aus jedem anderen Farming-Sim kennt oder auch Moonlighter. Ich dachte tatsächlich, es ist eher so in die Richtung Moonlighter. Hatte ich auch gehofft, aber leider ist es nicht. Nein, leider nicht. Du hast nicht wirklich Dungeons, du musst auf der Insel freilich erkunden, die ja auch noch Inselgebiete freischalten und dann in Tetris-Manie deine Tränke brauen und kannst dir zur Automatisierung Rezepte speichern, wenn du es oft genug gemacht hast. Was am Anfang die ersten zwei Stunden recht cool und erfrischend wirkt, aber ziemlich schnell ziemlich eintönig und langweilig wird. Ich war auch Tage damit beschäftigt, nur Ressourcen zu sammeln und die Charaktere geben mir bisher noch nicht wirklich, was die in der Stadt sind. Auch wenn ich es geschafft habe, dass sie jetzt freundlicher zu mir sind, dass sie mir zumindest ein bisschen wohlgesonnen sind und helfen und nicht mehr nur sagen, du bist der Arsch aus der Großstadt, verpiss dich. Ja. Stimmt. Also echt, du Doc Hollywood, was machst du hier? Ja, ohne Witz, kein Scheiß. Du willst unsere Leute heilen, geh wieder. Du punchst da bestimmt irgendwas zusammen. Die sterben lieber, als zu dir zu gehen. Nee, Jesse, wir wollen nur natürliche Rohstoffe, nicht diese Chemie. Oh Gott, ein Haufen Veganer im Scheißdorf. Dabei kann ich nur mit Ressourcen arbeiten, die ich wirklich dort herstellen kann. Geld verdient man dann, indem man noch Nebenjobs annimmt, weil das Krankenhaus dir nicht genug abwirft am Anfang. Irgendwie nicht so ganz das, was ich erwartet habe. Weder als ich betreibe ein Krankenhaus und muss das einfach aufbauen und damit mein Geld verdienen und mein Unterhalt. Nee, wenn dir das nicht reicht, dann arbeite doch bei der Polizei oder beim Postamt oder in der Kirche. Nein, danke. Also danke, aber nein, danke. Nein, danke. Ich habe die PS4-Version gespielt, ja. Läuft die, wie läuft die, darf ich dich das fragen? Wie läuft sie flüssig? Super. Super. Sie läuft super, aber du hast halt einen echt langen Ladebildschirm, bis du das Spiel erstmal gestartet hast. Die Switch wird so eine Katastrophe. Da kannst du dir einen Kaffee machen, bis das Spiel im Startmenü ist. Die Switch wird so das Katastrophe, hat lange Ladezeiten und es ruckelt. Das ist übel. Und ich habe mir halt auch noch die DLCs dazu gekauft, weil das Einzige, was ich dem Spiel bisher positiv abgewinnen kann, ist die Customization-Option für Charakter und Haus. Ja, da kannst du echt so coole Gegenstände reinknallen. Dafür kaufe ich mir kein DLC, tut mir leid. Ja, das war im Angebot und hat 2 Euro mehr gekostet als wie das Basisspiel und da dachte ich mir, fuck auf die 2 Euro. Ich habe mir alles gekauft gehabt, weil ich auch dachte, das sei so eine Art Moonlighter. Ich habe es gespielt, aber auch nicht lang, weil mir das Getränkebrauen nicht gefallen hat und weil mir die Charaktere, die da sind, auf den Sack gegangen sind mit diesem Schilling. Ja, du bist doch eh nur der Typ aus der Stadt, verpiss dich. Das ging mir auf den Nerven, also habe ich gesagt, ja, weißt du was, dann mache ich das Spiel auch aus. Ich krieg noch nicht mal ein Feld, wo ich Kräuter selber anbauen kann. Oder eine Verkaufskiste muss ich erst reparieren, damit ich meine Tränke dann auch verkaufen kann. Naja, ich fand's auch nicht so gut. Ja, hast du es gespielt, Jörn? Nee, ich hab's tatsächlich sogar noch sealed hier liegen für die Switch. Oh shit. Sorry. nicht schlimm. Ich schaue es mir trotzdem mal an, vielleicht gefällt es mir besser. Ich kann erst bei Platz 4 bei Flops einsteigen. Alles klar, wunderbar, gut. Bei mir auf Platz Nummer 10 ist das Saints Row Remake von 2022. Ich habe vorhin gesagt, es ist nicht schlecht, deswegen ist es auch so weit unten. Bei Saints Row ist das so im Allgemeinen, der Humor in diesem Spiel ist absolut wichtig. Der Humor in dem Spiel war furchtbarer Superhumor. Das einzige Level, wo ich mich tatsächlich kaputt gelacht habe, weil es wirklich, wirklich gut war, du hast dir eine Papprüstung angezogen, also wirklich Karton, und hast damit gegen Bandenmitglieder kämpfen müssen, die eine andere, die eine Festung hatten aus Pappe, in die bist du eingedrungen und du hast die ganze Zeit so mit so komischen, mit einer kleinen Waffe geschossen, die so Papierkügel geschossen hat und alle um sich herum. Es war so witzig, es war die beste Mission im kompletten Game. Und du fragst dich, warum war das komplette Spiel nicht so? Was ist da passiert? Aber anscheinend ist halt, naja, Deep Silver. Das Spiel hat sich absolut beschissen verkauft, weswegen die Marke auch wieder eingestampft wurde. Soweit ich weiß, wurde das Studio komplett verkauft. dadurch, dass sich das Spiel nicht so gut verkauft hat. Das Problem war, als das Spiel rauskam, haben unglaublich viele Leute gesagt, das ist eines der schlechtesten Spiele des Jahres. Und damit triggert man mich. Wenn Leute sagen, dieses Spiel ist kacke, dieses Spiel darf nicht gespielt werden, dann sitzt der Stefan da und denkt sich, das schlecht kann es gar nicht sein. Und kauft sich das einfach. Um es auszuprobieren. Markus kennt mich, ich mach das, eiskalt. Ja. Und dann finde ich immer noch gute Dinge in dem Spiel. Weißt du, was auch ein Problem gewesen ist? Was? Warum es sich nicht verkauft hat? Das Cover. Ja. Weil ich habe das bei mir so oft gesehen, dass Leute das in der Hand hatten und das aus irgendeinem Grund für Fortnite gehalten haben. Richtig, ja, weil das Cover, du hast halt eine Figur, die halt auf deinem, auf so einem Ding sitzt. Die sitzt halt mit einem Raketenwerfer irgendwo auf so einem Ding und ich denke mir so, nicht alles ist Fortnite, meine Kinder. Aber da ist eh Hoffnung mal verloren. Ich meine, es fängt an, dass jemand mir Son Goku Funko Pop Figur hinbringt und mir ins Gesicht sagt, dass er sie kauft, weil er halt das Skin bei Fortnite hat. Da hört sich mir der Magen um. Bruchbar. Ja, ich wäre auch fast in Ohnmacht gefallen. wie gesagt, das Witzigste an Saints Row ist erstens die Mission, zweitens der Charakter-Editor, weil ich mir einen hässlichen, fetten Albino erstellt habe mit einem roten Afro. Und mit einem Clowns-Make-up und damit habe ich das Spiel durchgespielt und das war einfach nur fantastisch. Und mit der southwestersten Stimme, die ich mir überhaupt vorstellen kann, es war absolut bekloppt. Und so habe ich dieses Spiel durchgespielt. Es war völlig okay für das, was es ist. Es ist nicht das schlechteste Spiel der Welt, was alle Leute behaupten, die es vermutlich 10 Minuten angespielt haben und gesagt, ich bin gar kein. Spielt die Spiele durch, dann könnt ihr euch erst eine Meinung dazu bilden, vorher nicht. Technisch gesehen ist es unterstes Mittelmaß, das gebe ich zu. Ein PS5-Game hätte es nicht sein müssen. Das läuft, glaub ich, PS4 oder so gibt es sogar, weiß ich gar nicht. Aber die Leute wollten wahrscheinlich einfach GTA 6 und fanden es deshalb schon schlecht. Die Leute wollten einfach ein neues Saints Row, weil Saints Row 4 war halt übertrieben bescheuert. Und dann hieß es, ja, wir kriegen ein Remake. Und also, oh ja, cool, wir freuen uns auf das Remake. Und dann kam das erste Gameplay. Ich dachte mir so, oh oh. Oh nein. Oh fuck. Das kann nichts werden. Ja, also, wie gesagt, es ist deswegen bei den schlechtesten Spielen des Jahres bei mir so weit unten auf Platz Nummer 10. Es war nicht gut, aber es war auch nicht schlecht. Das heißt, es ist nicht das komplette Katastrophe, finde ich zumindest. Wie gesagt, die Listen sind alle unsere Meinung, wer dagegen ist, fuck off. I don't care. Ist so. Kommen wir zu den guten Spielen des Jahres auf Platz Nummer 9. Da kann der Markus wieder mit einsteigen. Markus, ist hier Platz Nummer 9, der besten Spiel des Jahres. Platz Nummer 9 ist bei mir Mario Rabbids Sparks of Hope. Oh, das hast du mir ausgehen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja. Auch tatsächlich, weil dort habe ich auch so ein paar Abzüge immer gemacht für mich, weil mir hat das erste schon super gefallen. Und das war halt einfach für mich wieder zu leicht. Für einen Taktikguru wie dich ist es ja auch nochmal was anderes. Weißt du, er sagt so, als saßen sie dran und haben gesagt, boah, also, nee, Leute, der erste war zu schwer, der verkauft sich niemals, wenn wir da einen zweiten machen. Wir müssen das Ganze einfach vereinfachen. Nehmt alles, was kompliziert ist, raus. Wie zum Beispiel auch Waffen und sowas, die man dann irgendwie... Macht da Skins dafür. Wir brauchen keine Waffen-Stats, wir brauchen nur Skins. Okay. Und dann die Missionen, du hast immer wieder dieselben Gegnertypen, die halt, gut, mal sieht's aus wie ein dicker Hase, mal sieht's aus wie ein dickes Löwen-Hasen-Verschnitt-Kreuzung. Der Humor ist typischer Minions-Humor. Nur ein bisschen... Nur nicht ganz so nervig tatsächlich, weil ich habe den ersten Teil spiele ich gerade, ab und zu muss ich tatsächlich lachen, wenn zum Beispiel so ein Hase aussieht wie Donkey Kong, der da durch die Gegend rennt und halt bescheuerte Bananen frisst, das fand ich schon witzig. Aber gab es die Rabbids nicht vor den Minions? Ja, tausendfach, tausend Jahre davor. Wollte ich doch gerade sagen. Aber die meisten können wahrscheinlich eher was anfangen, wenn man sagt, es ist wie die Minions. Richtig. Ja, die Umkehrung der Geschichte, das Minions-Studio macht jetzt den Mario-Film. Haha. Sehr lustig allerdings, ja. Oh, die müssen irgendwo einen Rabbit unterbringen. Da, irgendwo wird einer sitzen, das weiß ich. Das muss einfach so sein. Die kommen ja ursprünglich aus Rayman, die Viecher. Ja, ich habe ja den ersten Teil gespielt. Ich finde den ersten Teil echt komplex und schwierig an sehr vielen Stellen. Weil du echt überlegen musst und weil die KI einfach Arschlöcher sind. Selbst auf dem Niedrigschwierigkeit ist die KI am Cheaten. Beim ersten, ja. Ja, das. Ich fand den ersten angenehm anspruchsvoll. Okay. Und da ist halt der zweite. Aber wie gesagt, das ist auf meiner Top-Liste, nur weil ich jetzt gerade gesagt habe, das ist der Makel, den ich dran. Ja, das ist schon klar. Das ja. ist für mich die Rechtfertigung, warum es so weit unten ist. Und eigentlich direkt über Pokémon kommt, das nur reingerutscht ist, weil mir ein Platz 10 gefehlt hat. Darum musste ich jetzt so ein bisschen rechtfertigen. Hast du da jetzt nicht sogar Bowser mit einer Bazooka dabei? Oh, so geil, als der kam. Mit seiner fetten Wummel. Oh, und die Bossfights. In den Bossfights, wenn du zu viert rumrennen kannst, das ändert auf einmal taktisch alles. Erst musst du immer mit drei rumrennen, stimmst die perfekt ab, hast die Sterne hochgepimpt, auch nur die, die du benutzt. Die Sterne haben quasi so Zusatzfähigkeiten, die du immer alle zwei, drei Runden nutzen kannst. Mhm. Und dann kommt ein vierter Charakter dazu und du stehst dran, oh fuck, ich muss jetzt noch zwei Sterne pimpen. Aber was definitiv, liebe Leute, macht nicht zwei Charaktere rein, die Gegenschuss haben. Da bewegt sich was, ich schieße sofort dagegen. Das könnt ihr nicht machen. Also haben die einfach Autokonter oder was? Nein, du selber hast eine Fähigkeit, die kannst du aktivieren und dann bis zu dreimal, wenn ein Gegner sich in Range bewegt, schießt der automatisch drauf. Da kannst du nicht zwei Charaktere nehmen, weil sonst nimmst du die plus einen Heiler. Overwatch heißt das auch auf Englisch. Und dann zerlegst du die Defense-Missionen einfach durch, okay, ihr drei steht da dran, du heilst und ihr schießt auf alles, was sich bewegt. Da verstehe ich, wenn du sagst, dass es teilweise free ist, ja. Ja, und die kamen aus dem Portal raus, der Respawn, und ist sofort zerlegt worden von Mario. Gut. Und wenn es mal ein Dicker war, der hoch und schwer ist, dann musste ich beide Fähigkeiten einsetzen. Oh nein! Autoschuss plus Element Feuer. Weil dann schießt er erst zweimal. Der Gegner brennt, wenn er brennt, läuft er weg. Er läuft weg, was passiert wieder? Richtig, Mario schießt nochmal auf ihn. Dann läuft er in die Range von Luigi. Luigi schießt auch auf ihn tot. Ist er eigentlich immer noch der Sniper oder haben die das geändert? Bogenschütze ist er. Aha. Immer noch Aber Sniper. Hat eine ziemlich harte Reichweite. Immer, ja, das ist Sniper Luigi, hallo. Der hat im Krieg, also der hat für uns im Krieg gewonnen, ja. Aber ansonsten auch die Story, die dahinter ist und die ganzen Maps, super geil gemacht, nacheinander aufgebaut. Du baust, machst dir immer wieder Gebiete auf. Du hast so viel Spaß dran, diese Welt zu entdecken. Ich bin da versunken in jeder Welt, obwohl ich nur die Story hätte spielen müssen. Aber trotzdem hast du es ganz schön schnell durchgerockt. Ja, da war ich auch überrascht. Also für das, was an Story theoretisch nur gemacht werden hätte müssen, wäre ich in 5 Stunden durch gewesen oder 6. Aber wenn du alles machst, was auf so einer Map zu tun ist, das ist schon zu tun. Habe ich, glaube ich, 25 Stunden habe ich gespielt. Ah. Ja, aber trotzdem, also für uns beide kam nur so ursprünglich der Screenshot in die Gruppe. Zack, ich hab's durch. So, what? Ja, das war 4 Tage, nachdem ich es bekommen habe. Also. Ach so, na dann. Na dann, also ja, alles gut. Aber deswegen wahrscheinlich für euch nicht überraschend, dass es auf der Top-Liste gelandet ist. Wie für dich als Taktikfreund war klar, dass es weiter oben sein das muss. Das war klar auf jeden Fall. Du kannst jetzt ab 8 einsteigen, hast du gesagt. Mhm. Dann auf Platz Nummer 9 bei mir ist Elden Ring. Mit Abstand das beste From-Software-Game, was ich gespielt habe bis jetzt. Und ich habe tatsächlich alle gespielt. Sogar Ninja Blade damals habe ich gespielt von From-Software. Elden Ring ist das beste Souls-Game, was ich bis jetzt gespielt habe. Das Problem bei mir bei Elden Ring, warum es so weit unten ist, je mehr sie es gepatcht haben, desto mehr habe ich dieses Spiel nach unten gesetzt. Weil am Anfang des Spiels, ich bin jemand, der hat sich durchgesucht, wie kann ich das Spiel am besten durchspielen mit mehr Spaß? Weil ich habe keinen Bock, mir irgendwelche Taktiken oder so ein Blödsinn auszudenken. Ich werde einfach nur hingehen, den niederstompen und weitergehen. So. Und dann habe ich die sogenannte Stomp-Axe gefunden. Das ist so eine Axt. Da haust du auf den Boden. Ich habe halt gegoogelt. Fuck it, was soll's. Da haust du auf den Boden, machst so eine Eisfläche, der wird angegriffen und wird gestaggert und gestunt. Die hat vor dem ersten Patch so lächerlich viel Schaden gemacht. Die hat so viel lächerlich Schaden gemacht und ich habe so weit gespielt und ich war richtig happy, weil ich endlich eine Waffe gefunden habe, die richtig Spaß macht in dem Souls-Game. Ich hätte so viel Spaß am Erkunden. Ich hätte richtig Fun und dann patcht die das Ding kaputt. Weil es im PvP ja so unfair war. Weil aus irgendeinem Grund den Leuten das PvP wichtiger ist in dem fucking Souls-Game. Das PvP wichtiger ist als das Hauptspiel selber, was ich nie verstehen werde. Ihr habt die Bugs so eingebaut in 1.0. Ihr wisst, was das Ding kann. Ihr wisst, dass das Ding abartig viel Schaden macht. Warum macht er das kaputt? Was soll das? Und dann haben sie das Ding runtergepatcht. Ich bin so, oh scheiße, super. Da hatte ich keinen Bock mehr. Bis mir dann Jürgen gesagt hat, komm, ich helfe dir. Ich gebe dir eine neue Waffe. Das mir das Blutschwert hast du mir gegeben. Ja, das Bloody Rivers Katana, ja. Bloody Rivers Katana, womit ich dann auch wieder Spaß hatte, bis sie es wieder kaputt gepatcht haben. Haben sie auch wieder runtergepatcht. Warum? Weil dann das die Leute im PvP benutzt haben. Was soll das? Und dann das 3 Monate später konnten sie auf einmal nur für PvP patchen, ja? Ja, dann urplötzlich sind eingefallen, oh stimmt, wir können ja in der Arena machen, nur für PvP patchen. Patche die anderen Dinge dann zurück? Nein. Danke. Also, ich hab keinen Bock mehr drauf. Ich musste für einen Bosskampf meinen kompletten Bild umstellen, weil ich da nicht weitergekommen bin. Markus, das war so ein Bosskampf mit 2 unglaublich nervigen Gegnern, die gegen nichts allergisch sind. Und in der 1.0-Version konntest du da rein, ne, und die einfach niederbashen, zum Beispiel mit der Axt und so weiter. Ohne Probleme. Na, da habe ich dann immer von Leuten gehört, ja, also ich bin da rein und hab die mit beim ersten Mal ganz einfach besiegt. Ja, schön für dich. Ich spiel's in der aktuellen Patch-Version. Hast du das Spiel in der aktuellen Patch-Version nochmal gespielt? Nein. Ja, also, shut up. Ist so. Also, ist auch der schlechteste Boss im Game, muss man dazu sagen. Musstest dein Bild komplett, musst dich umbauen. Das ging mir schon auf den Nerven. An sich ist das Spiel super. Du hast so viel zu erkunden für ein Open-World-Souls-Game. Es ist echt gut gemacht. Story? Ne, who cares about Story in einem Souls-Game? Aber dennoch, das Spiel hat Spaß gemacht. Wirklich, nur bis zu dem Zeitpunkt. Ab da, ich hab keinen Bock mehr drauf. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Warum geben die mir nicht die Waffen zurück? Warum machen die mir das Spiel kaputt? Ich fand das so dumm. Aber an den sich, trotzdem ist es ein gutes Game. Das muss ich zugeben. Deswegen ist es bei mir auch Platz Nummer 9. Kommen wir zu den schlechtesten Spielen des Jahres auf Platz Nummer 9. Was ist bei dir, Markus? Platz Nummer 9. Das wird vielleicht dich überraschen, weil du mich nur schwärmen hast hören von dem Spiel. Digimon Survive. Ehrlich? Ja, weil Aber das ich bin enttäuscht. Mit der richtigen Erwartungshaltung rein in das Spiel, aber als Spiel war es enttäuschend. Weil ich habe dir schon mal erzählt, es ist eigentlich aufgebaut wie eine Light Novel. Du hast sehr viel Text, musst sehr viel Story lesen. Darauf habe ich mich eingestellt. Okay. Habe ich gemocht. Am Anfang war es auch noch recht witzig mit diesen ab und zu mal Kämpfen, ab und zu mal so eine Strategie, Taktik, Bildschirm, cool. Irgendwann habe ich mich aber dabei erwischt, als würde mich jemand beim Manga-Lesen stören. Du liest gerade einen Manga, bist total spannend dabei, auf einmal kommt dir jemand rein und sagt, du musst aber jetzt den Kampf machen. Okay. Also haben mich die Spielelemente immer wieder aus dem Fluss der Geschichte gerissen. Was ich am Anfang noch verzeihen konnte, weil es da schön noch eingepflegt war, aber später haben mich die Kämpfe gar nicht mehr interessiert und ich wollte es lesen. Ich wollte einfach nur weiterlesen, wie geht's weiter. Und das sollte ein Spiel nicht in mir auslösen. Ein Spiel sollte nicht mich dazu bringen zu sagen, lass doch bitte endlich die ganzen Mechaniken weg, ich will nur die Story lesen. Gib mir nur den blanken Text. Gib mir nicht auf den Keks mit diesem doofen Gameplay. Ja. Und deswegen habe ich es auch noch nicht durchgespielt, weil ich einfach gerne hätte, es mir auszudrucken, auf die Couch zu legen und dann einfach gemütlich zu lesen wie eine Light Novel. Einfach ein Buch lesen. Ja, wäre vielleicht die bessere Entscheidung gewesen anscheinend. Was ich gehört habe. Weil meine Freundin hat es auch abgebrochen. Was okay. Ich gehört habe, ist von den Games, ist halt, es wurde halt null beworben. Es war also einfach nur, zack, da ist es. Es war einfach nur, zack, da ist es. Oh, die Leute mögen kein Digimon-Game, also machen wir kein weiteres. Wenn ihr keine Werbung macht dafür, ist klar. Aber jetzt weiß ich, warum sie keine gemacht haben. Ja, es kommt ja nächstes Jahr trotzdem irgendein Digimon-Game. Irgendein Digimon World kommt ja nächstes Jahr wieder. Ja, für die Switch, das ist ein Remake. Es gab schon für ja, aber meine Freundin hat es ja auch gespielt und sogar relativ viel gespielt, aber sie, irgendwann, man hat richtig gemerkt, dass sie sich quälen musste. Sie hat irgendwie... Ja. Und dann hat sie es dann für Harvest Hella aufgegeben und seitdem... gute Entscheidung. Seitdem lebt sie eigentlich in Harvest Hella, ja. Muss ich auch sagen, gute Entscheidung. Ja, schade eigentlich, weil ich hatte mir da auch ein bisschen mehr erhofft von, aber okay. Ja, ich habe ja ab und zu mal die Schulter geschaut, weil die Grafiken, die für die Novel hergenommen wurden, sahen ja eigentlich ganz schick aus. Ja. Ja, also als Novel, ich glaube, der bessere Verkaufspart wäre gewesen, bringt es als Light Novel. Scheiß auf die Kämpfe, bringt es als Light Novel. Hätte auch einfach eine Visual Novel sein können, das gibt es ja auch genug von. Ich hätte gern, ich möchte Doraemon daten, let's go. gibt's bestimmt. Ja, schade eigentlich. Na gut, kann man nichts machen. Bei mir auf Platz Nummer 9 ist Commandos 3 HD. Das schlechteste Games des Jahres. Ich liebe Commandos. Ich liebe die Commandos-Reihe. Ich bin ein sehr großer Fan von diesen Taktik-Games. Gab es eine Zeit, da gab es 3 Taktik-Games auf einmal. Das war einmal Desperados, Commandos 2 und dann kam später von Spellbound. Das war in einem Jahr gab es Desperados, Commandos 2 und Star Trek Away Team. Das kennt auch fast kein Schwein mehr. Gab es nicht auch noch dieses Robin Hood Game? Das kam später. Die Spiele habe ich geliebt. Ich habe die mehrfach durchgespielt und vor allem Commandos 2 gesuchtet wie bescheuert. Absolut. Commandos 3 habe ich damals in die Finger gekriegt in der Collector's Edition, in dem riesengroßen Box mit einem Haufen Shit drin. Nur damals war das Problem, es gab es halt nur für PC und mein PC ist wie immer natürlich der beste PC der Welt gewesen. Wie immer. Story of your life. Ohne Scheiß. Und ich konnte es nicht spielen. Es ging nicht. Ich habe dann jahrelang, nachdem ich endlich mal einen halbwegs guten PC hatte, konnte ich es dann nicht mehr spielen, weil ich das Spiel nicht mehr installieren ließe, weil natürlich neue Windows-Versionen, wenn du da alte Spiele drauf spielen willst, dann heißt es fick dich. Ganz einfach. Es ist so. Du möchtest gerne ein altes Spiel auf der neuen Windows-Version spielen? Ja, fick dich. Was? Ja, fick dich. Das geht nicht. Warum nicht? Mir doch egal. Fick dich. Wir sind Windows. Wir sind Windows. Wir haben dein Geld schon. das ist halt echt scheiße gewesen. Also ich konnte es halt nicht spielen. Wenn dann nur in der sehr verbuggten Version und dann habe ich es halt nicht richtig spielen können. Dann hieß es gibt eine Commandos 2 Version in HD. Da habe ich gesagt, oh nice, geil. Kam für die Konsole raus, habe ich mir geholt. Steuert sich katastrophal, aber ist immer noch Commandos 2. Und dann haben sie gesagt, wir machen auch Commandos 3 als HD. Da habe ich erst aufgehorcht, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Dann kam es im Game Pass, ich habe es installiert, ich habe es gestartet und ich hätte es lassen sollen. die haben versucht, die haben das Spiel komplett gestrippt, was die Erzählung angeht. Vorher war es so, du hast zwar einzelne Missionen gehabt, die in verschiedenen Sachen, in verschiedenen Teilen der Welt gespielt haben, die du erst freischalten musstest. Jetzt kannst du von Anfang an die erste bis zur letzten Mission wählen, was kompletter Schwachsinn ist. Die Zwischensequenzen haben sie komplett rausgeschnitten. Die Steuerung ist schlimmer als in Teil 2. Das Spiel hat Bugs ohne Ende. Meines Erachtens ist es nicht wert, nicht mehr im Game Pass runtergeladen zu werden. Das Ding ist eine absolute pure Enttäuschung. Wenn ich gern ein neues Commandos gehabt hätte, dann bitte von den Leuten, die Shadow Tactics gemacht haben und Desperados 3. Ich hätte gern bitte ein neues Commandos, was besser ist als den Bullshit, den wir da gekriegt haben. Das war einfach nur ein richtig mieses, schlecht zusammengewürfeltes HD-Projekt, an dem gefühlt keiner Bock hatte mitzumachen. Kommen wir zum Platz Nummer 8 der besten Games. Diesmal darf der Jürgen anfangen, weil er darf jetzt endlich einsteigen. auf Platz 8 habe ich tatsächlich Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Yeah, weil erstens, jetzt kommen die Hero Turtles. Erstens, weil es nun mal fucking Teenage Mutant Ninja Turtles ist. zweitens, weil, wie ich eben schon gesagt habe, weil die ersten Level spielen sich noch so ein bisschen langweilig, und wenn du es zu zweit spielst, also zumindest Stefan und ich, es war, wir wussten teilweise gar nicht mehr, wo wir sind. Es ist fürchterlich unübersichtlich. Das weil die Turtles halt sich überraschend wenig von den Fußsoldaten unterscheiden, was irgendwie gruselig ist. Ja, und die Turtles sind grün und die anderen sind lila, aber irgendwie so verlierst du die dort aus den Augen. Auf jeden Fall habe ich dann aber am den Nachmittag dann noch weitergespielt, weil so lang ist das Spiel nun mal nicht, weil es ein Brawler ist. Aber jedes Level ist dann irgendwann anders, und dann hast du so ein Level, wo du auf einem fliegenden Hoverboard mitten durch die Skyline von Manhattan fliegst und dir so voll der geile Soundtrack um die Ohren fällt, und es hat so viel Spaß gemacht. Wie bei Turtles Back in Time damals. Ja, klar, es ist ja auch mehr oder weniger so ein geistiger Nachfolger von Turtles in Time, und dann kommst du immer weiter, bist auch natürlich irgendwann in der Dimension X, und dann kämpfst du aber auch gleichzeitig auch noch gegen halt die Dinotrons oder wer auch immer sie hießen. Und dann hast du auch neue Gegnertypen, und dann fängt es auf einmal richtig an, Spaß zu machen. Vor allem, je weiter du kommst, desto mehr Möglichkeiten bekommst du auch, weil du fängst auf Level 1 an, wenn du den Story-Modus spielst, und schaltest erst noch andere Sachen frei für deinen Charakter, weil du kannst ja nicht nur die Turtles spielen, du kannst ja auch Meister Splinter spielen, du kannst April spielen, und nach dem ersten Durchspielen hast du sogar dann noch Casey Jones freigespielt. Der Beste. Jein. Story-technisch auf jeden Fall nicht. Ich kann den Typen eigentlich nicht besonders gut leiden, aber im Spiel ist er halt natürlich lächerlich stark, weil er nur mal freigeschaltbarer Charakter ist. Ich habe das Spiel bisher nur mit den vier Turtles jeweils durchgespielt, aber es macht einfach nur Spaß. Ist für mich das perfekte auf dem Klo mal kurz zocken Game, so ein, zwei Level. Okay. Es ist halt in meiner Switch Lite, und die liegt nur mal auf der Toilette, und da bietet es sich nur mal an. Und deshalb macht es mir immer mehr Spaß, und deshalb ist es halt soweit, ist es halt auf meiner Top-Liste gelandet, ja. Ja, ich habe es nur mit dir gespielt, ich war es nicht so gut. Ich bin auch nicht, glaube ich, nicht so der Brawler-Fan. Ich habe auch das Gefühl, dass du wirklich nicht der Typ für solche Spiele bist, ja. Nee, absolut nicht. Markus, hast du es gespielt? Ich glaube nicht. Nee. Okay. Kommen wir zu Platz Nummer 8 bei dir, Markus. Bei mir auf Platz Nummer 8, Cult of the Lamb. Nice, gutes Game. Einfach, wir haben es vorher ja schon gesagt beim Durchgespielt, ein großartiges Spiel, wo du als Psycho-Schaf deine eigene Sekte aufmachst. So gut. Und entscheiden kannst, ob du gut sein willst oder nicht so gut. Und die Entscheidung, dass du über den Endboss, nachdem du ihn besiegt hast, entscheiden darfst. Geil. Ja. Aber was halt auch wieder so nach unten reduziert hat, waren, dass ich das halbe Spiel scheinbar mit zu wenigen Schafen in meiner Kirche verbracht habe. Ja, hab das erst war... erst gemerkt nach dem Update. Es war, ich war immer mit drei Schafen in der Kirche. Es war so ein bisschen buggy am Anfang, weil ich war so auch so, ich hatte eine Mission, der eine Typ soll geopfert werden, also ab in die Kirche, nur die Hälfte von denen geht rein. Und der ist nicht da. Und der ist nicht da. Ja, das war so ein paar Bugs hat es am Anfang schon gehabt, ja, aber dennoch ist ein sehr, sehr geiles, sehr, sehr, sehr, sehr geiles Game. Es ist absolut großartig. Eine Mischung aus Roguelike und aus Management, so ein bisschen. Es ist ein Management-Spiel mit diesem nervigen Roguelike-Anteil. Nein, nachdem ich ein, meine es ist Base ein Roguelike-Game mit dem nervigen Dingsanteil. Weißt du, nachdem ich meine Base gemanagt habe und immer wieder noch mehr Schafe dazu gemacht habe, um noch mehr automatisieren zu können, dann musste ich halt leider mal die Dungeons durchmachen. Hast du es gespielt, Jürgen? Nein, aber es steht auf meiner Liste. Wartest du auf eine physische Version oder holst du es dir Gita? Nee, Carla hat die Collector's Edition vorbestellt. Die sollte irgendwann in 1-2 Monaten ankommen, glaube ich. Nice. Mit dem Schaf, hoffe ich. Ja, ganz genau. Fuck yeah. Kennst du es doch, ohne Collector's Edition, ohne uns. Bei mir auf Platz Nummer 8, der für mich beste Spiel ist Elex 2. Vornherein muss ich sagen, ich habe Elex 2 noch nicht durchgespielt. Aber dennoch, ich hab's sehr, sehr lang gespielt und es ist ein absolut großartiges Game, was auch nur in Europa funktioniert und in Europa gut ankommt. Wie alle Piranha Bytes Games, ja. Und in Deutschland allgemein. International kommen die Spieler absolut nicht an. Das ist so, oh, Euro, oh, totally jank. Ich so, ja, yeah, but they're awesome. They're good. Das sind richtig gute Games. Elex 2 ist mehr von Elex, mehr von Piranha Bytes, mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Es ist ein Piranha Bytes Game. Ja. Mehr von Piranha Bytes, bitte. Übrigens, weißt du, Markus, weißt du, wer das Spiel am meisten von uns durchgespielt hat, von uns beiden? Wer? Saw. Saw hat dieses Spiel in allen Varianten durchgespielt. Teil 1 und Teil 2. In allen Varianten, in allen Enden. Er hat beide Teile zu Tode gespielt. Krass. Das schafft doch nur er. Der Wahnsinn. Der Cube spielt so gut wie nichts mehr. Aber wenn er irgendwas gefunden hat, hört er nicht mehr auf. Nicht schlecht. Dennoch, Elex ist sehr, sehr gut. Hast du, wie weit hast du Elex 2 gespielt? Ich? Ja. Oh Gott. Bei meinem ersten Speicherstand oder dem zweiten? Ich musste irgendwann nämlich switchen, weil da habe ich es gemacht wie Jürgen und habe gesagt, Schatz, wie würdest du dich jetzt entscheiden? Ja, mich würde das interessieren. Aber ich will anders weitermachen. Dann habe ich gespeichert und habe so weitergemacht wie sie. Gott, ich habe in der Oberwelt super viel gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich da alles schon besucht habe. Ich habe auf jeden Fall die ganze Karte aufgedeckt, war in einigen Hauptbases und habe mich dann im Bunker vergnügt. Nachdem du ja deinen Sohn abgeladen hast und deine Base ausgebaut hast. Also es ist, wie gesagt, Piranha Bytes Open World. Wer die Gothic-Spiele kennt, kennt sich darin aus. Wer Elex 1 gespielt hat, kennt sich darin aus. Typische Humor. Aber mehr dazu würde ich später noch sagen. Ja, okay. Also dennoch, sehr gutes Game für mich. Deswegen auf Platz Nummer 8. Hast du es gespielt, Jürgen, oder hast du es vor? Oder? Nee, es steht tatsächlich nicht auf meiner Liste, weil ich persönlich, so deins, nee, so die Piranha-Bytes-Spiele, ich weiß nicht, irgendwie bin ich mit denen nie 100% warm geworden, muss ich gestehen. Liegt vielleicht daran, dass es die vorherigen Teile nie auf Konsole gab und du auch mehr so eine Konsolenspiele spielst, sondern hauptsächlich auf PC. Ja, es kann natürlich sein, weil ich muss leider eine Todsünde, Gaming-Sünde als Deutscher gestehen, ich habe Gothic nie gespielt. Was? Kein Problem, es kommt irgendwann demnächst das Remake raus. Kein Spaß. Hoffe mal, dass es gut mit wird. Seid mit Remakes vorsichtig. Oftmals ändern die alles. Die haben ja, allein die trashige deutsche Vertonung wird nicht dabei sein. Die haben damals eine Demo rausgehauen zu Gothic 1, dem Remake, ne? Und haben den Leuten gesagt, hey, wir haben Bock auf ein Remake, was haltet ihr davon? Die haben gesagt, das Spiel sieht super aus. Und danach haben alle gesagt, jeder, der das Ding angespielt hat, das Erste, was ihr machen müsst, der Hauptcharakter darf nicht so viel labern. Der labert zu viel. Der labert viel zu viel. Sag ja, das muss gestrichen werden. Das muss gestrichen werden. Zu viel bei ja, hör auf. Hör mir zu. Die haben gesagt, das muss geändert werden, der labert viel zu viel. Die haben sich das zu Herzen genommen und haben tatsächlich dem Hauptcharakter, der sagt jetzt weniger. Die haben tatsächlich auf die Leute gehört. Ich glaube, die haben einfach zu viel von Witcher abkuppern wollen, weil Geralt ja ständig was in seinen Bart reinmurmelt. Ja. Aber die Frage ist, wie geht's denn weiter mit den Stimmen der Fans? Weil sie haben jetzt mal eine Demo rausgebracht und haben da was von den Fans angenommen. Aber meine Befürchtung dabei war halt, als ich die Demo gespielt habe, okay, ihr ändert das mit der Stimme, aber das Spiel ist wesentlich länger als diese Demo. Was habt ihr vor, noch zu ändern? Was ich jetzt gesehen habe von den Screenshots her, die alte Welt Myrtana sieht, also das Lager, das Sumpflager haben sie ein bisschen gezeigt. Es ist ein bisschen was von der alten Welt gezeigt. Oder halt von dieser Gruppewelt, in der du halt im ersten Teil bist. Es sieht sehr modern aus. Also es sieht moderner aus von der Grafik her. Dennoch versprüht es unglaublich viel Nostalgie. Ich hab Bock drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Scheiß was drauf. Das Einzige, was mir kaputt macht, ist das, was Jürgen gesagt hat. Was? Wenn sie irgendwas an dieser geilen deutschen Ausgabe der Sprache ändern. Ich hoffe, dass es nicht. Ich hoffe, dass sie sich dasselbe Studio holen, weil das wäre scheiße, wenn sie es nicht tun würden, ganz ehrlich. Ja, und vor allem, wenn sie jetzt anfangen zu. Und ich bin für alle Arten von Gleichberechtigung, das möchte ich gleich vorweg schicken. Aber wenn sie jetzt anfangen, Diversity in Gothic einzubauen. Ja, das hat er nichts verloren. Dann sind alle Witze und alle Gags, die damals gezogen haben, weg. Das ist eine Fantasy-Welt, da sollte man sowas nicht reinquetschen müssen. Nee, eigentlich nicht, nein. Kommen wir zu den schlechtesten Games des Jahres. Da kann Jürgen noch nicht einsteigen, aber der gute Markus kann einsteigen. Und zwar Platz Nummer 8. Mit Platz Nummer 8. Ein Spiel, das ist wie ein anderes Spiel, das ich totgesuchtet habe. Und deswegen ist das hier auf meiner Flop 8. Two Point Campus. Echt? Ich hab zu lang Two Point Hospital gespielt. Ich habe dieses Spiel, die erste Mission gespielt, saß total in geistiger Abwesenheit dran und dachte mir, ja, eigentlich könnte ich doch auch mein Krankenhaus weiterbauen. Das hat wesentlich mehr Humor. Ja, ich habe gehört, dass Two Point Campus für viele ist Two Point Campus ein DLC. Es fühlt sich für viele Leute an wie ein schlechtes DLC. Ja. Es ist aber richtig, wie du sagst, es ist ein schlechtes DLC, wo nicht mal die Gags zünden, weil sie haben versucht, also das wäre wie wenn ich jetzt auf einmal sagen würde, Leute, ich bin witzig, ich werde Komödiant. Oh Gott. Ein Mensch, der den größten Stock im Hintern hat, versucht Comedy zu machen. Also was macht man? Das, was ja vor 20 Jahren schon immer funktioniert hat. Fuchswitze. Ich hab ne Freundin, kennst du? Oh Gott, hör auf! Wir sind auf einer Kochmini, also haben wir überdimensionale Geräte. Oder eine Clownsschule. Ist doch lustig. Aber nicht zu vergleichen mit Two Point Cup Hospital. Natürlich. Oder dem Urgestein des Ganzen. Bitte vergessen Sie, wir bitten die Patienten nicht auf den Gängen zu sterben. Ja, das ist super. Team Hospital damals war groß. Ah, ja, Team Hospital. Das sind Gags, die will ich haben. Und ja. Ja, Campus war wieder, ich hatte erwartet, so typische Campus-Manie mit so Sprüchen und Witz und es war einfach ein schlechtes DLC. Okay. Ist halt immer schade, wenn ein Spiel einen nur daran erinnert, dass es ein besseres gibt. Ja, schon irgendwie kacke oder so. Und genau deswegen auf Flop. Achtung, es wird kurz laut. Bei mir auf Platz Nummer 8 ist der Powerwash Simulator. Selten habe ich so eine langweilige Scheiße gespielt wie den Müll. Was für ein Simulator? Der Powerwash Simulator. Gesundheit. Ihr wisst, es gibt 1000 Simulatoren. Es gibt den Landwirtschaftssimulator, den, was weiß ich, den Kacke-Abwisch-Simulator, den Baby-Simulator, den Videospiel. Es gibt den PC-Bausimulator auf der Konsole. Weißt du, welchen Simulator es gibt, der dieses Jahr rausgekommen ist? Welcher? Den Rasenmäher-Simulator. Ja, richtig. Ja, ja. Der ist irgendwie in der Legacy Collection bei mir rausgekommen, wo ich wusste gar nicht, dass es überhaupt so einen Scheiß gibt. Ja, ja. Ich hätte gerne einen Handy-Simulator. Das Witzige ist bei dem Powerwash Simulator, der war aus irgendeinem Grund, war das Ding populär wie Hölle. Ne? Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum? Das Ding sieht unglaublich. Es sieht erstens sieht scheiße aus und zweitens ist es unglaublich lame. Aber anscheinend, keine Ahnung, wenn Streamer anfangen, irgendwas zu spielen und dann fangen die großen Streamer an, es zu spielen, ist es plötzlich in. Warum auch immer. Das Ding kam irgendwann raus für den Game Pass, für die Konsole, also habe ich es mal ausprobiert und habe mir gedacht, okay, gut, ich probiere es aus. Ihr werdet einfach in eine Welt geworfen mit so einem Dampfstrahler. Ne? So eine Art Dampfstrahler. Und damit sollst du jetzt das hier, was hier vorne ist, sauber machen. Das ist der langweiligste Scheißdreck, den ich jemals gespielt habe in meinem Leben. Ach du Scheiße, ist das langweilig. Du stehst dran. Das ist alles, was du machst. Das ist nicht alles, auf Platz 1 deiner schlechtesten Spiele. Halleluja. Alter Schwede, ist das langweilig. Es ist von dem Spielkonzept her erfüllt es genau das, was es sagt. Es ist der Powerwash Simulator. Dennoch, fuck me, ist das langweilig. Oh Gott, ich habe das erste Level durchgespielt. Du musstest dein Auto musstest du irgendwie sauber machen. Die Hälfte davon, die das tracken sollte, wo ich genau weiß, der scheiß Strahler ist genau da, wo er hin tracken soll, hat nicht getrackt. Weil ich denke so, fuck you game. Und danach bin ich in so einen komischen Garten gespawnt, wo ich mir dachte, wer zur Hölle hat diese Bombe explodieren lassen? Warum sieht der Rasenmäher aus, als hätte jemand drauf gekackt und ihn eingeschmiert? Was zur Hölle ist hier los? Und habe das Spiel ausgemacht und habe gesagt, so einen Müll habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Fuck off. Ich habe ein paar Videos drüber gesehen, da gibt es noch größere Level, die noch länger dauern. Und ich so, mein Gott, wer spielt sowas freiwillig? Es ist ja ekelhaft. Deswegen ist das bei mir Platz Nummer 8 der schlechtesten Games des Jahres. Kommen wir zu Platz Nummer 7 der besten Games des Jahres. Der gute Jürgen darf wieder anfangen. Da habe ich tatsächlich auf Platz 7 RPG Time. Oh, cool. Davon hast du schon geredet gehabt, ja genau. Ja genau, dieses Spiel, was komplett in diesem Notizbuch stattfindet und mit so einer Liebe und ein Herzblut gemacht ist, ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist so süß, es ist so... Ist halt so, dass du auch die Sprechblasen hast, weil der... dein Schulkamerad, der diese Geschichte geschrieben hat, da kriegst du immer seinen Kopf in der Sprechblase. Für jeden Charakter, den er hat, hat er sich so ein Papierding um den Kopf geschnallt, damit du siehst, welchen Charakter er gerade spricht. Es ist so niedlich. Es ist so, es steckt voller winziger kleiner Details. Es ist so, ich kann es halt schwer beschreiben. Es ist so, du hast deine Lebensleiste, die liegt über den Notizbuch und das ist einfach ein Maßband. Und immer wenn du getroffen wirst, dann geht das halt auch ein Stück zurück. Und wenn du ein Level up hast, hast du dann wieder mehr Leben. Und es ist so schön, es ist so niedlich. Und es hat es innerhalb seiner Möglichkeiten sogar geschafft, ein sehr, sehr gruseliges Level auf die Beine zu stellen, das sehr atmosphärisch gewesen ist, obwohl du nur diese Bleistift gezeichnete Grafik hast. Es ist wirklich, wirklich gut. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr es irgendwann mal in einem Sale seht, es euch mal anzuschauen. Es ist wirklich, wirklich gut. Cool. Nice. Bei dir, Markus, was ist bei dir Platz Nummer 7? Platz Nummer 7 ist bei mir Tiny Tina's Wonderland. Damit sind wir gleich auf, weil ich habe auch bei mir Platz Nummer 7 Tiny Tina's Wonderland. Das Spiel war super. Also ich bin sehr, sehr großer Fan von Borderlands. Wenn man mich kennt, ich bin unglaublich großer Fan von Borderlands, weil dieses Shooten und Looten macht halt unglaublich Spaß. Und wenn du D&D-Fan bist, ist Tiny Tina's Wonderland absolutes Highlight. Ich habe an den Gags und Insidern gelacht. Ich habe nur das Intro gespielt und mich schon bepisst vor Lachen. So geil mit. Allein die deutsche Übersetzung ist großartig, die deutschen Sprecher sind fantastisch. Wenn ich das sage, dann ist das so. dass es Prinzessin Arschgaul ist. Ist fantastisch. Da musste ich schon so lachen. Ich mag schon den Anfang mit Drachen. Also, hey, das zählt nicht. Die Figur ist nicht mal fertig angemalt. Aber da gab es so geile Gags. Einfach nur, da gab es dann Karen-Gag gegen Ende des Spiels. Es war so gut. Der Season Pass ist für den Arsch. Den kannst du echt vergessen. Das ist nur, du kommst zu verschiedene Maps rein und hast einen Horden-Modus und das war's. Und das ist langweilig. Das Spiel im Allgemeinen ist sehr, sehr gut. Du kannst dann einen Charakter erstellen. Kannst ihn binary, non-binary machen, scheißegal. Du hast sehr, sehr, sehr lustige Charaktere. Claptrap als Zauberer ist fantastisch, der keine Ahnung hat, wie man zaubert. Ich liebe Claptrap. Ich hasse dieses kleine Blechdosen-Mistvieh. Gott, ich liebe ihn. Gott sei Dank ist er nicht so prominent in dem Teil. Der ist ja aber auch ein Maskottchen der Reihe, oder nicht? Ja, eigentlich schon, ja. Aber dem Teil ist er echt nicht so prominent. Dennoch, sehr, sehr gut. Ich liebe die Figur Tiny Tina, weil die, trotz dessen, dass sie so bescheuert ist, ist es trotzdem eine komplexe Figur, wenn man ihre Vorgeschichte kennt. Ich finde die neuen Figuren, die sie eingebaut haben, super. Ich mag die Jokes, die da eingebaut wurden. Aber ich glaube, es ist, glaube ich, bei Markus genauso, oder? Ich mag den Grundplot auch von dem Dark Lord, Dragon Lord. Das ist so eine Anspielung auf jeden, der jahrelang D&D oder DSA spielt. Ja. Charaktere, die nach einer Kampagne einfach in den Müll geworfen werden, in den Ordner kommen und nie wieder angeschaut werden. Richtig. Also ich fand es ist echt gut. Kann man wirklich nur jedem empfehlen, dass man das durchspielt. Jürgen, wenn du Bock hast, können wir es auch gemeinsam durchzocken. Kein Problem. Ich muss so Carla irgendwie mal wieder damit wachrütteln, dass wir es spielen, weil eigentlich hatte ich Carla versprochen, es mit ihr im Korb durchzuspielen. Okay. Sie spielt halt nur nie Shooter, sie ist ja mehr so der Harvest Moon Story of Season Gamer-Typ, deshalb ist sie ja so ein Harvest Teller versunken. Kann ich nur nachempfinden, ja, kann ich verstehen. Und deshalb, die gesamte Rune Factory-Reihe einfach spielen. Ja, die Teil 4 hat sie im Lockdown komplett totgesuchtet, während ich Monster Hunter gespielt habe und dann irgendwann ins Bett gegangen bin, hat sie noch die halbe Nacht gegrindet. Also, ja, super, auf jeden Fall. Aber es ist so, deshalb ist es immer ein bisschen schwierig, mit ihr in Shooter einzutauchen, aber das kriegen wir schon noch hin. Tiny Tina's Wonderland, Leute, großartiges Spiel, absolute Empfehlung. Kommen wir zu Platz Nummer 7 der schlechtesten Games des Jahres. Diesmal fange ich an. Das ist für mich Vampire the Masquerade Bloodhunt. Warum existiert dieses Game? Warum? Ist es nicht dieses Vampire schlechte Multiplayer-Ding gewesen? Richtig. Vampire the Masquerade ist eine absolut großartige Rollenspielreihe. Es ist ein Tabletop-Adventure. Es ist ein Tabletop-Game. Es ist sogar eine Art, es ist sogar eine Rollenspielreihe. Richtig gut gemacht. Sehr gute Charaktere. Warum macht man daraus einen Battle Royale? Warum macht man da ein Battle Royale drin? Mit schlechten Fähigkeiten. Warum? Das Spiel war unglaublich nervig, es war unglaublich unfertig, es ist langweilig gewesen und soweit ich weiß, redet kein Schwein mehr drüber und ich glaube, die Server sind zwar noch online, aber ich schätze nicht mehr lang. Weil das wurde ganz kurz gespielt von sehr vielen Streamern und dann ganz schnell wieder fallen gelassen, weil es einfach scheiße war. Also das Ding war... Bäh. Ja gut, die Streamer werden ja meistens dafür bezahlt, es zu spielen. Ja, ja. Aber das Ding war einfach nur bäh. Da gab es noch Swansong, was noch rausgekommen ist dieses Jahr, wo ich Hoffnung hatte, was ich tatsächlich verwechselt habe mit dem neuesten Teil, der vermutlich nie erscheinen wird, weil das Entwicklerstudio gewechselt hat, weil der Schreiber gewechselt hat, weil die Entwickler gewechselt haben. Weil alles gewechselt hat, ja. Das steckt im Limbo und es wird vermutlich nie erscheinen. Swansong kam raus. Es ist ein Adventure in dem Genre, also halt in der Welt von The Vampire Masquerade. Ich habe nur gehört, das ist kacke. Ich habe es nicht gespielt, weil ich habe das von den Finger gelassen. Wie gesagt, Vampire the Masquerade, Bloodhunt, unnütz, braucht kein Schwein. Platz Nummer 7 bei dir, Markus, der schlechten Games. Overwatch 2. Das ist bei mir auf Platz Nummer 6. Satz. Da können wir direkt gleich noch Platz Nummer 6 abgrasen. Hervorragend. Aus exakt dein letzter Satz von deinem Platz 7 hat es zusammengefasst. Ein nutzloses Spiel, das keine Daseinsberechtigung hat, weil es nichts wirklich neu macht, außer den Leuten sogar Dinge wegzunehmen, die frei zu spielen, ohne dass du irgendwie ein Abonnement hast. Wie kann man ein Spiel nur so versauen wie Overwatch 2? Nachdem der Schreiber und der Erfinder von Overwatch gegangen ist bei Blizzard, ist das Ding komplett in den Boden gesetzt worden. Und dann mit Overwatch 2, oder wie ich jetzt nenne, gehe ich jetzt gerne in Overwatch 0.5, weil sie haben es ja zurückgesetzt. Katastrophe. Ja, Markus? Meine Vermutung ist, irgendein Spaßvogel ist auf die Idee gekommen, hey, um auszuloten, wie wir ein gutes Spiel machen, fangen wir mal mit Anti-Brainstorming an. Wir überlegen uns jetzt, was könnten wir alles total in den Sand setzen. Ja. Dann ist der Typ gegangen und sein Nachfolger hat sich gedacht, oh geil, die Arbeit ist ja alles schon erledigt. Machen wir. Ja, so in der Art. Also, das Ding ist echt fürchterlich. Du nimmst den Leuten erstens die Lootboxen weg. Die Lootboxen waren ein nettes Anding. Die hast du halt als Belohnung gekriegt, wenn du ein paar Challenges gemacht hast. Da hast du halt so einen Skin gekriegt oder sonst was. War ganz nett gemacht. Season-technisch hast du halt, keine Ahnung, hast du so diese Season-Dinge gespielt, hast du Season-Lootboxen gekriegt für Weihnachten oder für sonst was. Und das hat halt schon Spaß gemacht, die freizuschalten. Allgemein, das Spiel hat echt Spaß gemacht. In Overwatch 2 fällt diesen Arschlöchern ein, wir nehmen den ganzen Leuten die Lootboxen weg. Jeder, der zum Beispiel noch 400 oder 500 Lootboxen, es gibt Leute, die haben 500 Lootboxen übrig gehabt, die kriegen nichts. Die kriegen nichts. Die kriegen nichts geschenkt. Kein Danke, kein gar nichts. Wir packen einfach einen Season Pass rein, weil alle Spieler haben heutzutage einen Season Pass, um das Zeug darin freizuschalten, dass du mit gratis freischalten kannst, brauchst du arsch viel Zeit, musst fuck viel spielen für einen hässlichen Skin, es sei denn, du bezahlst Geld dafür. Das ist und eine Ergänzung purer noch? Bullshit. Nein, eine Ergänzung, du kannst nicht alles freischalten gratis. Nein, das habe ich ja gesagt. Das ist das, worauf ich raus wollte. Das ist das, was du gratis freischalten kannst, habe ich gesagt. Genau, aber das sind keine Skins. Du kannst auch teilweise Skins nicht wirklich freischalten, nur so. Ja. Ich habe statt ein rotes T-Shirt ein gelbes T-Shirt. Richtig, ja. Das ist ein Free-Skin. Ja. Aber ein Skin, das, was die Leute früher ziehen konnten. Ja, da wollen wir erstmal ein Abonnementgebühr und dann kriegst du sie noch nicht mal, obwohl du echt Geld bezahlt hast, kriegst du sie nicht, sondern jetzt setz dich bitte noch 50 Stunden hin, spiel das Spiel, um den ersten Skin freizuschalten. Ja, absolut. Also das machen andere Leute auch, dafür sind die Battle Pass da. Fortnite macht das zum Beispiel auch. Nur bei Fortnite wirst du tatsächlich mehr belohnt als bei Overwatch 2. Und ich weiß das, weil ich spiele zurzeit sehr viel Fortnite. In Overwatch 2, erstens wird dir ein Charakter weggenommen. So nach dem Motto, du hast nicht mehr, wie viel waren es vorher? 4 gegen 4? Oder 5 ja. gegen 5? Nee, 5 gegen 5 war es, glaube ich. Jetzt ist, glaube ich, 4 gegen 4. Und jetzt ist, oder 6 gegen 6, jetzt ist nur noch 5 gegen 5 oder 4 gegen 4. Auf jeden Fall haben sie die erste so einen Charakter weggenommen. Das heißt, es gibt keine Heiler mehr in dem Game, weil kein Spiel spielt mehr Heiler. Du hast nur noch irgendwelche Tanks hier auf dem Gegend droschen, die sehr viele Fähigkeiten sind so busted und so kaputt, wie sie damals in der 1.0-Version kaputt waren, bevor die neuen Charaktere eingehen. Das Spiel ist Müll. Das Spiel ist eine absolute Enttäuschung. Also fuck you, Blizzard. Hier mal an dieser Stelle. Fuck you, Blizzard. Was zum Geier? Leck mich am Arsch. Fuck you, Blizzard. Was sollte das? Ihr habt das komplette Spiel ruiniert. Ihr habt komplett Overwatch ruiniert. Das Schlimme ist, du kannst nicht mehr zurück und kannst sagen, ja, ich spiele einfach Overwatch 1 weiter, kein Problem. Nö, nein, Overwatch 1 wurde gelöscht. Richtig. Existiert einfach nicht mehr. Und wurde überschrieben mit Overwatch 2. Das ist Bullshit. Absoluter Bullshit. Das ist genau dasselbe wie mit Warcraft 3 Reforged. Das alte Warcraft 3 gibt's nicht mehr, jetzt gibt's nur noch Reforged. Ende. Warum? Ja, fuck you. Das wie war oft in letzter Zeit Blizzard auf meinen Flop-Listen auftaucht. Leck mich am Arsch, echt. Wir kommen ja gleich zu den Platz Nummer 6. Kannst du auch noch nicht mitmachen bei den schlechten, oder? Bei 4 hast du das gesagt, kannst du mitmachen. Ja, ja. Genau. Dann kommen wir zu den guten Platz Nummer 6 Game. Diesmal darf der Jürgen wieder anfangen. Da habe ich tatsächlich Sifu stehen. Oh, nice. Weil Sifu ist halt einfach, keine Ahnung, ich habe halt so eine Schwäche für die alten Kung-Fu-Filme von Jackie Chan. Ha, Drunken Master, fuck yeah. Auch wenn das erste Level eine Oldboy-Reference ist. Ja, komplett. Komplett, auch wie die Kameraperspektive extra dafür wechselt, fantastisch. Aber ich mag halt einfach das Spielgefühl, es spielt sich unglaublich flüssig, obwohl es so schwer ist. Ja. Es ist immer 100% deine Schuld, wenn du getroffen wirst. Ja, und du musst den kompletten Controller auswendig können. Ja, aber es ist, ich weiß nicht, es ist so, ich meine, ich habe es jetzt ein halbes Jahr nicht mehr gespielt, aber die ein, zwei Wochen, die ich gespielt habe, waren es eine echt intensive Spielerfahrung, die richtig Bock gemacht hat. Wer auf so alte Kung-Fu-Sachen steht und gegen Roguelike nichts hat, der sollte sich das unbedingt mal anschauen, finde ich. Kann ich auch nur empfehlen, ja. Zu 100% stimme ich dir zu. Markus, wie schaut es mit dir aus mit Platz Nummer 6? Ja, da habe ich vorher leider ein bisschen zu viel geschwärmt in den durchgespielten Spielen. Kirby, das neue Kirby. Kirby in the Forgotten Land. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Einfach mit dem Auto dahin brettern. Ich muss das kann spielen. Ich aus meinen Honorable Mentions jetzt langsam streichen, weil das ist jetzt schon so oft erwähnt worden. Das muss ich tatsächlich, also ich muss es weiterspielen. Ich habe es noch nicht weitergespielt. Von dem, was ich gespielt habe, hat es mir auch sehr gut gefallen. Auch hier das klassische Fazit, spielt es einfach. Richtig. Auf Platz Nummer 6 bei mir ist Anno Mutation. Weil es so gut war, weil es mich so überrascht hat. Weil es so unglaublich gut geschrieben ist, weil es, ich hab schon erwähnt, saugutes Soundtrack, saugutes Kampfsystem, saugute Story, saugute Charaktere. Das ist das Cyberpunk-Spiel, was ich gern gehabt hätte. Was ich gern vorher gehabt hätte. Was ich aber jetzt dadurch, durch ein Indie-Game, tatsächlich bekommen habe. Großartiges Spiel, kann ich nur empfehlen. Holt's euch, perfekt. Meine Platz Nummer 6 der schlechtesten, habe ich schon gesagt. Platz Nummer 6 bei dir, Markus, der schlechtesten. Der schlechtesten auch wieder ein Spiel, das für mich nicht wirklich viel Neues gemacht hat und ich mochte die zwei Vorgängerteile schon nicht. Splatoon 3. Es hat für mich nichts wirklich neu gemacht. Ich kann mit Splatoon nichts anfangen. Ich konnte damit früher schon nichts anfangen, aber jedes Mal schwärmt man mir vor, wie geil dieses Spiel ist. Dann spiele ich es irgendwie ein paar Stunden mit, sogar im Online-Multiplayer. Man gewinnt auch, aber es ist so bedeutungslos. Ich weiß nicht, für mich ist so Splatoon 3 dasselbe wie bei Overwatch 2, nur halt technisch polierter natürlich, ja. Aber es ist halt einfach, du hast halt einfach nochmal dasselbe Spiel. Hier, aber ich das Einzige, was nervend ist bei Splatoon im Vergleich zu Overwatch, die Gegner können wesentlich besser equipped sein als du. Und dann stehst du mit deiner Grundausrüstung auf Level 1 gegen jemanden, der schon eine Max-Ausrüstung hat. Ja, das ja, wer gewinnt da wohl? Ja, ja, das Ranked ist da nicht gut gemacht. Ja. Das Matchmaking ist nur wieder für den Arsch. Ja, ja. Ich persönlich, ich habe keinen einzigen Teil von den Dingern gespielt. Ich werde mit den Dingern nicht machen. Ich mag die Figuren nicht. Ich mag diese hässlichen Squids nicht. Ich finde die furchtbar nervig mit diesem. Könnte ich dieses Mal reinprügeln und anzünden und ich mag die, mochte die schon bei Smash nicht. Ich hab. Smash mag ich ja allgemein nicht. Aber nichts gegen Smash in meiner Gegenwart. Es war halt. Es ist nichts für mich, sagt man so. Es ist für mich persönlich. Ja, und ich will's mögen, aber jedes Mal werde ich eines Besseren belehrt. Kann ich verstehen. Kommen wir zum Platz Nummer 5 der besten Games des Jahres. Der gute Jürgen darf wieder anfangen. Da habe ich Tales of Iron. Eben schon oh, erwähnt, das Dark Souls, richtig. Mit dieser handgezeichneten Bilderbuchgrafik. Trotzdem ist es recht schmutzig und düster. Es fängt damit an, dass du zur Krönungszeremonie kommst, weil der alte Rattenkönig ist halt zu alt, um weiterzumachen. Und da führst du halt ein Duell gegen deinen Bruder und du gewinnst und dann sollst du gekrönt werden und dann wird der König einfach ganz unzeremoniell von einem geworfenen Speer durchbohrt. Game of Thrones mäßig alles gleich, ja, verstehe. Richtig volle Game Kanne. Of Rats. Und das Spiel ist auch ziemlich brutal und blutig dafür, dass es so handgezeichnet und auch so schmutzig Fairytale mäßig ist. Wie gesagt, alles narrated vom englischen Sprecher von Geralt. Ja, und wie gesagt, das Kampfsystem spielt sich unglaublich flüssig, geht unglaublich schnell in Fleisch und Blut über, wie ich finde. Und es hat so ein, der Kartenaufbau ist Metroidvania-mäßig, auch wenn du eigentlich nur relativ früh im Spiel schon die eine Fähigkeit bekommst, um alles weiterzumachen. Eigentlich ist das Metroidvania eigentlich nur dafür da, dass so einfach die Wege kürzer werden und sonst nichts. Hm. Aber die Spielwelt ist, wie gesagt, schön düster, schmutzig, ist fast schon ein bisschen Dark Fantasy eigentlich. Die Finisher, wie du deine Gegner erledigst, sind unglaublich brutal. Die Story ist, wie gesagt, charmant erzählt. Ich finde, ich weiß nicht, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Es ist, wenn man auf dieses, wenn man gegen den Schwierigkeitsgrad nichts hat, ist es schon ein richtig cooles Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Es geht auch nicht zu lang, da kannst du in 10 Stunden wirklich mit durch sein. Ich stolper mal wieder drüber über den Sales, aber ich glaube, ich werde es mir natürlich mal angucken, weil das interessiert mich auch. Sehr gut. Markus, bei dir Platz Nummer 5 der besten Games. Platz Nummer 5 der besten Harvest Trella. Harvest Trella ist super. Ist super. Ist auf Platz 5 hochgeklettert. Es ist wirklich. Ich habe es auch erst neulich. Ich habe es neulich erst angefangen. Es ist wirklich gut. Es ist richtig, richtig gut. Ja, vor allem der dieser Soundtrack. Oh Gott, ja. Richtig, richtig gutes Farming Sim Spiel, geiler Soundtrack, total cool, wie auch die ganzen Jahreszeiten mit eingebunden sind in die Story, die Storylines, die Entscheidungen, die du dann später auch treffen kannst. Ich habe auch schon gehört, du musst dich irgendwann für einen Pfad noch entscheiden, den du dann verfolgst, also es hat auch einen richtigen Wiederspielreiz und natürlich Dating darf nicht fehlen. Gott, habe ich mich in die rothaarige Problem verliebt. Ist... Damn. Ja, das war mir klar. Du nimmst einfach gleich die Erstbeste, die dahergelaufen kommt mit roten Haaren. God damn, habe ich mich in die verliebt. So mir geht's in diesem Spiel so, oh, die Rothaarige, die sieht niedlich aus. Ich glaube, ich date die. Oh, da kommt eine Assassinin mit weißen Haaren. Boah, da stehe ich ja viel mehr dran. Ich glaube, ich date die. Oh, da kommt eine total nette, tollpatschige, kleine... Oh ja, denn natürlich date ich sie. Oh Gott. Bei mir war es so, die Haupt, das ist ja die Haupt, die Aria, glaube ich, heißt sie. Mhm. Die Haupttussi, die da auftaucht, die hat da aus dieser Rüstung rauskommt und die du dann rettest und dann steht sie so auf dieser Klippe und dann so, fuck. Momentan hoffe ich, dass ich die Meerjungfrau daten kann. Nee, das weiß ich. Ansonsten wird es die Assassinen. Ich stand halt echt davor, also als sie in der Klippe stand, ich so, fuck, I'm gonna date you. Oder die Ärzte. Marry you. Auf jeden Fall sehr, sehr gutes Game, kann ich auch nur empfehlen, ja. Für mich auf Platz Nummer 5 ist Monster Hunter Sunbreak. Es ist das, was Monster Hunter Rise hätte sein können. Aber man braucht erst sein Add-on dazu, damit es wieder gut wird, um die beschissenen Missionen. Bei mir Missionen. Tatsächlich Platz 4, kann ich gleich sagen. Ja. Oh, nice, ja, hervorragend. Monster Hunter Sunbreak, also das ist tatsächlich das bessere Rise. Man hat diese furchtbaren Missionen nicht mehr, die man da machen musste. Du hast wieder arschviel Content. Es ist, je weiter du kommst, desto schwerer wird's wieder. Es ist dennoch ein sehr, sehr gutes Monster Hunter. Und der gute Junge und ich haben unglaublich viel Spaß damit. Es wird tatsächlich nicht langweilig, weil tatsächlich, wie du gerade richtig gesagt hast, es ist jetzt ist es endlich mit so viel Content vollgestopft, ja, dass du gar nicht mehr weißt, was soll ich eigentlich als nächstes tun. Ich meine, wir beide sitzen da casual und hunten Monster und unterhalten uns über irgendeinen Shit. Also halt, großartig, perfekt. Das ist für uns mal das Perfekte. Wir schalten ab und zocken einfach Game. Das ist super. Es ist Monster Hunter. Ich liebe Monster Hunter. Einfach großartig. Habe ich ja Markus damals auch angesteckt. Und ist jetzt ja, ganz, ganz random, einfach aus dem Nichts jetzt auch für Januar für PS4 und Xbox angekündigt worden? Ja, und ich brauch's nicht nochmal. Ja, ich auch nicht. Als ob ich da jetzt nochmal 200 Stunden reinbretter, bin ich blöd oder was? Gib mir Neues bitte. Dann auf jeden Fall. Dann gib mir doch einfach World 2 und alles ist gut. Ich hoffe, dass sie das machen. Das wäre ziemlich geil. Ja. Hätte ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Wenn sie World 2 machen, holy shit. Wie gesagt, Sunbreak ist großartig, wenn ihr Switch hat oder jetzt später auch für die anderen Konsolen oder auch für PC. Holt euch, wenn ihr Monster Hunter mögt, spielt's. Großartiges Game, kann ich nur empfehlen. Was sagst du zu Monster Hunter, Markus? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du Sunbreak? Spiel's. Nein, Sunbreak nicht. Wir müssen euch. Ich war von Rise nicht so angetan. Ja, wir müssen dich und deine Frau nochmal dazu bringen, mit uns beiden mal Monster Hunter zu spielen. Das haben wir eine 4er-Runde, dann macht das, glaube ich, auch mehr Spaß. Auf Platz Nummer 5 der schlechtesten Games, da kann ich gleich anfangen, ist bei mir Babylon's Fall. Square. Jedes Jahr dasselbe, Square. Jedes Jahr dasselbe, Square Enix. Was zur Fick war das bitte? Ich habe die Demo von diesem Spiel gespielt und das hat schon gereicht. Das Spiel ist eines der wohl schlechtesten Games, die ich je gespielt habe. Es ist visual unglaublich unappetitlich, weil es aussieht, sie haben gesagt, der Stil sieht aus wie ein Gemälde. Ne? Das Problem ist nur, Gemälde, die sich bewegen, sind hässlich. Das heißt, du hast so einen richtig ekligen Gemäldefilter die ganze Zeit auf diesem Game drauf, was grafisch so unappetitlich ist, es sieht aus, als ob es Dauer verschwommen ist. Es sieht aus wie ein verschonnenes PlayStation 3 Game. Katastrophe. Spielerisch soll es angeblich so sein wie Monster Hunter, es fühlt sich aber mehr an wie Monster Hunter in Light und in Langweilig. Es ist Katastrophe. Wenn du das Spiel einmal angefangen hast und einen Charakter starten möchtest, um zum Beispiel die Story nochmal zu erfahren, hast du Pech. Du wirst nämlich direkt ins Hauptmenü reingeschmissen. Das heißt, der komplette Storypart am Anfang, wenn du ihn überspringen solltest, nur weil du zum Beispiel nur schnell das Gameplay möchtest für die Demo, siehst du nie wieder. Weil dir das Spiel direkt in das Hub schmeißt und sagt, jetzt spiel das Spiel. Das Spiel ist so schlecht, das ist von den Leuten, die eigentlich für Kampfspiele bekannt sind, wie für Bayonetta zum Beispiel. Ja, Platinum Games war es, glaube ich. Ne? Platinum Games, richtig. Die eigentlich dafür bekannt sind. Du merkst, die hatten so keinen Bock auf dieses Game. Die Server sind tot. Sie werden noch jetzt abgeschalten. Es gab eine einzige Person auf Steam, die dieses Spiel noch gespielt hat und alle glauben, es ist ein Farmbot. Ja, das war einfach dieser traurige Rekord, ob es jetzt echt war oder nicht, dass du so ganz kurz nach Release nur eine einzige Person auf dem Server hattest. Also es ist so ein Kackspiel gewesen. Katastrophe. Ich habe nur die Demo gespielt und das hat mir schon gereicht. Ich so, wow. Also, ich habe es in der Review gesehen und es hat mich geschüttelt. Also ich habe mir gedacht, also wenn das Spiel Erfolg hat, dann nein. Dann hänge ich den Gaming-Hut an den Nagel. Dann hänge ich den Gaming-Hut wirklich an den Nagel, aber dann reicht's mir. Also das Ding war eine absolute Katastrophe. Ich fand es sehr gut, dass in Amerika hat GameStop angefangen, die Spiele zu verschenken. Zu jedem Spiel hast du das Spiel dazugekriegt. Also egal, was du gekauft hast, du hast das Game dazugekriegt. Weil sie es nicht losgeworden sind. Wohlgemerkt im Steelbook. Lol. Da habe ich echt lachen müssen. Kommen wir zum Platz Nummer 4. Der gute Jürgen hat es ja schon gesagt, bei den besten Games, das ist bei Monster the Sunbreak. Yep. Was ist bei dir, Markus? Platz 5 von den schlechtesten Platz Games hätte ich auch noch. Achso, stimmt, ja, aber es ist Platz 5 von den schlechtesten. I'm so sorry, ich war gerade abgelenkt. Kein Problem. Ein Spiel, das du mich hast anspielen lassen, das ich oft schon angespielt habe, und mit dieser Art von Spielen komme ich nicht klar, und ich hatte gehofft, mit Fire Emblem-Thema hat es mehr Strategie. Ah, das Fire Emblem Warriors 2, ja, okay, gut. Richtig. Fire Emblem Warriors 2. Gott, es hat die gleichen Schockmomente verpasst. Three Hopes, ja. Wie jedes Dynasty Warriors. Du hast irgendeine fette, epische Schlacht, du hast das Bedürfnis danach, strategisch vorzugehen, deine Einheiten zu verteilen, zu schicken. Und du hast es nicht. Sie bieten dir sogar die Option in diesem Spiel, dass du deine Haupthelden verteilen darfst und sagen, du greif den an, du greif den an. Aber Pustekuchen, du darfst nur den angreifen, wo du im Vorteil bist. Ich kann nicht sagen, hey du bist jetzt schwach gegen die Bogenschützen, geh da hin und mach den trotzdem platt. Nein! Also bringt's nichts, sich irgendwie mit dieser ganzen Mechanik auseinanderzusetzen, sondern nur, ich renn durch, ich hau stumpfsinnig auf mein Ding und versuch nicht getroffen zu werden. Also kannst du quasi gar nicht deine Einheiten falsch einteilen. Nein, zumindest in den zwei Level, die ich, oder drei Level, die ich gespielt habe, nicht möglich. Nein, du darfst da nicht hin, da bist du im Nachteil. Okay, aber ich will's. Ich will gucken, was passiert. Weil ich den vielleicht unterstützen will, der da hingeht. Da ist, also bei solchen Spielen ist auch wieder dieses Typische, da ist die Story interessanter als das Gameplay. Ist so. Ich habe gar keinen Bock gehabt, die Story zu erleben. Sorry, dafür sind mir die Charaktere aus Fire Emblem Three Houses zu sehr ans Herz gewachsen, als die jetzt in der Rolle des Bösen zu sehen. Das tue ich mir nicht an, wenn ich kein Gameplay habe, das mir irgendwas gibt. Okay, gut, verstehe ich. Absolut. Gut. Kommen wir zum Platz Nummer 4. Jetzt dann auch zu den besten Games. Der, wie gesagt, der gute Jürgen hat schon gesagt, das war eben Monster the Sunbreak. Was ist es bei dir, Markus, bei den Besten, bei Nummer 4? Elex 2. Ah, sehr schön. Oh, es ist so weit hoch, es hat sofort wieder in meinen Humor getroffen. Ja. Auch diese ganze, wenn du den alten Charakteren wieder begegnest und die sofort wieder Beef haben. Ich habe Elex 1 gespielt und ich hatte zufällig genau bei dem Walkthrough, wo meine Frau zugeguckt hat, auch genau die gedatet, mit der du im zweiten Kind hast. Ja, das Kind und ist ich so übrigens, zum ich habe mich so erschrocken. Angefangen. Ich bin so erschrocken, ich hab ein Kind. Oh Gott, wer hat dich modelliert? Full title! Ich hab so schallend gelacht, wie die sich begegnet sind und sich nicht mehr ausstehen konnten auf 5 Meter. Ja, das stimmt, das war und super. Das hat so eine geile Storyline. Wieso? Weil der Typ halt einfach nur noch besessen war von dem, was kommen wird. Das große Böse, das kommen wird. Und er sucht und sucht und sucht und lässt sie ständig allein. Ja. Und das regt sie auf und sie hat nichts Besseres zu tun als hier, nimm dein Kind, ich muss Dala. Ja, ja, das ist doch super. Nimm deinen Scheißbalg okay, und verpiss dich. Wir gehen gemeinsam in eine Burg. Aber ich muss jetzt zu meinem Stamm zurück, zu den Berserkern. Und was macht er? Hier, Berserker-Typ. Du bist jetzt die Nanny. Ich muss da raus und die Welt. Ja, und geil halt, wo ich dann den Split hatte mit meiner Frau. Ich muss jetzt für sie weiterspielen, wenn ich den Guten in dem Bunker mich angeschlossen habe und ich wollte mich dieser Sadomaso-Sekte anschließen. Es ist halt einfach nur, weil das Aufnahmeritual ist, töte den, dessen Platz du einnehmen willst. Ja, das habe ich gemacht, weil ich mal ausprobieren würde, wie es ist. Aber ich war dafür zu gut. Ich war so böse, nur damit ich da rein. Ich habe da drin noch so viel bösen Scheiß angestellt, dass ich meine gute Reputation versaut habe und deswegen will ich mich denen auch anschließen. Du kannst halt wirklich unglaublich viele Stunden in dieses Spiel versenken. Es ist halt wirklich ein verdammt gutes Rollenspiel, absolut. Kann man auch nur jedem empfehlen. Ja. Aber man muss den Humor mögen. Man muss den Humor mögen, man muss die Spiele im Allgemeinen mögen, aber dennoch, ich fand es so gut. Es war fantastisch. Auf Platz Nummer 4 bei mir ist Return to Monkey Island. Ich als riesengroßer Adventure-Fan hatte mich gefreut, als es hieß, hey, wir machen ein neues Monkey Island. Ron Gilbert, der ursprüngliche Erfinder von Monkey Island, macht ein neues Monkey Island. Wo mir dann der Atem gestockt ist, wo ich so, geil, er macht endlich ein neues Game. Nice, hervorragend, cool. Dann kamen die ersten Trailer. Die Leute waren sehr gespalten, was den Look dieses Games angeht, weil der Stil dieses Games ist sehr eigen. Wo ich auch gesagt habe, der Look ist ein bisschen abschreckend. Für mich persönlich. Aber ich möchte das Spiel erspielen, bevor ich es tatsächlich judge. Bevor ich etwas dazu sage, möchte ich dieses Spiel erst wirklich richtig anspielen. Ich hab's gespielt. Der Humor ist großartig. Die Charaktere sind fantastisch. Die Grafik passt perfekt zu diesem Teil. Es ist ein großartiges Adventure für alle Adventure-Fans da draußen, die Monkey Island vermissen. Kauft euch Return to Monkey Island. Gibt's für PC, gibt's für jegliche Konsole gerade, gibt's für die Switch. Holt's euch. Es ist absolut großartig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was mit euch? Habt ihr Bock auf solche Adventures? Mögt ihr Adventures eigentlich? Also bis auf Markus weiß ich auch. Monkey Island, ja. Okay. Mich hat tatsächlich der Look abgehalten. Hol's hier. Es ist, der Look passt perfekt zu dem Game, glaubt mir. Was mit dir, Jürgen? Ich mag Monkey Island an sich, aber ich bin halt für Point-and-Click-Adventures oft trotzdem einfach zu blöd, weil ich sie zu selten spiele. Alles klar. Gut, dann kommen wir zu Platz Nummer 4 der schlechtesten Games, denn da kann endlich der Jürgen einsteigen. Hurra! da habe ich The Deofield Chronicles hingesetzt. Oh, so weit unten noch. Wow. Nein, ich hab's halt, ich muss halt einfach sagen, dass mir das Spiel an sich ja eigentlich Spaß gemacht hat, auch wenn es taktisch nicht besonders anspruchsvoll war, und das sag ich. weil du am Schluss konntest du mit dem Hauptcharakter einfach mit seiner Superfähigkeit einfach die halbe Karte leer fegen, ohne irgendwas tun zu müssen. Aber was mich halt fertig gemacht hat, war, dass die Story die ganze Zeit aufbaut und dann im letzten Kapitel einfach alles das Klo runterspült. So einfach nur, ja, wir brauchen noch einen Twist. Ja, wir haben aber keinen Twist. Ja, da bauen wir einen, der gar nicht aufgebaut wurde. Und der auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Und einfach dumm ist. Und einfach, nein. Und nein. Und das ist scheiße. Und es ist so, du hast es durchgespielt und denkst einfach so, das war's jetzt? Dafür habe ich jetzt diese ganze Scheiße gespielt. Für das. Und das habe ich eigentlich noch nie nach einem Spiel gehabt. Also wirklich nicht. Da hätte ich es lieber gehabt, eben wie du eben bei God of War gesagt hast. Es soll halt einfach, dann ist halt einfach zu Ende. Ja? Mir egal. Ja. Aber kotzt mir nicht einfach irgendein nicht existentes Ende dahin, was keinen Sinn ergibt. Nein. Einfach nein. Und das ist so, das hat mir das komplette Gefühl des Durchspielens kaputt gemacht. Und deshalb ist es bei mir halt so weit überhaupt bei den schlechtesten Spielen gelandet. Krass. Bei mir auf Platz Nummer 4 der schlechtesten Spiele ist Trek to Yomi. Fuck that game. Jesus Christ. Als es angekündigt wurde, sah das so aus wie oh Gott, wie hieß es? Ghost of Tsushima in 2D. Nein, Onimusha. Es sah aus wie so ein alter Onimusha-Teil. Wie so, oh, super, das sieht richtig cool aus mit so dem Dämon und so weiter, richtig cool. Das Spiel ist unglaublich scheiße. Die Story ist Bullshit. Das Gameplay ist langweilig, weil das Einzige, was du machen musst, ist Katana nach hinten, vorlaufen, zack. Katana nach hinten, vorlaufen, zack. Oh nein, er läuft auf mich zu. Stab. Fertig. Es ist langweilig. Die Grafik ist zwar ganz nett gemacht, aber das Spiel ist Katastrophe, absolut. Ja, man kann sich ja nicht nur darauf ausruhen, dass es wie ein, wie heißt der, Kurosawa, oder? Kurosawa, ja. Dass es wie ein Kurosawa-Film aussieht, darauf kannst du dich ja nicht alleine ausruhen. Haben sie aber, das ist das Problem. Das ist das riesengroße Problem. Die haben sich einfach nur auf dem Stil ausgeruht. Selbst das Spiel im Allgemeinen ist einfach nur, hey, du bist ein Junge in einem Dorf, was angegriffen wird, und du rettest die Dorfbewohner, weil du noch so jung bist, und bringst den Haupttypen um. Hurra. Oh nein, der Bösewicht kommt zurück und zerstört dein Dorf und tötet deine Geliebte und tötet deinen Meister und tötet dich, aber du kommst in den Limbo, kämpfst dich durch den Limbo zurück, entscheidest dich, bist du für deinen Meister, für deine Geliebte, natürlich bist du für deine Geliebte, kommst aus dem Limbo zurück, tötest den Typen, kommst zurück in den Limbo, gehst zu deiner Geliebten, bla, Ende, langweilig. Also das Spiel war echt komplette Scheiße. Braucht kein Mensch. Markus, wie schaut's bei dir aus dem Platz Nummer 4? Platz Nummer 4, ein Spiel, bei dem ich bekommen habe, was ich erwartet hatte. Leider. Leider. Ja, es war einfach nur eine schlechtere Version von Mario Kart anstelle von einer besseren mit viel geileren Charakteren, Chocobo Grand Prix. Ach, oh, Scheiße. da habe ich einiges Beschissenes drüber gehört. Ja, das habe ich eine Stunde gespielt. Die Steuerung ist ein Albtraum. Es macht keinen Spaß. Die Steuerung ist absolute Katastrophe. Und ich habe gehört, du brauchst echt Geld, um Sachen freizuschalten. Spielen kann. Richtig. Du kannst dir dann auch mit echt Geld noch irgendwelche zusätzlichen Charaktere und so einen Scheiß kaufen. Nein. Und es macht einfach nicht mal Spaß. Kein Stück. Das Schönste ist im Hauptmenü, wenn du dir den Charakter aussuchst. Autsch. Und dann kannst du das Spiel wieder ausschalten. Oh Gott, das klingt ja super. Vor allem jedes Mal, wenn du im Hauptmenü bist, wird dir erstmal der Ingame-Shop ins Gesicht gedrückt. Ja. Oh Gott, ja. Na klasse. Kauf was. Ich muss du willst doch bestimmt Squall und Cloud haben, oder? Oder? Du willst sie doch haben, komm. Du willst sie doch haben, oder? Ich musste sofort an das Lied denken über den Nintendo-Shop. Welcome to the Wii Shop Channel. Richtig. We have software and games to sell. Und das habe ich immer, wenn du das Spiel startest. Hey, wir haben da was zu verkaufen. Du willst Cloud haben? Nein. Jetzt willst du ihn aber haben? Nein. Oh. Ja, also Platz 4. Katastrophe. Chocobo Grand Prix. Kommen wir zu Platz Nummer 3 der besten Games des Jahres. Und da würde ich sagen, der gute Jürgen fängt an. Was ist bei dir Platz Nummer 3 der besten Games des Jahres? God of War Ragnarök. Ja, weil ich persönlich einfach, ich fand die Dialoge großartig, ich fand die deutsche Sprachausgabe überragend gut. Ich meine, ja, die englische ist noch besser, weil besser als Chris Judge geht's wahrscheinlich nicht. Christopher Judge halt, ne? Ja, aber der deutsche Sprecher ist ja komplett in die Rolle reingewachsen, wie ich finde, und der macht das absolut großartig. Der deutsche Sprecher ist fantastisch, der hat unter anderem auch der einzig Gute in Final Fantasy VII Remake, weil er Barrett gesprochen hat. Ja, oder das ist der einzige Profi in dem Ding. Oder bei Final Fantasy XV, den mit den Kräftigen halt. Ja, den mit den Muskeln, der zwischendurch kurz weg ist. Ja, ja, das stimmt. Wie ist er, ja, Gladio oder sowas? Das war auf jeden Fall der Sprecher und der ist fantastisch. Gladio. Oh, oh. Und ich möchte auch meine Lanze für den Brock-Sprecher brechen, weil der einfach großartig ist. Weil dieses ganze. Brock ist ja der die ganze Zeit flucht. Und es ist auf Englisch natürlich lustig, weil der hat wahrscheinlich einen schottischen Akzent, nehme ich mal stark an. Auf jeden Fall macht er das auf Deutsch ganz fantastisch und ich war unfassbar traurig, Spoiler, als er halt gestorben ist. Und dann, was mit Sindri ist, das hat mich einfach gebrochen. Das mit Sindri, jedes Mal, wenn ich ihn danach gesehen habe, ich habe jedes Mal Tränen in den Augen gehabt, das hat mich echt gebrochen. Glaube ich dir, ja. Und dieses Ganze war für mich generell auch, was sie halt gemacht haben mit Atreus, fand ich eigentlich ganz gut, bis auf die Sache im Eisenwald, die hat viel zu lange gedauert. Aber es war für mich eine emotionale Reise. Ich war oft emotional berührt. Ich habe mit Freya nicht so große Probleme wie du. Und deshalb fand ich es einfach großartig. Ich habe den Twist eben nicht kommen sehen, genauso wie du. Ich verstehe nicht, wie Leute den haben kommen sehen können. Und ich fand es einfach großartig. Es hat mich sehr mitgenommen und es war so gut inszeniert und es sah so gut aus. Deshalb ist es bei mir auf Platz 3. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann auch deine Punkte absolut nachvollziehen. Ich respektiere es auch, dass das bei dir Platz 3 ist. Ich habe ja auch gesagt, bei mir ist es halt kein schlechtes Game. Nur halt, mich hat es nicht so dermaßen gefesselt im Nachhinein, wie halt manche andere Leute. Kann ich absolut nachvollziehen. Markus, Platz 3 bei dir, der besten Games. Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich für euch zwei in eine Sphäre, wo ihr sagt, ja klar. Und zwar ein großartiges Strategiespiel mit sehr viel Story-Elementen und weitaus mehr Kampfpotenzial, als alle Leute ihm zurechnen. Triangle Strategy. War ja klar. Und ich habe alle Nebenmissionen auf Gold gespielt, also wirklich auf dem höchsten Level. Und ich habe es geliebt, mich in diese, auch wenn es mir zu wenig war, Arten deinen Charakter aufzuleveln, aufzuverbessern. Und diese Entscheidung, wer kriegt jetzt sein Max-Level? Wer kriegt sein Class-Upgrade zuerst? Boah, brauche ich jetzt eher einen Heiler? Brauche ich einen Magier? Und ich habe mich sofort in eine der Charakterinnen verknallt. Und die war die geilste Casterin ever. Boah, am Ende natürlich nicht mehr so die große Flut an taktischen Feinelementen in den letzten Kämpfen, deswegen doch hinter anderen zwei Spielen noch zurückgetreten, aber ich kann fast nichts Schlechtes dazu sagen. Jeder Charakter wird aufgebaut, jeder Charakter wird gut verkauft, du kriegst sogar zu jedem Charakter Hintergrundgeschichte, was tut er gerade, was ist sein Antrieb, und du kannst die Charaktere auch noch freischalten durch das, dass du dich bestimmt verhältst. Und beim ersten Durchlauf kannst du noch nicht mal einsehen, wie die Waage bei dir gerade ist. Also du hast drei Elemente, nach denen du dich ausrichten kannst. Du weißt aber nie, um wie viel habe ich mich jetzt in welche Richtung ausgerichtet. Das kannst du erst im zweiten Durchlauf bei New Game Plus machen, wo du auch noch zig Möglichkeiten hast, durch die ganzen Abzweigungen in jedem Kapitel hast du eine Entscheidung zu treffen. Gehe ich links oder gehe ich rechts? Und das macht so viel Bock auf mehr. Glaube ich. Was mich wenn abgehalten nicht so viele gute Strategiespiele kommen. Was mich abgehalten hat, das weiterzuspielen, ist die grauenhafte englische Sprachausgabe, by the way. Ausschalten. Alter Schwede. Du brauchst keine Sprachausgabe, du liest ja die Texte nur. Ja, hast auch recht. Guten, alten, klassischen Müsste es sich nicht auch auf Japanisch umstellen lassen? Lässt es, aber wenn ich doch, die Möglichkeit habe zwischen Englisch und Japanisch, nehme ich hauptsächlich Englisch, weil ich nehme ich immer Englisch, weil ich gerne Ich auch, weiß nicht, bei JRPGs stelle ich es ganz gerne auf Japanisch eigentlich. Ich kann es dir empfehlen, Japanisch klingt dort so geil. Ja, da auf jeden Fall. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Spiele, wo die englische Sprachausgabe auch sehr, sehr gut ist. Beispielsweise die Yakuza-Teile, also die neuesten Yakuza-Teile. Oder auch Persona. Sind auf Englisch absolut fantastisch. Da hat es mich echt abgehalten. Bei mir auf Platz Nummer 3 der besten Games des Jahres ist A Plague Tale Requiem. Fuck me, ist das gut. Also ich habe der erste Teil war so ein Überraschungshit. Der erste Teil ging mir so ein bisschen auf den Nerv. Wie den kleinen dummen Hugo. Gott, wie hat er mich genervt. Er ist im zweiten Teil nicht mehr so oft dabei. Ist er immer noch so ein Schreihals, der 50 Zentimeter neben der Wache steht und dann ruft, wo ist Mama? Nein. So dumm ist er nicht mehr. Er flüstert wird. Tatsächlich mittlerweile. Er ist sogar ganz hilfreich in dem Teil. Echt? Das Spiel ist eine absolute emotionale Reise. Fuck me. Was da für Scheiß passiert. Was da für Mist passiert. Oh Gott. Dann kommst du ganz normal in so ein fröhliches Dorf rein. Hey, alles ist super. Hey, wir haben hier so ein kleines Dorffest. Und dann im Hintergrund siehst du, die andere Hälfte des Dorfes besteht nur aus Ratten, Tod, Pest, irgendwelchen Leuten, die dich umbringen wollen. Holy shit. Es ist so gut. Du darfst dich entscheiden, wie du dieses Spiel spielst. Du bist nicht gezwungen, es ist nur Stealth zu spielen. Du kannst auch brachialer vorgehen. Du kriegst später eine Armbrust. Es ist sehr, sehr gut. Es hat unglaublich viele Twists in dem Game. Es ist fantastisch geschrieben. Und es hat mich ehrlich gesagt mehr mitgerissen als God of War Ragnarök. Das ist jetzt traurig, dass ich das sagen muss. Werde ich vermutlich jetzt gekillt. Demnächst, nein, warum? Das empfindet ja jeder anders. Ja, jetzt gehe ich hier aus dem Raum 1000 Spiele. Steht Kratos einfach vor deiner Tür. Oh. wie gesagt, es ist fantastisch. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, der den ersten Teil gespielt hat und gerne davon noch mehr haben möchte. Lohnt sich allemal. Es ist so gut. Es ist so emotional, auch dieses Game. Der Wahnsinn. Es ist wirklich großartig. Platz Nummer 3 haben wir alle gesagt, ne? Zum besten. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 3 der schlechtesten Games. Da mache ich direkt weiter. Das ist für mich Diablo Immortal. Fuck you, Blizzard. Darf ich's noch mal sagen? Fuck you, Blizzard. Match. Ich nice. Hab's auch auf 3. Fuck you, Blizzard. Fuck you, Blizzard. Dass ihr euch das allen Ernstes angetan habt, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich war neugierig. Sie haben gesagt, wie schlecht es ist und ich wollte dem eine Chance geben. Einfach, vielleicht gefällt es mir ja. Stefan ist auch so einer. Alle sagen, es ist schlecht, dann muss es gespielt werden. Kein ich Wunder, dass du dann doch Diablo 3 gespielt hast, einfach um dich von der Scheiße zu erholen. Das stimmt allerdings, ja. Diablo. Das ist der Grund, warum ich unbedingt Diablo 2 wollte, Stefan. Diablo Immortal. Weil es so schlecht ist. Ist Diablo 3 in Light und in Schlecht fürs fucking Handy. Es ist alle das Spiel ist komplett Diablo 3. Also von der Grafik her, von den Effekten her, ist es komplett Diablo 3 fürs Handy. Nur es ist so schlecht umgesetzt. Es ist so beschissen. Und es ist so gierig nach deinem Geld. Es ist der Wahnsinn. Wie unglaublich kacke dieses Game ist. Und das Spiel ist der Grund, warum ich große Angst vor Diablo 4 habe. Ich auch. Unglaublich. Ja, Diablo, oh, 4, ja. Diablo 4 wird Path of Exile. Das ist ein Path of Exile-Klon. Das sehe ich von hier. Ich hol's mir trotzdem Day One, aber ich werde es wahrscheinlich bereuen. Ich werde es mir auch Day One holen, nur um es mit dir zu spielen. Ansonsten auch nicht. Man kann ja auch die Collectors Edition kaufen für 400-500 €. Oh ja, wo das Spiel nicht dabei ist. Fuck off. Oh ja, geil. Da stehe ich drauf. Auf Collectors Editions, wo das Spiel nicht mit drin ist. Also ganz ehrlich, zu Diablo Hotel kannst du wirklich nur sagen, fuck you, Blizzard, mit einem riesengroßen, ja, mit einem riesengroßen Mittelfinger. Fuck you, guys, Blizzard. Don't have phones. Was? Ja, ja, fuck you, ohne Witz. Don't you guys have any phones? Is this a later April Fool's joke? Oh, fuck you, Blizzard. Was zum die Geier. Die beste Erfahrung mit Diablo Immortal, die ich jetzt habe, ist, dass wir das auf dem gleichen Platz bei den schlechtesten Spielen 2020 haben. Was ein Bullshit, dieses Game. Glaube ich. Oh Gott. Ach, kannst du selber weglassen. Was ist bei dir Platz Nummer 3 der schlechtesten Games, lieber Jürgen? Pokémon Purpur. Ehrlich? Ehrlich. Wow. Weil auch wenn ich natürlich gerne zugebe, dass ich ziemlich viel Spaß mit dem Spiel hatte, ich würde ja lügen, weil mir gefällt die Pokémon-Vielfalt, mir gefällt, dass jeder Pokémon-Typ mit einer Arena oder irgendwas abgedeckt ist, weil du hast von jedem Pokémon-Typen einen Boss, den du bekämpfen musst. Das finde ich cool. Finde ich der Standard. Es steckt halt, nee, eigentlich nicht. Normalerweise hast du 8 Arenen und dann hast du halt noch das... Du hast jetzt 16. Und es sind ja insgesamt jetzt 18, glaube ich, wenn du alles zusammenzählst, was da ist. Stimmt, stimmt. Du musst ja die Herrscher-Pokémon noch mitzählen. Und ja. Es steckt voller guter Ideen. Wie gesagt, die Pokémon-Vielfalt hat mir herausragend gut gefallen. Ich meine, ich bin jemand, der normalerweise nur, keine Ahnung, 20 Pokémon fängt, sich seine 6 Killer zusammenstellt und dann einfach alles kaputt walzt. So habe ich es immer gespielt, so werde ich es weiterhin spielen. Und jetzt habe ich halt wirklich in den... keine Ahnung, habe ich 26 Stunden gespielt, ich weiß es gerade gar nicht, habe ich tatsächlich über 200 Pokémon gefangen und das tue ich, wie gesagt, normalerweise nie. Und aber die Technik, es ist so unglaublich hässlich. Meine Fresse, ja. Ich bin halt jemand, der wirklich kein Grafikfetischist ist. Es ist mir eigentlich relativ Wayne, solange das Bild an sich stimmig ist. Stimmt gar nichts. Du hast keine Weitsicht. Null. Es ploppt alles rein. Du hast, geh doch wieder auf den Leuchtturm, und damit wir uns die Welt angucken. Ich so, hältst du das wirklich für eine gute Idee? So, du siehst halt keine Welt. Ja, ganz genau, dankeschön. Und dann machen die diesen Kameraschwenk ohne Weitsicht und alles ploppt rein. Denkst du, wer hat das für eine gute Idee gehalten? Und es ist so, und dann werden Pokémon-Kämpfe gemacht und die Kamera schwenkt unter das Pokémon. Du siehst, der Boden ist auf einmal weg. Ich so, ja, geil, dankeschön. Und das Spiel, im Spiel regnet es und das Spiel läuft flüssiger. Was zum ja, Geier? Und dann kommst du in diese unaussprechbar hässliche 5 FPS Hauptstadt. Und ja, ich habe jede Minute da drin gehasst. Und ich muss das Spiel für die Technik abstrafen, auch wenn es, wenn ich Markus recht geben muss, dass es an sich kein schlechtes Pokémon-Spiel ist. Ich muss dir ja von der technischen Seite recht geben. Ich habe es aber nur inhaltlich bewertet. Und nee, das konnte ich nicht. Dafür hat es mir zu oft in die Eier getreten. Das ist so. Geht mir genauso. Ich habe zu oft in die Weite geschaut und zu oft gedacht, heilige Scheiße, warum spiele ich gerade nicht das 10 Jahre ältere Skyrim, das so viel besser aussieht? Und es ist halt so, keine Ahnung. Oder ich spiele, was weiß ich hier, Ocarina of Time. aber meine Güte. Wie gesagt, es hat viele positive Aspekte, die ich dem Spiel auch gar nicht absprechen möchte. Aber ich kann das Spiel nicht besser bewerten. Dafür habe ich zu oft da gesessen und gedacht, scheiße, ist das Spiel hässlich. Also, verstehe ich. Denn auch diese absolut beschissene Ausrede von den Pokémon. Ja, die Switch hätte nicht die Kapazitäten. Hat irgendjemand schon mal Xenoblade gespielt? Habt ihr mal Xenoblade Chronicles 3 gesehen, wie geil das aussieht, ihr Arschlöcher? Habt ihr mal Witcher 3 sieht besser aus. Breath of the Wild mal gespielt? Witcher 3 sieht besser aus. Ja, unfassbar. Und läuft besser. Ja. Also, das ist echt. Oh, fuck me, das war so schlimm. Okay, kommen wir zu Platz Nummer 2 der besten Spiele des Jahres 2022. Was hätten wir denn bei dir, Markus? Auf Nummer 2? Wetten, wenn ich dir das sage, dann weißt du, was bei mir auf Platz 1 ist, aber ich sag's trotzdem. Rune Factory 5. Ich weiß, was 1 ist. Einfach nur, es ist ein Rune Factory. Du hast zig Farmen, die du betreiben kannst. Du kannst dich da kaputt knüppeln, nur mit Farming leben. Du kannst dich der ganzen Stadt anschließen. Du kannst ausbauen. Du hast eine saugeile Story, die du erlebst. Und nacheinander, wie du alles freischaltest. Oh, göttlich. Ich würde es am liebsten jetzt gleich nochmal anfangen. Ich muss noch heiraten. Ich muss erst noch heiraten. Schatz, ich kann nicht, ich muss heiraten. Was? Nein, du weißt schon, was ich meine. Das ist mir in dem Rune Factory noch nie passiert. Vor lauter Story habe ich vergessen, mir überhaupt einen Love Interest auszusuchen oder den Leuten in der Stadt Geschenke zu geben. Damn. Ich hatte keine Zeit dafür. Ich musste meine Farm betreiben und dann sofort wieder auf die Jagd nach der Story gehen. Das ist meine bestbefreundeten Leute sind die, die in der Story dabei waren. Mit mir gekämpft haben. Bei mir ist das Problem bei solchen Games tatsächlich, seitdem ich Stardew Valley angefangen habe, ist der Rest für mich Blödsinn. Warum soll ich das so schwierig haben? Das ist Stardew ganz anders. Das ist ein JRPG mit Farming-Elementen. Ja, das kannst du wirklich nicht miteinander vergleichen. Ich habe eins mal gespielt, glaube ich, auf der Wii damals, aber das ist schon ewig her. Ja, das ist die falsche Plattform. Definitiv. Ja. Da ist auch die Steuerung total furchtbar. Alles auf der Wii. Das sind selbst die 3DS-Teile deutlich besser. Autsch. Ja. Also ich weiß es echt nicht mehr. Keine Ahnung, ich kann es ja vielleicht noch mal ausprobieren, mal einen Teil. Ich denke mal einen Teil von dir aus und probieren mal aus. Vielleicht ist es ja noch was für mich. Oder wenn ich mal wieder bei den Markus bin bei dir, dann spiele ich einfach mal einen. Wenn du grafisch das Hochwertigere willst, wenn du ein richtig gutes Remake haben willst oder quasi einen Port, dann den Vierer. Okay. Jürgen. Aber der spielt sich halt wie, als wäre es ein Port. Okay. Jürgen, Platz Nummer 2, der wirklich besten Games des Jahres. Live Alive. Oh. Oh. Wir haben schon sehr viel davon gehört. Ich habe es auch hier liegen. Ich muss halt einfach ehrlich gestehen, es ist für mich wahrscheinlich die absolute Überraschung des Jahres. Ich hätte nie gedacht, dass mir das Spiel so viel Spaß machen würde. Mhm. Es ist so abwechslungsreich durch die verschiedenen Settings. Es ist so, keine Ahnung, kein Kapitel spielt sich in irgendeiner Form wie das andere, außer das Kampfsystem natürlich. Es ist so, das kann sich auch nicht komplett neu erfinden in jedem Kapitel. Aber trotzdem spielen sich die Charaktere so unterschiedlich. Es fühlt sich nie gleich an. Die Musik ist in jedem Ding anders. Und auch innerhalb der Kapitel ändert sich ständig irgendwas. Es ist einfach großartig. Und wie Marco schon gesagt hat, wie es am Ende zusammengeführt wird. Und du merkst, dass du halt noch so viel hättest anders machen können. Ich glaube, du kannst das Spiel 4-mal durchspielen und hast trotzdem immer wieder was anderes erlebt. Ja. Allein ohne jetzt zu spoilern, du kannst ja allein das China-Kapitel musst du ja eigentlich 3-mal durchspielen, um Verschiedenes zu sehen. Ja. Es ist halt einfach, keine Ahnung, hat mich so überrascht. Und wie gesagt, der Soundtrack hat mich komplett weggepustet. Obwohl es eigentlich nur eine geupdatete Version des alten Spiele-Soundtracks ist, weil das ja ein altes Super Nintendo-Spiel eigentlich ist, was nie nach Europa kam. Ja. Und meine Güte, allein das Megalomania, also die Musik, die bei den Bosskämpfen immer läuft. Alter! Das ist so, wer da nicht vibet, den kann ich auch nicht helfen. Also ihr beide sagt, das ist sehr gut. Ich hab's hier, ich hab's noch nicht angespielt. Es ist super, nur zu schnell vorbei. Ja, das stimmt allerdings. Also ich hätte gerne nochmal genauso viel Settings gehabt. Das ist tatsächlich das, warum es für mich gar nicht in der Top-Liste drin war, weil für ein Rollenspiel war meine Erwartungshaltung noch mehr Story. Okay. Hätte ich, wenn ich alle vier, fünf Enden, die es überall gibt, spiele. Verstehe ich, absolut. Für mich Platz Nummer 2 der besten Spiele des Jahres ist Lego Star Wars The Skywalker Saga. Absolut verständlich. Alter Schwede, es ist so verdammt gut. So viel Liebe habe ich noch schon lange nicht mehr in dem Lizenzspiel gesehen. Es war so fantastisch. Der Humor ist großartig. Die haben es geschafft, dass Episode 7, 8 und 9 lustig sind, interessant sind. Die haben sich so drüber lustig gemacht. Es gibt ein geniales Ding mit Kylo Ren, weil hatte ja sein Shirt ausgezogen. In Episode 7 war das, glaube ich. Nee, in 8. 8. In 8. Hat er sein Shirt ausgezogen und steht aber so baff dran. Die haben sich komplett drüber lustig gemacht, weil jedes Mal, wenn er auftaucht, so, es ist so geil gemacht. Ich habe mich so kaputt gelacht. Es ist ein fantastisches Game. Es hat unglaublich viel zu tun. Es hat so eine Art Open World mit einem Haufen Nebenmissionen, die du machen kannst. Du kannst die Planeten abgrasen, jeglichen Shit sammeln. Es ist so gut. Es ist fantastisch. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der Lego-Fan ist, der Star Wars-Fan ist. Und das kannst du perfekt auch mit deinen Kiddies spielen. Das ist echt sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut. Jedes Star Wars-Spiel, wo ich ganz viel Qui-Gon spielen kann, bin ich glücklich. Ja, die deutsche Sprachausgabe ist Katastrophe. Die englische Sprachausgabe dafür ist sehr, sehr gut. Kannst du nicht die alte Lego-Sprachausgabe freischalten? Kannst du. Du kannst doch dieses alte freischalten. Passt aber nicht so gut, finde ich. Das ist ein kleines Extra. Ja, weil das Spiel dafür eigentlich nicht gemacht ist, ist mir schon klar. Richtig. Das Spiel ist halt in diese Levels eingeteilt, in Episode 1 bis Episode 9. Die fangen am Anfang, sind so ein bisschen kurz, werden dann aber immer länger und sind absolut großartig, sind fantastisch, kann ich wirklich allein empfehlen. Der Anfang von Episode 4, wo die beiden Droiden reinkommen und du gar nicht so sehr auf die Farben achtest, dann werden die einfach kaputt gemacht und dann kommen erst R2 und 3 Klons. Ja, ja. So super. Es ist wirklich, wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich war so überrascht, dass ich dieses Spiel gespielt habe, wie unglaublich geil es war, dass sich das Warten meiner Sachen so wirklich tatsächlich gelohnt. So viel Liebe und so viel Detailverliebtheit habe ich schon lange nicht mehr in einem Lizenzgame oder allgemein im Lego-Game gesehen. Es ist großartig. Für Lego-Fans und für Star Wars-Fans ein absolutes Must-Have. Kommen wir zu Platz Nummer 2 der schlechtesten Games des Jahres. Wer von euch möchte anfangen? Ich kann gern den Anfang machen. Dann mache er. Tatsächlich hier im Vergleich zu Diablo Immortal ein Spiel, das sofort sich um den Platz 1 und 2 gestritten hat, einfach nur, weil es so ein derber, unsichtbarer Tritt in die Weichteile war. Und ich 60 Euro für ein DLC gezahlt habe, ohne das Hauptspiel zu besitzen. Autsch. Square Enix, wir müssen reden. Da sind wir wieder. Hier sind wir bei Diofield Chronicles. Ich möchte ihm nichts absprechen, was es in den ersten 4 Kapiteln richtig macht. Und zwar eine gute Story aufbauen. Das konnte es 4 Kapitel lang wirklich. Der strategische Part war für den Arsch. Du hast immer nur 3 Typen, die rumrennen. Du kriegst 10.000 andere Einheiten. Und wenn du mal begriffen hast, dass Waffen-Upgrades das Wichtige sind und du diese Upgrade-Schlüssel auch mit Geld kaufen kannst, natürlich machst du dann alte Missionen immer wieder, bis du genug Geld hast, alle Waffen upgraden und dann rennst du durch. Das hat dann nichts mehr mit Strategie zu tun. Vor allem, ich habe keine einzige Mission gespielt, in der ich auch nur ansatzweise einen der 3 Charaktere aus meinem Pulk entfernen musste. Die sind immer auf einem Haufen da durchgelaufen. Weil die Kombination aus den Special Attacks alles niedergewalzt hat. Was ist daran strategisch? Vor allem, wenn du einen rausgezogen hast, dann sind die eigentlich nur Gefahr gelaufen, dass sie dann draufgehen. Richtig. Und dann kriegst du auch noch weniger Belohnung, wenn du mal versuchst, mehr zu taktieren. Das ist, als würdest du eine Dampfwalze auf eine gerade Strecke schieben und sagen, also wenn es gefährlich wird, dann lenk. Ja. Yeah. Unmöglich. Weil, sobald du anfängst, taktisch zu werden, wirst du langsamer und du wirst dafür bestraft, wenn du langsam spielst. Ja, weil du musst ja auch schnell durchspielen. Das heißt, du gehst einfach einmal durchs Level durch, sammelst alles zusammen, knüppelst wie ein Bekloppter rein, haust deine AOE-Heals raus. Also dem Taktik-Element und dieser ganzen Gameplay-Mechanik kann ich wenig Positives als Taktik-Fan abgewinnen. Aber ich wurde entschädigt. 4 Kapitel lang mit einer saugeilen Story. Mit geilen Charakteren. Die aber im letzten Kapitel. Eine Vergewaltigung wäre noch eine Untertreibung von diesen 4 Kapiteln. Es ist einfach, als hättest du sie im Shredder zerstört und gesagt, wir wollten nur mal ausprobieren, ob euch so eine Story gefällt. Kauft sie im Hauptspiel. Wow. Und dann kriegst du irgendwie die Nebenhandlung von einem Charakter, der sich auf einmal um 180 Grad gedanklich dreht. Spoiler, Spoiler, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Der dann auch noch irgendwie als Verräter rüberkommt und als manipulatives Arschloch, obwohl das vorher nie aufgebaut wurde. Und dann endet das mittendrin so nach dem Prinzip, so jetzt hast du die Charakterstory von einem Charakter entdeckt. Ende vom Spiel. in einer Szenerie, die Netflix-Manie aufzeigt, es wird einen zweiten Teil geben. To be continued. Mit dieser furchtbaren Endcredit-Szene. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja. Oh, Jürgen, ich habe mich vorher so zusammenreißen müssen, keinen Ton zu sagen, als du es gesagt hast. Nein, der Rant wartet schon die ganze Zeit. Es ist halt eine absolute Frechheit gewesen, das letzte Kapitel. Das ist so. Ich habe es eben schon gesagt. Das ist einfach nur ein Plot-Twist, der nie vorbereitet wurde. Einfach nur. Die waren die beiden besten Freunde, aber jetzt turnt er einfach böse, weil. Ist halt so. Ist so, wir brauchen Plot. Ja, weil, jetzt bist du schockiert, oder? Nee, ich verstehe es eigentlich nur nicht. Das ist so. Wir haben im vierten Kapitel den Hauptbösewicht schon verheizt. Ja. Wir brauchen jetzt noch jemand. Und zwischendrin. Oh nein, oder? Das ist dieses Kapitel. Typische, wir verheizen unseren Boss zu sehr zu schnell Syndrom. Ja, ja, und dann muss jetzt ja irgendwas Spannendes passieren und du kämpfst gegen irgendeinen gesichtslosen General, den du vorher nur mal in drei Textboxen mal gehört hast. Und was dann wieder mir noch mehr einen Stich versetzt hat auf diese taktische Manie, die ich lange verziehen habe, da kam aber alles zurück. Weil du baust und levelst ja nur drei Charaktere im schlimmsten Fall. Ja. Weil du ja nur drei brauchst. Im letzten wird es so verheizt, dass unangekündigt die Party auseinanderbricht und dir die Hauptcharaktere alle weglaufen. Dann hast du auf einmal deine ganzen gelevelten Charaktere für die Endkämpfe nicht mehr. Oh, super. Die fehlen dir alle, also nimmst du die Schrottcharaktere, die in der Second Line waren, und musst aus deiner Party, die du nie benutzt hast, wieder Leute hochziehen. Ja. Gott sei Dank regelt in diesem System ja eine legendäre Waffe alles. Weil zwei der Charaktere, die das ganze Spiel storymäßig an deiner Seite gewesen und deine treuesten Freunde waren, ja, die sind halt jetzt weg. Wow. Mit denen hast du schon die Scheiße aus der Kindeswindel aus durchgemacht. Ja, die kennen sich schon ewig und die passen alle aufeinander auf und ja. Ach, du hast was Falsches gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. What the fuck, okay. Wie gesagt, wir wollen dich ja nicht spoilern, du willst ja selber irgendwann noch spielen, aber es ist halt so, das letzte Kapitel fickt dich einfach. Ich muss es halt so deutlich sagen, das ist so null aufgebaut, einfach nur da, um da zu sein und das Spiel ist jetzt einfach zu Ende, weil ja, wir hatten jetzt keine Zeit mehr, es musste rauskommen. Und ich habe echt lange überlegt, ob ich es nicht auf Platz 1 setze, weil für mich hat es den gleichen Stellenwert wie Platz 1. Ich kann es halt aber wirklich 100% nachvollziehen, ja. Aber da wir keine geteilten Plätze machen, gibt es halt hier 2.1. Ja. Platz 2.1. Einfach. Ah, irre, dann bleibt nur noch ich übrig mit dem schlechtesten Spiel auf Platz 2. Nee, ich habe meins noch gar nicht genannt. Oh, dann bist du erst. Ich hatte Diophilt ja auf Platz 4 gesetzt, großzügigerweise. Bei mir ist es einfach, wir können es kurz machen, das ist gar nicht groß. Es ist einfach der Switchport von KOTOR 2, den ich für eine absolute Frechheit halte. Genau, bei mir auch. Der halt einfach widerlich ist, der ein eigentlich gar nicht so schlechtes Spiel, was halt nur ein gerushes Ende hat, weil die eben keine Zeit für die Entwicklung hatten. Ist ja wirklich so. Die hatten irgendwie 14 Monate Zeit, den Nachfolger aus dem Boden zu stampfen, wo BioWare einfach dann gesagt hat, viel Spaß dabei, weshalb die den gar nicht gemacht haben. Und aus dem Scherbenhaufen habe Obsidian eigentlich meiner Meinung nach streng genommen noch das Beste gemacht, was sie hätten machen können. Das stimmt allerdings, ja. Weil storytechnisch kann man bis auf das Ende eigentlich nicht viel vorwerfen, aber im Gegensatz zu Diophilt macht das Ende trotzdem irgendwo Sinn, auch wenn es halt gerusht ist. Finde ich nicht, tatsächlich, weil das Ende von KOTOR 2 macht keinen Sinn. Nein, wie der Typ macht, mit der Maske ist. Es macht in dem Sinne Sinn, dass man wenigstens halbwegs das aufgebaut hat. Also ich meine, was mit Kreia ist, das ist ja nur wirklich keine große Überraschung gewesen. Ja, das schon. Es fehlt halt nur ein Teil, nämlich das, was generell auf Mandalore passiert ist. Aber wie gesagt, die technische Umsetzung ist halt einfach. Katastrophe. Das ist so. Ich habe halt dadurch, dass das Spiel ständig abgestürzt ist, als ich auf den vorletzten Planeten musste, habe ich erst erfahren, dass es dieses Cheat-Menü überhaupt gibt. Und es war einfach nur eine bodenlose Unverschämtheit. Und KOTOR hat halt auch der zweite Teil, auch wenn er nicht so gut ist wie der erste, hat so viel mehr verdient. Er hat eindeutig was Besseres verdient als dieses absolut, vor allem weil sie eigentlich versprochen hatten, das alte Ende zumindest ein bisschen wiederherzustellen, was halt nie passiert ist, und wie gesagt, deshalb Platz 2 der schlechtesten Spiele des Jahres für mich. Für mich auch tatsächlich Platz 2 der schlechtesten Spiele des Jahres ist das Koto, die Version für die Switch. Es ist eine absolute Katastrophe. Es ist Story, es ist halt allgemein, es ist halt KOTOR 2. Aber technisch gesehen für die Switch katastrophal. Es hat Abstürze ohne Ende. Es hat Bugs wie Sau. Es gab einen einzigen Patch für diesen komischen Bug, den man beheben musste, um tweeten zu müssen. Es gab einen einzigen Patch. Es gab nie wieder was. Aspyr ist komplett silent gegangen. Aspyr, die haben unter anderem die ganzen Ports gemacht. Wie zum Beispiel den Port von allen Star Wars Spielen eigentlich. Von allen Star Wars Spielen eigentlich, auf die ganzen Konsolen. Ich hatte Aspyr gemacht. Aspyr ist komplett silent gegangen. Kein Mensch weiß, was mit denen ist. Ihr Twitter-Fan ist komplett weg. Also ist komplett tot. Die haben versucht, noch was irgendwie zu promoten. Wo die Leute dann gesagt haben, Leute, wo ist der Content-Patch? Wo sie danach komplett silent gegangen sind. Irgendwas ist da unglaublich schief gelaufen bei denen zwischen denen und Nintendo. Ja. Kein Mensch weiß, was. Es wird sich nicht gemeldet, das Spiel wird immer noch verkauft, was ich eine Frechheit finde. In dem Zustand wird es immer noch verkauft, was ich eine absolute Frechheit finde. Dieses Spiel ist absolute Katastrophe. Klare Nicht-Kaufempfehlung auf gar keinen Fall. Wenn ihr das Ding unbedingt nochmal spielen wollt und ihr habt nur eine Konsole zu Hause und ihr habt zufälligerweise eine Xbox, holt euch für die Xbox. Das kannst du dir eigentlich wirklich für PC holen, weil das Ding ist alt, das sollte eigentlich selbst auf jeden halbwegs akzeptablen Laptop laufen. Selbst die Handyversion funktioniert hervorragend. Ja, die übrigens lustigerweise auch von Aspyr ist. Witzigerweise, ja, die sogar besser ist. Das ist ja das Bescheuerte. Ja, das Lustige ist, dass das erste KOTOR eigentlich eine vernünftige technische Umsetzung war. Nicht perfekt, aber sie hat wenigstens funktioniert. Ja, sie war absolut nicht perfekt, weil manche Texturen waren einfach nur abgeschwächt wegen der Switch, ist klar. Aber dennoch, es war eine gute Umsetzung, die man gut spielen kann, aber auch jetzt noch. Nur Teil 2, absolut keine Kaufempfehlung, auf gar keinen Fall für die Switch kaufen. Mhm. Holst du für PC, wenn es im Angebot ist, bei GOG oder bei Good Old Games oder bei Steam für $2.99. Hashtag not sponsored. Und holt es euch da oder holt es euch fürs Handy oder holt es euch für die Xbox. Spielt es auf jeden Fall da, auf jeden Fall nicht auf der Switch. Sollen wir dann jetzt erst die Honorable Mentions, dann Platz 1 der schlechtesten und dann unser bestes Spiel machen? Wollte ich gerade sagen, machen wir zuallererst die Honorable Mentions. Meine Honorable Mentions sind folgende Games. Dying Light 2, weil es doch echt viel Spaß gemacht hat, wie ich halt auch gesagt habe. Horizon 2 Forbidden West, weil es besser war als der erste Teil. Strangers of Paradise. Ja, großartig. Also, wenn es ein abgefucktes, unglaublich bescheuertes Final Fantasy gibt, dann ist es eindeutig Strangers of Paradise. Es ist so dumm. Man prügelt sich mit einem Typen, der in einer McDonald's-Uniform durch die Gegend läuft, durch verschiedene Welten von Final Fantasy Games durch. Es ist absolut bescheuert. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist so dumm. Es ist im Prinzip so, als ob, da gab es so ein bescheuertes Game, was auch auf der Switch rauskam, wo es einen zweiten Teil dafür gab, wo wir auch einen Podcast so gemacht haben. Mein Gott, wie hieß es? Hatten viele Podcasts dieses Jahr. Ja, ich weiß. Gerade dieses Jahr. Gerade dieses Jahr. Und Switch mit einem zweiten Teil ist jetzt auch unbedingt. Der ursprüngliche Teil war auf der Xbox 360. Warte, wie hieß dieses Ding? Ah, oh, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Freunde, aber das lässt mir jetzt keine Ruhe. Mein Hirn würde sich nicht dran erinnern. Warum nicht? Irgendwas mit D, irgendwas mit Dying war. Oh Gott. Warum lässt mir das jetzt keine. Sorry, ich schneide das auch raus, aber das will mir ja nicht aus dem. Das will mir nicht aus dem Schädel. Warum nicht? Doom? Nein. Cashman? Nein. Total War Breath of the Wild Project? Nein. Max Payne? Nein. Nein. Nope. Jetzt, ich hab's. Mein Gott. Also es fühlt sich tatsächlich an, als hätte Deadly Premonition es fühlt sich an wie Deadly Premonition im Final Fantasy Universum, nur mit mehr Budget. Es ist großartig. Dann, aber ohne Penisknarre. Ohne Penis. Nee, das gab's bei dem Ding nicht. Das ist nicht bei Deadly Premonition. Sicher? Das war ein anderes Game. Womit verwechsel ich das jetzt Game. Wieder? Das verwechselst du mit dem anderen Game, dessen Name mir auch gerade nicht. Ja, ist jetzt auch nicht wichtig. Machen wir weiter. Aber das habe ich auch. Gotham Knights. Viele sagen, das ist unglaublich scheiße. Ne, Gotham Knights war okay. Das war völlig okay. Das war ein gutes Spiel. Ich hatte mit dem Spiel absolut viel Spaß. Die Story war gut. Die Charaktere sind gut geschrieben. Ich sag zu den Leuten ganz gerne immer, fuck you, wer keine Ahnung hat von guter Unterhaltung. Das Spiel hat mich gut unterhalten. Ich hatte Spaß damit. Ja, es ist nicht perfekt, aber dennoch super. Und als letztes möchte ich noch erwähnen, die Stanley Parable Deluxe Edition. Die einzigen Sätze, die ich dazu sage, ist absoluter Wahnsinn und ein Eimer. Mehr sage ich dazu nicht. Was ist bei euch der Honorable Mentions, Jürgen? Von all den Spielen, das Ding ist, dass die meisten meiner Honorable Mentions von euch schon 3-4 Mal genannt wurden, mit unter anderem Kirby, Tiny Tina und Lego Star Wars. Da bleibt für mich nur noch ein Spiel zu nennen, auch wenn ich es nicht durchgespielt habe bisher. Ich habe nur 2 Stunden gespielt, aber die haben mir viel Spaß gemacht, das Stray. Das ist Katzenspiel für die PlayStation. Da bin ich unglaublich skeptisch bei dem Game. Ich weiß nicht, ob ihr das gefallen hättet. Ich liebe Katzen, aber ich weiß nicht, ob ich. Ich weiß nicht, ich bin durchaus ein Katzenfreund, es ist unglaublich niedlich. Ich nehme mal an, wenn ich es durchgespielt hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht in meiner Liste aufgetaucht, würde ich mal stark behaupten. Aber ich finde, die Katze bewegt sich unglaublich natürlich. Ich finde es sehr niedlich inszeniert. Und die Welt aus der Augen, postapokalyptischen Welt aus den Augen einer Katze zu sehen, finde ich eigentlich ganz putzig. Also die 2 Stunden, die ich es gespielt habe, fand ich es eigentlich ziemlich cool. Okay. Doc? Genau, ich habe 3, die jetzt noch verblieben sind. Ich möchte anfangen mit Live Alive. Warum ist es nicht in meinen Positiven gelandet, auch wenn es sehr positiv wäre und auf einen der Top 5 Anwärter gewesen wäre? Ich hätte es dafür noch ein 2. oder 3. Mal durchspielen müssen. Weil für mich hat es sich bisher zum Bewerten angefühlt, als hätte ich viele kleine, eigen abgekapselte Spiele gespielt. Und nicht ein großes Spiel. Verstehe ich. Und darum ist es mir nicht gelungen, es vernünftig zu bewerten. Dann Xenoblade 3, Entschuldigung, von dem ich leider erst 3 Stunden gespielt habe. Und bisher gefällt es mir. Tatsächlich würdiger Nachfolger von den ersten 2. Der erste ist aber immer noch mit einer Nasenlänge voran. Ja. Und The Quarry. Habe ich nicht genannt, weil es mich nicht überzeugt hat. Ja, es ist okay. Es braucht eine sehr lange Zeit, um richtig in Fahrt zu kommen. Ich hatte die ersten 3 Stunden mit Stefan zusammen im Online-Koop gespielt, in diesem, wie heißt es? Wolf-Modus? Einsamer Wolf-Modus. Ja. Oder der Bullshit, das Ding. Wo du, wenn du zu zweit spielst, wird immer das, was der Host sagt, hat einfach als das genommen, was gesagt wird. Was ich unglaublich dumm finde. Und dann haben wir gesagt, ja, dann können wir es auch alleine spielen. Scheiß halt drauf. Dann wollte ich es alleine weiterspielen, aber du kannst den Spielstand aus dem Einsamer Wolf-Modus nicht alleine weiterspielen. Ja. Das heißt, ich hätte die ersten 3 Kapitel nochmal spielen müssen. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Weißt du was? Fick dich, Game. Und hab's halt einfach deinstalliert. Nachdem es auch recht groß ist. Als ja, Spiel. Es ist lächerlich. Für das, was es ist, nimmt es viel zu viel Speicherplatz weg. Ja. Freunde, kommen wir zu Platz Nummer 1. Der für uns dreien das schlechteste Spiel des Jahres 2022. Und aus irgendeinem Grund sagt mir, dass wir alle da das Gelbe haben. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund. Es ist bisher nirgends bei negativ bei euch aufgetaucht und ich glaube tatsächlich, es ist eine Seltenheit, aber ich schätze mal, wir alle drei haben tatsächlich das unglaublich beschissene Pokémon Arceus als Platz Nummer 1. Der schlechteste yep. Spiel des Jahres. Du meinst Pokémon Legenden Fick dich Spiel? Ja. Fuck you, Pokémon Arceus. Auch wenn es fast you. Vom Thron gestoßen wäre. Ja, ich kann verstehen, dass das Ende von Diofield einen fast Pokémon Arceus vergessen lässt, ja. Aber dafür hatte es halt wenigstens Diofield hatte noch 4 Kapitel. Ja, aber Diofield ist wenigstens an sich ein funktionierendes Spiel. Ja. Und es ist, und Arceus, es ist hübsch anzusehen, trotz allem. Also was auch Arceus immer... Arceus ist... Ja. Arceus. Es ist Arceus. Es ist eine Frechheit in Person. Absolut. Es sieht aus wie eine Alpha, wenn man so großzügig sein möchte. Ja. So großzügig bin ich nicht. Es sieht aus, als hättest du das in irgendeiner Uni mal einen Gaming-Studenten. Ja, es sieht aus wie auch so ein 3D-RPG-Maker einfach. Es sieht aus, als ob irgendjemand gesagt hätte, hey, das Spiel ist für den... Wir machen schon noch Spiele für den 3DS, oder? Also nein, shit, Switch hier. So sieht das Ding aus. Du hast keine Weitsicht. Die Wassereffekte sind eine absolute bodenlose Unverschämtheit. Da ist selbst der Effekt von der Augsburger Puppenkiste mit der Folie besser. Ja. Als das. Und, es ist, und wenn Urmeli besser aussieht, dann wissen wir alle, dass was schiefgelaufen ist. Dann haben wir diesen unfassbar langweiligen Gameplay-Loop, weil die ersten 2-3 Stunden macht das Fangen ja wirklich noch Spaß. Das muss man dem Spiel geben. Weil die sich anschleichen und rausschmeißen macht Spaß. Was ich dem Spiel wirklich lasse, ist, wenn du den Viechern den Ball ins Genick wirfst und es klingt, als hättest du ihnen in das Genick gebrochen. Fantastisch. Der Soundeffekt, so, wenn du die von hinten triffst, ist fantastisch. Oh, sehr gut. Aber der Grinding-Loop in diesem Game ist Katastrophe. Absolute Katastrophe. Die Welt ist fucking leer. Die Pokémon... Die Bosskämpfe sind purer Bullshit. Ein purer Dark Souls-Ausweich-Bullshit. I'm sorry, aber das ist so. Und dann hast du es noch nicht mal durch. Wag es bitte nicht nochmal, das Wort Dark Souls im Zug von Arceus zu benutzen. Sonst muss ich dich durch den Bildschirm umbringen, mein Freund. Es gab Leute, die haben das geschrieben. Das ist das Dark Souls der Pokémon-Games. Kein Scheiß. Ich weiß. Und ich würde am liebsten jeden einzelnen von denen besuchen und in die Eier treten. Es gibt auch Leute, die anderes gesagt haben, denen ich Dinge auf ihrer Toilette wünsche, die sonst keine Menschen wissen, die tatsächlich den Vergleich gebracht haben. Pokémon Arceus... Ja, das ist doch wie Monster Hunter, nur in schlecht. Oh, da habe ich auch kürzen können, dass ich das gelesen habe. Es gibt Leute, die das ernsthaft als eins ihrer Spiele des Jahres haben. Es gibt Leute, die verteidigen dieses Spiel bis aus Blut. Die verteidigen dieses Spiel bis aus Blut. Und wenn du denen sagst, das Spiel ist für mich das schlechte Spiel des Jahres. Ja, aber warum denn? Und dann fließt du dir die Flaws aus. Die Story ist non-existent, bist du komplett schwarz. Es gibt keine Story. Die Bosskämpfe sind Bullshit. Die Bosskämpfe sind Bullshit. Ja, aber du bist ja ein Pokémon-Professor. Das ist genau das, was ich immer sein wollte. Ich wollte immer durch die Gegend laufen und ein Pokémon-Professor sein. Fuck off! Aber dann brauche ich keine Bosskämpfe. Ja. Und vor allem nach dem Bosskampf ist es nicht aus. Es ist erst aus, wenn du unnötigerweise 10 Millionen Pokémon gefangen hast. Ich muss doch nicht für dieses blöde Katalogisieren 25 Bidizer fangen. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ja, du musst dann 25 Bidus fangen. Du musst 23 mal gucken, wie es angreift. Dann musst du die Spezialangriff-Attacke sehen. Wer hat sich das ausgedacht? Dürfen wir auch nochmal... Was ist das? Habt ihr jetzt eigentlich beide auch durchgespielt, oder? Nein. Ich habe aufgegeben. So, ich bin nämlich der einzige traurige Bastard, der dieses Dreckspiel durchgespielt hat. Und muss jetzt noch mal kurz erwähnen, wie in der Schneewelt die letzte große Quest abläuft. Du kommst nämlich da an und da heißt es, ja, du brauchst ja für dieses, was ein Herrscher-Pokémon, keine Ahnung, wie diese Hurensohn-Viecher hießen, du musst an dieses leckere Eis da ganz oben hinkommen, aber da kommt ja kein Mensch hin, du musst von irgendwo weiter oben gleiten. Und da hast du dieses Mädchen, das halt dieses Flug-Pokémon beschützt oder was auch immer. Und das heißt, ja, du musst mich fangen. Das heißt, die ist dann weg und du reitest mit deinem Viech an Punkt A. Ha, du hast mich. Jetzt musst du mich aber auch noch woanders fangen. Dann teleportiert sie sich weg und du rennst einfach nur stur dann zu Punkt B. Nein, du hast mich immer noch nicht. Jetzt musst du mich im Tempel finden. Da kommst du in diesen dummen Tempel, wo du einfach nur Rätsel lösen musst, indem du dir einfach die Statuen merkst. Die haben einzelne Ziffern und dann musst du dir den Code einfach nur merken und das musst du in 3 Räumen machen. Und dann musst du sie bekämpfen und die darf mit 3 Pokémon auf einmal gegen dein eines antreten. Was total toll und fantastisch ist. Und dann musst du nochmal gegen das Flug-Pokémon antreten. Nur um mit dem dann weiter segeln zu können, um endlich da anzukommen. Nur mal mit der anderen NPC steht, oh, nach all den Jahren habe ich es endlich geschafft, hochzuklettern. Du hättest das eigentlich gar nicht machen müssen. Damit du dann gegen das Herrscher-Pokémon dein Ausweichgedöns machen darfst. Gut, mein Vorhaben ist, irgendwann jemals doch durchzuspielen. Ist und das ist wirklich die letzte Quest, die du machst, bevor das Spiel dann quasi endet, bevor du die letzten Kämpfe mit Palkia und so weiter hast. Ich weiß, es gibt noch den letzten Secret Boss, aber dafür hätte ich nur mal die Pokédex vervollständigen müssen. Und ich denke mir so, eigentlich mag ich meine Lebenszeitspanne nicht, also ich verschwende nicht noch mehr Zeit mit diesem Dreck. Weil das also, ist für mich kein Quest-Design, das ist für mich einfach nur, ich will deine Zeit nur so gut wie möglich verschwenden. Ich liebe Grinding. Ich bin Mensch, der liebt Grinding. Ich habe in fucking anderen Spielen, wie zum Beispiel Division 2, habe ich, keine Ahnung, 300, 400, 500 Stunden drin, weil ich dieses Grinding einfach mag. Ich liebe dieses... Ja, solange Grinding gut gemacht ist und es Sinn hat, ist es ja auch völlig in Ordnung. Oder bei Monster Hunter macht das Grinding unglaublich Fun, wie zum Beispiel. Nur für neue Ausrüstung oder in fast jedem generellen MMORPG. Richtig, aber hier ist das Grinding so nutzlos und so langweilig. Du läufst durch immer dieselben hässlichen leeren Welten. Das Einzige, was du siehst, sind Pokémon, die 3 Meter vor dir aufploppen. Ansonsten siehst du... Die sich ja auch nicht irgendwie lebensecht bewegen. Die haben einfach nur so eine schlechte NPC-Routine, indem sie 5 Schritte nach vorne und wieder 5 Schritte zurück machen. Richtig. Und es ist so beschissen einfach nur. Es ist so langweilig. Dann hast du Nebenmissionen, wie zum Beispiel, ja, zeige mir bitte ein völlig ausgewachsenes Pokémon, was du am Ende des Spiels kriegst. Was? Das musst du machen, um das Spiel abzuschließen. Nein! Einfach nein! Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade, wie du schon gesagt hast. Also das Spiel ist eine absolute Frechheit in jeglicher Hinsicht. Grafisch Katastrophe, spielerisch beschissen. Das einzig Gute ist das Pokémon-Fangen. Wenn du durch die Gegend läufst und durch die Gegend läufst und die Pokémon ins Gesicht schmeißt. Das ist wirklich das einzig wirklich Positive, spaßig, was ich diesem Spiel geben kann. Das ist genau das. Das ist wirklich spaßig. Wenn ich allein an dieses hässliche Dorf mit den Klonhäusern denke, mit diesem. Ja. Was sie aber dann auch wieder verworfen haben. Sie haben es ja nicht wieder reingebracht. Das Spaßigste haben sie in Karmesin und Puppe rausgelassen. Naja. Ich bin froh, ich werde es niemals durchspielen. Ich bin so froh, dass wir einfach mal hier zu dritt über dieses Drecksgame abrenten können. Das macht mich gerade sehr, sehr glücklich. Und das schließt das Spiel für mich im Kopf nochmal wunderbar ab. Fuck this. Und ich wollte noch einmal in seiner Gänze diese Drecksquest in dem letzten Eislevel nochmal erwähnt haben, weil sie mich so wütend gemacht hat. Ja, das. Fuck, das heißt, das Spiel wird einfach demnächst. Weil du wirst erstmal dreimal quer durch dieses riesige, wirklich. Wenn ihr denkt, dass die ersten, was sind es, 3 Abschnitte des Spiels leer gewesen sind, wart ihr noch nicht in der Eiswelt. Die ist so leer, da ist nichts. Ich hab's gespielt bis zu dem, was war das, zu diesem Vulkanboss. Ja. Wo du da ständig ausweichen musst. Was auch einfach nur eine kleine Insel gewesen ist. Oh. Wo du nicht mal richtig ausweichen konntest, weil du dann so in der Lava gelandet bist. Weil du ständig in die scheiß Lava gespielt hast. Es hat mich so aufgeregt, dieses Drecksgame. Fuck das Game. Okay, damit hätten wir unseren Rant abgeschlossen. Ja. Vielen lieben Dank, Leute, dass ihr mir auch nochmal zugehört habt beim Rant. Selbstverständlich. Aber damit kommen wir zu, für uns alle drei, das beste Spiel des Jahres 2022. Hooray! Und damit würde ich sagen, der gute Markus darf anfangen mit dem besten Game des Jahres 2022. Und ich weiß, glaube ich. Weiß bei mir keine Überraschung ist. Ich glaube, ich weiß, welches es ist. Eines der großartigsten und schwersten und hervorragendsten Taktikspiele, die wiedergekommen sind, wie ein Phönix aus der Asche. Tactics Ogre Reborn. Jawohl, jawohl. Jetzt bin ich aber schockiert. Gott. Ja, ich aber auch. Es ist ja nicht so schwer. Ist ja nicht so, dass er hervorragend schwer. Dass er alle Tactics an seine Liste gepackt hat. Du kannst Truppen selbst zusammenstellen, sie kaufen, sie leveln, sie unterschiedlich ausrichten und allein die Entscheidungen, die du in jedem Storypart erführst, das sind moralische Grundsatzentscheidungen, du kannst dich nicht richtig entscheiden. Ja. Selbst wenn du die moralisch richtige Entscheidung triffst, ist alles im Arsch und du bist trotzdem derjenige, der drunter leidet. Obwohl du der Gute bist. Das Spiel bringt dir bei, bist du nur nett, dann wirst du permanent geprügelt. Und allein wenn du mal versuchst, irgendeinen NPC, der dir was bedeutet, der geschichtlich aufgebaut wurde, zu retten, weil er sterben kann in einer Mission. Boah, ein falscher Zug, eine falsche Bewegung, ein Angriff auf den falschen Typen, der an der falschen Reihenfolge in dieser Reihenfolgeleiste steht. Tot! Und dann kannst du das Spiel ausschalten und nochmal die letzte Stunde spielen. Und die Stunde meine ich jetzt wirklich für so einen halben Kampf. Nicht für auch Story-Elemente. Oh, und die Klassen, die du dann auch noch ändern kannst. Du kannst jederzeit mit Tickets sagen, okay, ich will kein Krieger mehr sein, jetzt Bogenschütze, weil ich Bogenschützen brauche. Und dann haben die auch wieder neue Fähigkeiten, neue Magie, neue Specials, die du ihnen geben kannst. Intern auch wieder leveln, damit die innerhalb dieser Fähigkeiten noch stärker werden. Und egal wie stark du wirst, es bleibt schwer. Gott, wie gut ist das? Und Bosskämpfe. Gott, ein Boss, wie oft du auf den prügeln musst, damit der überhaupt down geht. Der macht deine halbe Party platt. Und dann hast du nur 3 Züge Zeit, um überhaupt noch den gesamten Kampf zu gewinnen, weil ansonsten musst du entweder ein Heil-Item zum Wiederbeleben benutzen, die sehr, sehr selten und verdammt teuer sind, oder der Charakter stirbt für immer. Oh, es hat alles von allem, was ich vorher gesagt habe, das fehlt mir in den anderen Teilen. Großartige Story. Hoher Schwierigkeitsgrad, den du nicht verändern kannst. Plus Charaktere können wegsterben, aber sie sind nicht sofort tot, sondern du hast noch eine Chance, sie zu retten. Großartig. Es hätte nichts Besseres passieren können, als dass dieses Spiel kommt. Und jetzt wünsche ich mir für nächstes Jahr Final Fantasy Tactics Reborn. Weißt du, kennst du das Gefühl, wenn du sagst, so, ich habe ein Monster-Schach, dieses Gefühl? Weil ich ihn damals, du hast mich in diese Welt geführt. Weil ich ihm damals Tactics gegeben habe. Das fühlt sich so an, so, ich habe ein Monster-Schach. Du wirst gar nicht wissen, wenn die wirklich Tactics Reborn rausbringen, also Final Fantasy Tactics Reborn, wie die Lobeshymne in diesem Jahr dann aussieht. Ich dann hoffe, könnte der Cast locker verdoppelt werden. Ich hoffe, es kommt. Das wird ziemlich gut. Jürgen, wie schaut's bei dir aus? Genug. Auch bei mir, wer mich nur 5 Minuten kennt, wusste sowieso, was auf Platz 1 ist. Elden Swing! Yeah! Das gute alte Elden Ring, was jetzt schon irgendwie ein moderner Klassiker geworden ist. diese unglaubliche Vielfalt der Spielwelt, diese unglaublich vielen Arten, wie du durch das Spiel gehen kannst. Die Legacy Dungeons, die unglaublich gut designt sind. Allein das Startgebiet, wie du es abgrasen kannst, wenn du das erste Mal in die Gebiete im Untergrund kommst, die so Augenöffner sind. Das ist so, ich kann nur bei diesem Spiel schwärmen. Ich liebe es. Auch wenn das letzte Spieldrittel ein bisschen schwächelt, aber trotzdem liebe ich dieses Spiel einfach so sehr. Die Bosskämpfe sind unglaublich fordernd und schweißtreibend. Das ist, ich liebe es einfach. Ja, wir haben schon darüber geredet. Es ist halt wirklich, es ist ein gutes Game. Wenn es mir auch sehr, sehr viele Sachen versaut hat. Dennoch ist es das beste From Software Game, was es bis jetzt gibt. Ja, definitiv. So sehr ich Dark Souls liebe, aber Elden Ring ist das Ganze nur noch mal besser. Es ist halt einfach, egal in welche Richtung du gehst, die ganze Welt ist vollgestopft mit Items und Geheimnissen und allem. Es ist halt einfach nur ein Traum. Richtig. Kommen wir zu meinem Spiel des Jahres 2022. Und ich wette mit dir, ich wette mit euch beiden, keiner von euch hat damit gerechnet, dass das Ding, das ist jetzt kein Joke tatsächlich, dass das Ding auf Platz Nummer 1 landet. Aber für mich das beste Spiel des Jahres 2022 ist Marvel's Midnight Suns. Ein Spiel... What? Ja, ein Spiel, von dem ich nichts erwartet habe, komplett gar nichts erwartet habe, wo ich tatsächlich gesagt habe, dieses Spiel wird absolute Katastrophe. Dieses Spiel wird unglaublicher Bullshit. Dieses Spiel wird unglaublich schlecht. Ich kann kaum erwarten, dass dieses Spiel failt. Es ist für mich das beste Spiel des Jahres 2022. Es ist fantastisch. Es hat eine unglaublich gute Story. Du kannst dir deinen eigenen Charakter erstellen. Du hast das wohl beste Kampfsystem, was ich seit langer Zeit gesehen habe in dem Game. Es ist von den Leuten, die XCOM-Games gemacht haben. Grafisch gesehen ist es nicht auf der Höhe. Dennoch, spielerisch ist es fantastisch. Du hast ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel mit Karten, die du freischalten und leveln kannst, die du benutzen kannst. Du kannst mit sehr, sehr vielen geilen Helden spielen, wie zum Beispiel mit Iron Man, mit Doctor Strange, mit Blade, mit Spider-Man. mit Wolverine, und noch mit anderen Leuten, also die Midnight Suns, da musste ich erst nachgucken, wer die sind. Das sind auch so spezielle Figuren, die halt auch dabei, die halt auch ihre eigene History haben. Da musste ich erst ein bisschen gucken, wer die sind. Trotzdem sehr gut gemacht. Ein saugeiles Game. Ich kann es jedem empfehlen, der auf rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel steht und der auf Superhelden im Allgemeinen steht, auch Marvel-Superhelden. Das Spiel ist absolut fantastisch. Es ist so gut. Ich hätte echt nicht gedacht, dass mich das so fesselt, dass mich das nicht mehr loslässt. Die Kämpfe sind so süchtig machend. Das ist der Hammer. Scheiß auf Story. Ich muss noch was sammeln. Oh, ich muss noch was freischalten. Da könnte ich noch mal einen Extra-Kampf machen. Der Kampf ist schwer, aber kein Problem. Ich habe den und den Charakter dabei mit der und der Karte. Kein Problem. Die mache ich locker. Kein Stress. Und dann kommt halt noch mehrere Leute dazu, wie zum Beispiel Captain America ist dabei. Du kannst durch eine offene Welt laufen, durch eine offene Basis laufen. Das ist so ein riesengroßer Mansion mit einem riesengroßen Anwesen, wo du noch Rätsel lösen kannst. Du kannst noch mit den Leuten interagieren. Du kannst mit den einzelnen Charakteren kannst du zum Beispiel Videospiele spielen oder mich ihnen unterhalten oder mit ihnen Jokes machen, besser, also Beziehungen aufbauen. Daten kannst du leider nicht, weil sonst hätte ich Captain. Ich wollte es gerade fragen. Ja, kannst du leider nicht. Ansonsten hätte ich Captain Marvel gedatet, aber auch immer der, die designt hat. Goddamn! Jesus! Yummy! Der stand wohl auf Captain Marvel. Woo! She's thick. Also ist sie eigentlich ein Pixar-Charakter, alles klar. So in der Art, ja. Aber dann, es ist ein wirklich sau gutes Spiel. Es ist so satisfying. Wenn du zum Beispiel kannst du in den Kämpfen, kannst du mit einer Attacke, die heißt Knockback zum Beispiel, kannst du einmal in die Fresse hauen, dann fliegt der zurück, er schlägt gegen einen anderen Charakter und wird dann auch verletzt. Oder du kannst so auf der Karte sind so verschiedene Sachen verteilt. Du hast halt so Runden, die du halt, also halt so Steine, die du sammeln kannst, die dann halt so verschiedene Aktionen auslösen. Du kannst zum Beispiel so eine Aktion lösen, die stehen gerade im richtigen Winkel, ne? Kannst du so einen Laternenpol auf die Leute drauf fallen lassen. Zum Beispiel. Oder du kämpfst, gegen Bosse, wie jetzt zum Beispiel kämpfst du gegen Venom, gegen so eine Abart von Venom, gegen eine Abart von Beast, aus den X-Men. Das Spiel ist aufgeteilt in drei Akte. Der erste Akt allein kostete mich schon 30 Stunden oder so. Der zweite Akt vermutlich genauso, der dritte Akt auch. Also es ist ein sehr langes Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lang ist. Es ist großartig. Absolut. Das ist ja fast 100 Stunden Spiel. Ja, absolut fantastisch. Und ich bin gewillt, mir den Season Pass zu holen. Auch wenn er, auch wenn er 50 Euro kostet. Weil die da mehr Charaktere noch einbauen, wie zum Beispiel Dr. Morbius, oder wie in dem Trailer ist es übrigens Deadpool, der den Trailer macht. Der kommt auch davor, also Deadpool. Wie hat er genannt? Dr. Morbentime hat er ihn genannt. Dr. Morbentime. Und da kommen noch, Venom kommt noch dazu, noch ein paar andere Charaktere kommen noch dazu. Ich find's richtig, richtig, richtig, richtig gut. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das ist ein saugutes Game. Wenn man so 2K-Games mag, auch im Allgemeinen für die. Weil die haben für die XCOM-Games haben sie unglaublich fantastisch hingekriegt. Das Marvel-Ding ist so eine Überraschung gewesen für mich, dass mich das echt nicht mehr losgelassen hat. Und ich finde es saugeil. Wenn mein Pile of Shame nicht so riesig würde, würde ich es ja mit draufschreiben. Ja, es ist so ein geiles Ding. Absolut. Ja, das waren sie. Unsere Games des Jahres 2022. Wir sind aber noch nicht fertig mit dem Podcast. Denn wir haben noch so ein kleines bisschen anzukündigen. Wie am Anfang schon erwähnt, haben der gute Markus und ich es geschafft, tatsächlich von Februar an bis jetzt jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen. Und das hat ganz schön geschlaucht. Oder was sagst du? Definitiv. Und wir waren irgendwann halt auch nicht mehr in der Lage, größere Projekte oder Spiele, zu denen wir wirklich noch mehr zu sagen hätten, einfach anzugehen. Ja, ich bin eigentlich auch ganz froh, dass wir mit der Liste, die wir da gezogen haben, mit der rankommen, das waren so schöne Häppchen eigentlich. Wie ist es eigentlich für dich gewesen als Hörer, Jürgen, wenn ich das fragen darf? Wie waren die Folgen als Hörer, die wir rausgehauen haben? An sich sind die halbe Stunden natürlich perfekte Häppchen für zwischendurch gewesen. Gerade für mich, der so eine halbe, dreiviertel Stunde für den Heimweg braucht. Haha. aber an sich finde ich schon, dass man ein kleines bisschen gemerkt hat, dass ihr auch die nur die halbe Stunde jeweils immer durchziehen konntet und deshalb teilweise auch ein bisschen durchgehechtet seid. Ohne dass die Qualität jetzt nachgelassen hat, aber man hat es ja trotzdem gemerkt, finde ich. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, klar. Es ist halt jede Woche. Ja, klar, da muss man sich ja auch irgendwie auf eine halbe, dreiviertel Stunde. Du brauchst auch was auf Vorrat. Ja, logisch. Also, wie oft haben wir dann gesagt, wir haben irgendwie 3-4 Stunden Zeit, hey, lass uns mal 3 Casts durchziehen. Ja. Falls jemand. Ich kann es ja auch absolut nachvollziehen, um Gottes Willen. Wie gesagt, dadurch habe ich aber auch gemerkt, es ist kaum ein Cast ging länger als eine halbe Stunde. Ja, das war eher eine Bestätigung von dem, was du da gefühlt hast, dass das sich bei uns genauso angefühlt hat. Wie gesagt, ihr habt die Themen immer gut genug abgedeckt. Man hat auch immer gemerkt, welche Projekte euch mehr Spaß gemacht haben als die anderen. Ah, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Nein. Retraction Podcast. Das haben wir alle nicht gemacht. Stimmt, Stefan. Golden Sun Podcast. Ja, den Golden Sun Podcast, der muss nochmal mit mir persönlich wiederholt werden, weil das eine Leidenschaft von mir ist, das Ding. Da kommen wir direkt zu dem, was ich ansprechen wollte. Denn der gute Jürgen ist, Überraschung, Überraschung, unser neuer Co-Moderator. Hi. Denn, hi. Hallo. Habe ich mit euch beiden, also mit meinen zwei Freunden, ja ein unglaublich bescheuertes neues Projekt gestartet. Wir haben ja nicht genug Podcasts gemacht, also habe ich mir gedacht, machen wir noch einen, kein Stress. Und haben ihn nicht noch einen Marvel-Podcast getauft. Also ich habe ihn so getauft, weil es gibt ja noch nicht genug davon. Ich bin so dankbar, dass ich diese ganzen guten Filme wieder gucke. Die alle einer besser sind als der andere. Und es gibt keine Ausnahme. Natürlich nicht. Indem wir drei uns hingesetzt haben und uns hinsetzen und die Marvel-Filme und die Marvel-Sachen anschauen und sie danach einfach besprechen. Die erste Folge ist komplett chaotisch, weil kein Mensch von uns weiß, wie zur Hölle das überhaupt abläuft und der Jürgen sein Mikro falsch eingestellt hat und unter anderem auch keine Ahnung hat, wer jetzt hier was sagen soll und so weiter. Die erste Folge ist absolutes Chaos. Ich finde sie super, noch deswegen, weil keiner eine Ahnung hat, was zur Hölle tun wir hier überhaupt. Super, das fand ich am allerlustigsten tatsächlich. Dennoch und mein viel zu langer Monolog über die extra. Ja, in den ersten zwei Folgen hast du ja halt wirklich so ganz strebermäßig einfach alles aufgezählt. Ja, im ersten ist es am schlimmsten. Ja. Ja. Auf jeden Fall, der nicht noch ein Marvel-Podcast, so habe ich ihn getauft. Und das finde ich auch, ist halt, wir haben uns auch ein Logo machen lassen vom guten Sebastian. Den werde ich auch noch verlinken hier unten, weil der ist auch ein Comic-Autor und ist ein sehr guter Comic-Autor. Ich habe jetzt leider seinen Nachnamen vergessen. Verzeih mir, Sebastian! dafür verlinke ich ihn hier unten und solltet ihr auch Interesse an dem Logo haben, meldet euch ruhig bei ihm. Ich glaube, er hat nichts dagegen. Schreibt ihn aber vorher lieber an. Am besten auf Insta. Da erreicht mich am schnellsten. Auf jeden Fall haben wir vor, dennoch, also wir haben nicht vor, aufzuhören mit dem Podcast, wie es sich nur noch auf den anderen zu konzentrieren, sondern wir haben Folgendes vor, dass wir jeden Monat 2 Podcasts veröffentlichen und zwar einmal einen Carbon-Junge-Podcast, die dann jetzt auch länger sind und auch größer sind. Unter anderem habe ich ein Special vor nächstes Jahr, ein PlayStation-Special, was schon mehrere Folgen in Anspruch nehmen wird. Und auf jeden Fall eine Folge des nicht noch ein Marvel-Podcasts. Wann sie genau erscheinen, weiß ich noch nicht so genau. Die erste Folge werde ich euch aber, weil ich so ein unglaublich netter Mensch bin, werde ich euch die erste Folge mit dem noch nicht erschienenen Intro, weil ich habe noch kein Intro, ich habe noch keine Zeit gehabt dafür, morgen, oder besser gesagt am Samstag, veröffentlichen. Auf demselben Blog. Und freut euch drauf, wenn ihr uns schwafeln hört über Marvel-Filme, weil wir labern ja noch nicht genug über nerdigen Shit, deswegen labern wir auch jetzt noch über Marvel-Sachen. das Schöne ist ja, dass ich jetzt die Auswahl habe zwischen zwei Co-Moderatoren, dass wir auch Themen nehmen können, die ich zum Beispiel nicht so mit Markus ansprechen kann, weil ich würde zum Beispiel noch mal gerne einen Dark Souls-Podcast machen. Und der gute Jürgen will unbedingt noch einen Dark Souls-Podcast machen. Und ich habe nur ein Souls-like gespielt in meinem Leben. Richtig, und das auch nur für ein paar Minuten. Eine Stunde. Also eine Stunde habe ich es gespielt. Das heißt... Bloodborne hieß es, glaube ich. Kann sein, dass dann der Jürgen und ich nur einen Podcast machen oder dass wir alle drei zusammen einen machen, wenn es zum Beispiel an das Special-Ding geht. Oder dass auch wieder Markus und ich wieder nur einen machen. Je nachdem, kommt auf die Themen an. Dafür werden es längere Themen. Das heißt, wir unterhalten uns länger, wir unterhalten uns ausführlicher und die Casts werden auch wieder etwas länger. Dafür brauchen wir aber auch ein bisschen Ruhe. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen auf jeden Fall, fangen wir im Januar wieder an, aber ein Quabumjunge-Podcast wird es erst wieder Ende Januar geben, weil wir echt ausgeschlaucht sind, ausgebaut sind. Was das Ganze? Ich schaffe die nächsten 70 jetzt in den nächsten 3 Tagen. Wir haben echt einen Haufen geschafft. Wir haben auch Folge 50 endlich abgeschlossen. Wir sind auf einem guten Weg zur Folge 100. Da muss ich mir unbedingt was überlegen, weil wir sind jetzt bei Folge 76. Die Special-Folgen zähle ich ja nie mit. Ja, auf jeden Fall. Das wird noch richtig witzig, auf jeden Fall. Also, ich freue mich drauf. Freut ihr euch auch drauf, Jungs? Natürlich. Ja, vor allem habe ich eine Vision fürs nächste Jahr. Wenn wir jetzt mehr Zeit haben, bleibt dir ja auch mehr Zeit. Ja. Also auch mehr Zeit für Musik-Podcast. Ich hab gewusst, dass das kann. Musik-Podcast. Ich hab gewusst, dass das kommt. Jetzt hast du schon zwei Leute, die dich darauf drängen, ja. Ja, ich weiß. Ich weiß, nicht nur du, es sind mehrere Leute, die unbedingt auf den Musik-Podcast haben. Aber ich sag's dir, Jürgen, letztens hat er mich in Versuchung geführt. Ja. Weil er gesagt hat, wenn du keine Zeit für den Cast hast, damit wir unseren Jahresabschluss schaffen, dann muss ich einen Musik-Podcast machen. Da war ich gemein. Oder ich war so kurz davor, ihm zu sagen, oh, ich habe keine Zeit, nee, ich kann überhaupt nicht. Ups, ah, du, die Zeit, ich... ich weiß nicht, ist auch jetzt ein sehr lustiger Podcast geworden. Ja, auf jeden Fall. Das war der längste Podcast, den wir bis jetzt gemacht haben. Er geht 3,5 Stunden, Freunde, über 3 Stunden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir was schaffen, so einen langen Podcast aufzunehmen. Ja, aber es kann sein, dass das halt jetzt in Zukunft öfters so sein wird, dass wir uns hinsetzen und ausführlich über Sachen reden. Weil wir alle die Klappe nicht halten können. Weil wir alle einfach die Fresse nicht halten können, weil wir einfach nicht aufhören können zu labern. Weil wir uns gerne reden. Nur über Sachen reden, die wir auch alle kennen. Und lieben. Richtig. Und lieben. Videogames oder auch anderen nerdigen Shit. Hell yeah. Hell yeah. Das war ein großartiger Gast. Ich danke euch, meine zwei Freunde, dass ihr hier wart. Jederzeit. Immer wieder gerne. Oh, schön. Beide gleichzeitig. Hervorragend. Immer wieder jederzeit. Nice. Immer wieder jederzeit gerne. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Jahr mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was auch immer ihr wollt. Aber um Himmels Willen. Spielt auf gar keinen Fall Pokémon Arceus. Fuck this game. Jesus Christ. Bäh. Macht's gut.